Frank und Shell sind entkommen, hörten wir in der letzten Folge. Im Polnischen kommt ihnen im Wirtshaus eine alte Zeitung aus Wien in die Hand, in der zum Zeugnis wieder dem Oberst der Panduren, Franz Freiherrn von der Trenk, aufgerufen wird. Es handle sich um die bereits bekannten Verbrechen, Unterschlagung von Staatsgeldern, Brandschatzung, Notzucht und Kirchenraub. Ein weiterer wichtiger Punkt sei aber nun hinzugekommen. Hören wir noch einmal, worum es sich da handelt. Der Oberst habe, so werde bezeugt, im letzten Kriege am Tag der Schlacht bei Sohr den preußischen König Friedrich im Bette liegend überrascht. Er habe ihn gefangen genommen und dann trotz Pflicht und Eid gegen ein Lösegeld wieder freigegeben. Jedermann, der hierüber etwas vorzubringen habe, werde dringlich eingeladen, sich nach Wien zu begeben. Vergütung der Kosten war versprochen und ein Tagegeld von 1 Dukaten. »Liest du das, Shell?« fragte Trenk und deutete auf die Stelle. »Im Bett gefangen hat er ihn. Und dabei bin ich selber vom frühen Morgen an mit dem König im Feld umhergeritten. Und wie der Pandur ins Lager fiel, war niemand mehr drin als ein paar Kranke und Knechte. Aber so treiben sie es mit uns, Shell. Da kannst du es nun sehen.« Und sofort beschließt Trenk, nach Wien zu gehen, um seinen Vetter in dieser Frage zu rehabilitieren, obwohl ihn dann alle Welt für einen Verräter halten muss. Er gelangt ohne Shell in Wien an und hat ein Rendezvous in dem Haus zur Mehlgrube, wo gerade ein Maskenball stattfindet. Traumwandelnde Fremdheit umfing ihn, hier auf der fast leeren Galerie. Das einzige Band, das ihn mit dieser unbekannten Welt verknüpfte, lief über seinen Vetter, den Kriegshäuptling. Und der saß im Gefängnis. Ein Auswurf gewiss für alle diese da unten. Schulerinnerungen kamen herauf. Er sah sein tränkisches Haus als ein Tantalidengeschlecht, gezeichnet, wütend gegen sich selbst, rachsüchtig verfolgt von den Herren des Himmels, verbannt aus Frieden und Glück. Vom Stolz der Einsamkeit, von empörerischem Mut schwoll ihm das Herz. Durch die Seide des Dominos fühlte er sich leicht an der Hand berührt. In der Sekunde, ehe er sich umwandte, blieb ihm Zeit, sich an einen anderen Ball zu erinnern. Da war ihm vor undenklicher Zeit gerade so die Hand berührt worden. Und als er sich umwandte, war niemand mehr da. Jetzt stand jemand hinter ihm, ein Herr in schwarzer Seide, unverlarvt, der sich verneigte. »Ich bin der Baron Rocco Lopresti. Der Kommissär hat sie mir beschrieben. Er weiß, dass ich ein Freund ihres Vetters bin.« Er war von extrem südlichem Typus, mit glänzendem Haupthaar, Schnurrbart und Kinnbart. Er wirkte militärisch, etwas einfältig und bei ziemlicher Brutalität des Ausdrucks doch vertrauenswürdig. Trenk demaskierte sich und sagte: »Es ist eine Fügung, dass wir uns an meinem ersten Abend in Wien begegnen. Ich wusste durchaus nicht, wo ich mich nach meinem Vetter erkundigen sollte.« »Erkundigen? Dazu hätten Sie mich nicht nötig. Er sorgt schon dafür, dass ganz Wien über ihn Bescheid weiß. Ich aber weiß gar nichts. In einem polnischen Dorf ist mir eine Zeitung vor Augen gekommen mit dem Aufruf seines Richters. Der Lump, der Löwenwalde. Wenn er bloß den nicht so beleidigt hätte.« »Herr von Lopresti«, sagte Trenk, »haben Sie die Güte, mir der Reihe nach zu berichten. Vielleicht kann ich meinem Vetter nützlich sein. Nur deswegen bin ich nach Wien gekommen.« »Das ist schön«, rief Lopresti, »bravo. Das ist so, wie es sich für einen Kriegsmann schickt. Sie sind doch natürlich Soldat.« »Ich war Soldat«, sagte Trenk und wurde blutrot. »So, also gehen wir dorthin unters Zelt. Da ist niemals ein Mensch.« Am Ende der Galerie, vom Orchester durch die ganze Saallänge getrennt, war aus Purpurstoff eine Art türkisches Zelt aufgeschlagen. Bedienung konnte herbeigerufen werden. Aber alle Welt vergnügte sich unten im Saal. Der andere begann zu erzählen. Allein er vergaß immer wieder, dass bei dem jungen Preußen keinerlei Kenntnis vorauszusetzen sei. Auch versagte sich ihm des Öfteren die deutsche Sprache. Er sprang ins Französische, das er aber noch weniger meisterte, und mischte sizilianische und auch slawische Wendungen ein. Die Wurzel des Unglücks war nach Lopresti, dass der Oberst während des Feldzugs mit großer Rauheit eine Anzahl unfähiger Offiziere aus seinem Dienst weggejagt hatte. Die hassten ihn nun, und ihre bediente sich der Ankläger, Graf Löwenwalde, als gefügiger Werkzeuge. Dieser Löwenwalde aber kannte nach Lopresti auf der Welt kein anderes Ziel, als den Panduren zu stürzen und zu verderben. Denn vor Jahresfrist hatte der ihm in Gegenwart seiner Hoheit des Prinzen Karl einen furchtbaren Tritt in den Hintern versetzt. Ja, so war das gewesen. Der Zuhörer unterbrach. Was mich vor allem beschäftigt, sagte er, ist, ob die Anklagen gegen meinen Vetter begründet sind. Begründet? Rief der Italiener. Wenn Sie die Vorsteherin eines Fräuleinstiftes fragen, dann wird sie sagen, sie seien begründet. Man kann den Feind nicht immer mit O admirable spritzen. Und was sagt er denn nun vor Gericht? Was soll er sagen? Einen Anschwärzer nach dem anderen stellen die ihm gegenüber, vom Hauptmann herunter bis zum letzten Trossbuben. Und jeder, der in seinem Dienst Schandtaten begangen hat, wirft sie ihm jetzt vor. Also Schandtaten sind begangen worden. Herr, schrie Lopresti, wenn Sie vielleicht als Spitzel hier sind? Tränk bezwang sich und sagte, ich habe Ihnen zu danken für die Leidenschaft, mit der Sie meinen Cousin verteidigen. Ich wollte fragen, was sind eigentlich die gefährlichsten Anklagepunkte? Blödsinn sind sie, Unfug, lauter Wind. Er schlug auf das Tischchen. Das sag nicht ich allein. Der Feldmarschall Cordua, der würdige alte Herr, hat ein Gutachten ausgearbeitet, das unseren Freund entschuldigt. Alles war schon auf guten Wegen. Und da hat der Tränk den Wahnsinn in der Komödie gemacht. In der Komödie? Ja, natürlich. Sie wissen aber auch gar nichts. Der Tränk hatte Hausarrest von der Kaiserin für die Dauer seines Prozesses, ganz gelinden. In seinem schönen Palais saß er mit aller Dienerschaft, konnte empfangen, wen er wollte, Weiber, so viel er wollte, und ein paar Wochen hielt er es auch aus. Aber eines Abends packt ihn der Teufel. Er lässt seine schönste Equipage anspannen und fährt ins Theater drüben beim Kärntner Tor. Gerade weil er weiß, dass die Kaiserin da ist. Verstehen Sie das? Oh ja, sagte Tränk. Sie geben irgendein Zauberstück, irgendwas Dummes. Der Kurz singt und der Prehauser macht den Wurstel und alles ist vergnügt. Da sieht der Tränk in einer Loge einen von seinen Widersachern, den, der im Prozess am wütigsten gegen ihn aussagt. Gossau heißt er, ein Hauptmann. Und während der Vorhang auf ist und die da oben spielen und singen, läuft er hinein in die Loge mit Poltern, packt den Gosser am Hals, brüllt und will ihn erwürgen, so ganz einfach vor den Augen der Kaiserin. Das Theater läuft zusammen und mit Gewalt wird er fortgebracht. Aber nicht mehr in sein Palais, sondern ins Arsenal, wie ein gemeiner Verbrecher. Und seither schaut der Prozess bös für ihn aus. Der Sizilianer schwieg und atmete heftig. Tränk hörte plötzlich die Musik. Es war ein ernster, fast trauriger Tanz im Dreivierteltakt, den sie spielten, eine Chaconne. Er sah vor sich hin. Aus der Erzählung trat ihm der tränkische Charakter schrecklich vertraut entgegen. Ja, mochte dieser Pandur sonst sein, wie er wollte. Diese Ausbrüche, diese Überfälle durch das eigene unbändige Blut, dies Rasen gegen das eigene Schicksal. Wie gut kannte er das. Er hob den Kopf. Das klingt verzweifelt, Baron Lopresti. Da wird man wenig ausrichten können. Ich bin eigentlich hergefahren, weil ich in jener Schlacht bei Soor Adjutant des Königs von Preußen war. Was waren Sie? Bei König Friedrich Adjutant. Jenen einen Punkt kann ich bündig widerlegen. Aber das ist ja herrlich, das ist ja wichtig, das kann ja alles entscheiden, rief Lopresti. Doch dann schüttelte er den Kopf und sank in der ausdrucksvollen Weise der Südländer förmlich in sich zusammen. Nein, nicht mehr. Seit heute nicht mehr. Warum sind Sie nicht gestern gekommen? Was ist denn heute geschehen? Eben auf diese Affäre von Soor kam heute bei Gericht die Rede, und da haben Sie Ihrem Vetter ein Weibsbild gegenübergestellt. Die sollte bezeugen. Er sprang auf. Eine Dame hatte das Zelt betreten. Sie kam geradewegs auf Lopresti zu und sagte vorwurfsvoll: »Aber Baron, wo bleiben's denn? Sie sind schon galant. Erst führen's mich daher in die Mehlgruben und nachher?« Sie verstummte. Ihr Blick war auf Tränk gefallen. Durch die Schlitze der schwarzen Seide sah er ihre Augen fragend auf sich gerichtet. Auch war sie errötet. Überall am Rand der Larve hatte ihr Gesicht sich purpurn gefärbt. Nicht er allein sei es. »Baron Tränk«, sagte der andere, »morgen früh spreche ich mit dem Gouverneur vom Arsenal. Dann können Sie Ihren Vetter besuchen, so oft Sie es wollen.« Er empfahl sich mit eifersüchtiger Hast. Die Dame ging zögernd mit, ungern. Man sah es ihren Bewegungen an. Tränk blickte ihr nach, wie sie an Loprestis Arm über die Galerie davonschritt, sehr versucht, sich noch einmal umzuwenden. Ihre Gestalt, ihr Haar, schien ihm denen der Prinzessin zu gleichen. Aber es war wohl nur sein Verlangen, das ihn täuschte. Sein Blut stand plötzlich auf. Er war sehr lange ohne Zärtlichkeit gewesen. Er nahm sein Medaillon hervor, doch es ging ihm seltsam. Er fand vor ihrem Abbild die lebendigen Züge der Freundin nicht. Traurig betrachtete er die Umrahmung. Zwei Maragde waren herausgebrochen, einer zur rechten, einer zur linken. Händler in mährischen Nestern hatten sie in ihrer schmutzigen Lade liegen. Die Bruchstellen sahen aus wie zwei leere Augenhöhlen. Er verließ das Ballhaus. Das Arsenal, nahe bei der Neutorbastei an der Gasse, im Elend gelegen, war voll von Soldaten. Vor dem Gefängnis des Panduren standen zwei in weißen Röcken mit blankem Bajonett. Der führende Korporal schloss umständlich auf. An der linken Seitenwand sah Tränk den Panduren sitzen. Er hatte einen schönen, bequemen Sessel in dem sonst ganz nackten Raum, einen wahren Thron aus blauem, goldgesticktem Samt, offenbar aus seinem Palais hergeholt. Auf dem saß er, kreuzweise geschlossen. Seine Füße standen unbeschuht auf dem zugehörigen Samtschemel. Und von jedem Fuß lief eine Kette zum jenseitigen Handgelenk. Wie ein wildes, unbezähmbares Tier hockte er da. Tränk war an der Tür stehen geblieben, mit erstarrendem Herzen. Der Pandur nahm keine Notiz davon, dass jemand eingetreten war. Er schaute schräg seitwärts vor sich hin. Die schwarzen Brandflecken in seinem einst schönen Gesicht beschien stark das einfallende Licht. Der lange, dünne Schnurrbart hing fransig herunter. Dichte Bartstoppeln waren ihm schon gewachsen. Er trug einen gelben Atlasrock, aber keine Weste und auch kein Halstuch. Das Hemd stand offen über der Bärenbrust. Es war eiskalt im Raum. Endlich sagte er, und Tränk hatte gar nicht bemerkt, dass er angeblickt und erkannt worden war: »Was ist's? Kommen Sie um die Erbschaft? Ich bin noch nicht tot.« »Ich komme, um Ihnen zu helfen.« Der Pandur drehte sich ihm zu. Er lachte mit seinem brandzerfressenen Gesicht. Er rief: »Das ist lustig. Mein kleiner Vetter kommt aus Preußen hergereist und will mir helfen. Hat Ihr Gamaschenkönig Sie denn fortgelassen?« »Ich bin entflohen.« »Was? Desertiert?« »Aus dem Gefängnis entflohen.« Der Pandur richtete sich auf, so dass sein ganzes System von Ketten ins Rasseln und Schoddern geriet. »Eingesperrt«, rief er, »dich auch?« »Ja, mit uns haben sie es. Warum denn nur?« »Aber es ist ja wahr«, schrie er dann und schlug sich klirrend mit der Faust auf das Knie. »Man hat's ja erzählt. Du hast seine Schwester. Komm her, Kleiner, lass dich umarmen.« Tränk blieb stehen, wo er war. »Du bist zu brauchen, das sehe ich. Hast du ihn mitgebracht, deinen Bettschatz? Dann zeig ihn mir auch. Wir können uns ja zusammentun, wir drei, und ein Reich gründen irgendwo, ich und du und als unsere Mätresse die Schwester des Königs von Preußen.« Tränk schwieg. Diesem wüsten Schwall eine ritterliche Verwahrung entgegenzustellen, wäre kindisch gewesen. Er sagte: »Herr Cousin, es ist vernünftiger, wenn wir von Ihren Angelegenheiten reden. Was vor allem die Anklage betrifft, dass Sie bei so den König von Preußen...« Er kam nicht weiter, denn der Pandur, rasend vor Wut, war aufgesprungen, in gebückter Haltung stampfte er auf seinem Schemel umher, buchstäblich Schaum vor dem Mund, und er schrie: »Halt's Maul, halt's Maul, halt's Maul! Ich kann das nicht hören, Lumpenschwein, Elendes! Bist du deshalb gekommen? Hundsschuft, Verdammter!« Tränk rief mit mächtiger Stimme in das Toben hinein und warf alle Kraft auf das eine Wort: »Nicht! Sie haben es nicht getan, nicht getan, nicht, nicht, nicht! Um das zu bezeugen, bin ich ja hier!« Der Pandur war auf seinen Sessel zurückgefallen. Ächzend trieb er sich das linke Knie, das ihm in Böhmen von einer Kanonenkugel zerschmettert worden und noch immer nicht völlig geheilt war. Hinter Tränk öffnete sich die Tür und im Spalt erschien das Gesicht des Korporals, der nachsehen wollte, was der Lärm bedeute. Grinsend verschwand er wieder. Als Ruhe eingetreten war, sagte Tränk: »Dass jenes Gerede Verleumdung ist, elende, stinkende Lüge, weiß niemand so sicher wie ich. Aber wie ist es denn möglich, dass etwas so handgreiflich Falsches geglaubt wird? Wer kann dergleichen verbreitet haben?« Da erfuhr er den Sachverhalt. Einer der Beisitzer des Gerichts hatte zur Geliebten ein Mädchen aus Preußen. Die hatte man abgerichtet zu schwören, sie sei eine Tochter des Feldmarschalls Schwerin, und im Augenblick des Überfalls habe sie bei dem König im Bett geschlafen. »Bei dem König geschlafen?« schrie Tränk aufgebracht dazwischen. »Im Feld, im Lager, in der Nacht vor einem Treffen. Aber das alles ist ja viel zu dumm.« »Als ich es vorgestern hörte,« gab der Pandur mit angenehmer Stimme zu, ganz so, als hätte er niemals anders gesprochen, »da verlor ich leider auch die Besinnung. Ich hob den Löwenwalde von seinem Präsidentenstuhl auf und beabsichtigte, ihn zum Fenster hinauszuschmeißen. Versorgt wäre er gewesen, denn das Kriegsgericht tagt 4 Treppen hoch. Leider wurde ich verhindert. Und genützt hat es mir auch nicht viel, wie Sie sehen.« Und er klirrte manierlich ein wenig mit den Handschellen. Als Tränk eine Viertelstunde später aus dem Arsenaltor in das Freie trat, war ihm taumelig zumut. Plötzlich sah er, wie in einem Traumlicht, seinen Vetter aus jenem böhmischen Gehölz hervorreiten, in Friedrichs gestohlenem Rock. Ein Schuss knallte, Rochow fiel. Und mit seiner angenehmen Stimme hörte er den Panduren sagen: »Verlassen Sie diesen König! Unter seinem Adler erblüht Ihnen kein Glück!« Er ging die Gasse hinunter. Alles erschien ihm sonderbar, was er sah. Dinge, auf die er sonst an einem unbekümmerten Jugendtag schwerlich geachtet haben würde. Wien kam ihm vor wie eine Stadt der lang vergangenen, der Ritterzeit. Das Straßentreiben ganz anders, als es von Preußen her kannte. Bunter und doch strenger gebundener. Alte Kleiderordnungen mussten hier noch in Kraft sein. Mit einer Art von traummäßiger Umsicht nahm er wahr, dass alle Bäcker grau angezogen gingen, alle Fleischer in rotbraun, die Schneider blau. Stutzend blieb er vor alten Hausschildern stehen, die ihm unglaublich und beinahe närrisch erschienen. »Zum Roten Igel« hieß da ein Haus, und eins »Zum Küss den Pfennig«, eins, wo der Wolf den Gänsen predigt, und eins, wo der Hahn in den Spiegel schaut. Fremde Nationaltrachten kamen einher, polnische, ungarische, orientalische. Eine Menge hübscher Frauen waren da, mit goldbestickten Hauben, die in ihrer Form beinahe griechischen Helmen glichen. Aber nicht eine ging allein, ohne recht deutlich ihren Rosenkranz in der Hand zu tragen. Ja, das war eine fromme Stadt, und übel war sein verwegener Vetter daran, dem die Geistlichkeit Schuld gab, er habe auf seinen Kriegszügen mit Vorliebe die heiligen Kelche zu unanständigen Zwecken benutzt. Er sah die zahllosen Mönche und Priester. Er sah die Menge der Kirchen. In einer engen Gasse, die er passierte, entstand plötzlich Lärm. Atemlos rennend erschienen Trabanten, Barhaupt, altertümliche Hellebarden in den Händen, ein Reiter dahinter. Und dann, laut rasselnd auf dem abscheulichen Pflaster, eine vierspännige Kutsche, hoch, geschlossen, oben bekrönt. Der Kaiser hieß es, der Kaiser. Aber es war die Kaiserin. Der Zug kam zum Stehen. Unmittelbar neben Tränk rissen die gelb livrierten Bereiter ihre Pferde zurück. Denn dem Gefährt entgegen wandelte im Ornat ein Priester mit dem Allerheiligsten. Vor ihm ein Ministrant, das Glöcklein läutend. Eine Handbreit vor Tränk zügelte der kaiserliche Kavalier sein Pferd. Tränk sah mit flüchtigem Erstaunen seinen rotbestrumpften Fuß im Bügel, der nach der Sitte ohne Stiefel war. Was nun geschah, schien niemand zu verwundern. Nur der preußische Protestant begriff zuerst nicht. Denn augenblicklich hatte sich Maria Theresia von ihrem Sitz erhoben. Sie stieg aus, sie kniete nieder vor dem Sanktum und folgte sodann das Hoffräulein hinter sich, dem Priester zur nahen Kirche. Nach einigen Minuten kam sie zurück, versehen mit dem Segen ganz ohne Zweifel, und rasselnd und schwankend, sturmschnell ging die Fahrt wieder weiter. Die angesammelten Menschen verliefen sich und alles war wie zuvor. Tränke langte zu jener Kirche und so, als hätte er eine weite Wanderung vollbracht, ließ er sich zur Rast auf die Stufen nieder. Er saß da in seinem Kavaliersrock und blickte über den kleinen Kirchplatz hin. Er sah sie, hochgewachsen und frauenhaft stattlich. Sie hatte ja ihrem Gemahl schon mehrere Kinder geboren. Prächtig war ihre Haltung, prächtig ihr Haupt, majestätisch zugleich und volksmäßig derb. In langen Locken wallte ihr helles Haar auf die schönen Schultern hernieder. Stolz und naiv war ihr Ausdruck. Wie der Inbegriff alles Weiblichen erschien sie Tränk. Stark, unangefochten, lebensvoll schritt sie an ihm vorbei zur Stätte des einfachen Glaubens, an dem sie hing mit der ungebrochenen Zuversicht eines Kindes. Sie war die junge Mutter eines Fürstenstammes, einer Stadt, eines Reiches. Vor Tränk stand ihr Widersacher auf. Der Verschlossene, Vereinzelte, in seiner schwer deutbaren Männlichkeit, eher unbehaglich abweichend vom Gewohnten, glaubenslos, leidgezeichnet, er, der die Hand seiner Gattin nicht anrührte, das unzugängliche Gegenbild alles froh, einfachen, unbekümmert glücklichen Daseins. Er hatte Krieg geführt mit dieser jungen Monarchin. Er hatte ihr brutal, fast ohne Vorwand, eine Provinz aus den mütterlichen Händen gerissen. Darüber hatte Tränk, wie es einem Offizier eben zukam, niemals recht nachgedacht. Aber nun wollte ihm scheinen, als sei da mehr im Werke gewesen als nur ein Machtspiel der Politik, als sei es notwendig und selbstverständlich, dass diese Fürstin und dieser Fürst sich hassten und schlugen. Ihm fiel ein, was er in Königsberg seinen Großvater Derschau hatte erzählen hören, wie einst, als Friedrich und Theresia noch kleine Kinder waren, der Gedanke entstanden sei, sie zu verloben. Der alte, kluge Prinz Eugen war der Urheber dieses Planes gewesen. Und immer wieder hatte er darauf hingedeutet, auf diese Vermählung des Brandenburgischen und des Erzhauses, als auf den Weg zur Befriedung der deutschen Länder und zum Segen Europas. Dem Preußen Tränk hier auf seiner Kirchenstufe wollte es scheinen, als habe es nie auf Erden ein gleich seltsames, ein gleich fantastisches Projekt gegeben. Er sann darüber nach, aber seine Gedanken verdunkelten sich. Und womit eigentlich gab er sich ab? Dieser König hatte ihn ins Gefängnis gesperrt und diese Kaiserin seinen Verwandten. Höchst wirkliche, praktische Schritte lagen vor ihm. Mühsame Tätigkeit. Er wollte nicht zögern, sie zu beginnen. Tränk ist in Wien, hörten wir in der letzten Folge, um seinen Vetter, den Panduren-Tränk, zu rehabilitieren. Ein Freund seines Vetters, Baron Lopresti, klärt ihn auf einem Maskenball zunächst einmal über all die Intrigen auf, die besonders von Offizieren, die der Pandur wegen Unfähigkeit aus dem Dienst gejagt habe, inszeniert worden seien. Überdies erleichtere die Aufführung des Panduren, Ausbrüche des unbändigen Blutes, selbst in der Haft noch die Attacken gegen ihn. Trotzdem erhält Tränk einen Passierschein für einen Besuch im Gefängnis. Blenden wir zurück. Der Pandur drehte sich ihm zu. Er lachte mit seinem brandzerfressenen Gesicht. Er rief, »Das ist lustig. Mein kleiner Vetter kommt aus Preußen hergereist und will mir helfen. Hat Ihr Gamaschenkönig Sie denn fortgelassen?« »Ich bin entflohen.« »Was? Desertiert?« »Aus dem Gefängnis entflohen.« Der Pandur richtete sich auf, so dass sein ganzes System von Ketten ins Rasseln und Schollern geriet. »Eingesperrt«, rief er, »dich auch.

eine trotzige Lust am Schicksal, Geschenk seiner Jugend und seiner starken Natur. Dies war ein Augenblick, denn aus Worten, die alle wie Schreie klangen, vernahm er es nun, dass sie nicht hoffte, ihn jemals wiederzusehen. Ihr Leben sei zu Ende, schrieb sie, wenn sie am Morgen die Augen aufschlage, so wisse sie, dass dieser neue Tag nichts Besseres bringen könne als ihren Tod. 5 Schuh Erde über sich, anderes sei für sie nicht zu wünschen. Und mit Zufriedenheit sehe sie, dass sie auch wirklich jeder Tag etwas von ihrer Leibeskraft nehme und vom letzten Rest dessen, was er einmal ihre Schönheit genannt habe. Ihn zu entbehren sei mehr, als sie ertragen könne. Sie spüre von Stunde zu Stunde beinahe, wie die Quellen ihres Lebens versiegten. Oft sei sie zu matt und besinne sich lang, auch nur die Hand zu heben, um an ihrem Kleid eine Spange zu richten. Sie müsse eigentlich froh sein, dass Tränk ihr nun nicht mehr begegne, so hässlich sehe sie aus. Die Augen, von denen er einst gesagt habe, sie strahlten so sanft wie der nächtliche Mond, seien hart und ohne Glanz vom Weinen. Auch ihre Sehkraft lasse täglich nach. Und das schmerze sie wiederum nicht, denn was in aller Welt könnten sie an Schönem und Liebenswertem noch jemals widerspiegeln. So ging das Seite auf Seite fort. Und als Tränk es zu Ende gelesen hatte, da hielt kein Trotz und kein Schicksalsmut stand. Er warf sich am hellen Tag auf sein Gasthofsbett und trauerte wild und grub es sich mit sengender Schärfe ins Herz, wie er nun zu keinem Geschöpf auf Erden mehr gehöre, als zu dem einen, den er immer verabscheut hatte. Dann stand er auf und tat seinen nächsten Gang für die Rettung des Pandur. Der hatte seinem jungen Vetter alle nützlichen Wege mit großer Umsicht vorgeschrieben. Tränk hatte lange Konferenzen mit Lopresti, der sich freundschaftlich betrug und seine eifersüchtige Anwandlung vergessen zu haben schien. Mit dem Advokaten Gerhauer, einem Stillbedächtigen, überaus zähen Junggesellen. Mit Herrn von Leber, dem tränkischen Intendanten, welcher leidenschaftlichen Gemütes war und das Millionenvermögen des Gefangenen bereits völlig verloren sah. 80.000 Gulden sind schon draufgegangen im Prozess, rief er. Und das soll meinem Herrn passieren, der so genau ist, so genau. Und in der Tat war der Pandur nicht bloß genau, sondern so geizig, so krankhaft schmutzig von Charakter, dass er zum Beispiel seinen Bedienten niemals erlaubte, in ihren Kammern Licht zu brennen. Tränk erwirkte sich Audienz bei dem Feldmarschall Cordua, bei dem Präsidenten des Hofkriegsrates, auch beim Grafen Königsegg, Gouverneur der Stadt Wien, einem sehr alten Herrn, der den schönen Menschen liebreich empfing, ihm aber anstelle aller Ratschläge nur den einen gab. Er möge der Sache seines gewalttätigen Vetters baldigst entsagen, und der ihn mit Tränen in den Augen entließ. Tränk gehorchte ihm nicht. Er suchte sogar nicht ohne Kühnheit den Hauptfeind des Panduren auf, Löwenwalde, einen feinen, dünnen Hofmann, mit Gesichtszügen wie aus Schnüren gedreht. Eine Stunde lang unterhielt er den Besucher, formvoll plaudernd mit seiner Fistelstimme, und brachte es glücklich zu Wege, dass von der Sache überhaupt nicht die Rede war. Wenige Tage darauf aber fand Tränk an gebietender Stelle Gehör, bei Maria Theresias Gemahl Franz von Lothringen selbst, dem römischen Kaiser. Für Audienzen bei Hofe war noch die alte Tracht vorgeschrieben, die aus Spanien kam. Kurzer, schwarzer Mantel, spitzenbesetzt, schwarzes Untergewand, rote Strümpfe und Schuhe. Allein Tränks Barschaft ging zu Rande. Er war genötigt, sich sein Mantelkleid aus schwarzer Wolle anfertigen zu lassen, statt aus Seide. Er war noch jung. Es schmerzte ihn ein wenig. An einem Nachmittag im Frühling betrat er die Hofburg, die mit ihren dicken, plumpen Mauern, ihren finster, schmucklosen Treppen, ihren Fußböden aus gemeinem Tannenholz unfreundlich anmutete. So einfach war alles, so kalt, so mittelalterlich, als wäre es für ein Mönch erbaut. Im Vorzimmer des Kaisers saßen die Pagen auf Holzbänken. Kaiser Franz empfing ihn bedeckten Hauptes, neben einem Thronsessel stehend, sich zu Häupten einen Baldachin. Tränk vollführte den dreimaligen Kniefall, küsste die dargebotene Hand und zog sich in angemessene Entfernung zurück. Wie erstaunte er aber, als nach diesem feierlichen Anfang Franz von Lothringen seinen Standort verließ und kreuz und quer durchs Zimmer zu wandern begann. Etwas krummrückig und dick, wie er war, sein rotes, volles, fast viereckiges Gesicht in freundlich grimassierender Bewegung. Auf seiner Brust tanzte die goldene Kette mit dem Vlies fortwährend auf und ab. Die Audienz bestand im Wesentlichen darin, dass der Kaiser sprach. Und zwar in einem geläufig ungezwungenen, nicht sehr eleganten Französisch. Er verstand wenig Deutsch, dennoch hatte sein Tonfall etwas Wienerisches angenommen. »Sie kommen aus Preußen«, fing er an. »Ich weiß schon, ich weiß schon. Ja, ihr habt uns mitgespielt. Ich war selber auch einmal in Preußen. Das ist jetzt 15 Jahre her. Da war der König noch Kronprinz. Einmal hat er mir einen Rheinlachs als Geschenk geschickt. Damals hätte man sich's nicht träumen lassen. Ein gewaltiger Herr ist das geworden. Und den soll also der Tränk im Bett gefangen haben. Aber es ist nicht wahr. Ich weiß es schon. Und darum sind sie hier. Ja, der Löwenwalde, das ist ein Schärfer. Aber schließlich denke ich doch, der Pandur hat sich verdient gemacht und ist ein wichtiger Kriegsmann. Und wenn alles so ist, wie Sie es dem Cordua und dem Königseck erzählt haben, er hielt inne, blickte Tränk mit einem ungemein sympathischen, fast herzlichen Lächeln an und forderte ihn auf, nochmals zu berichten. Wie manche Leute tun, öffnete er den Mund, um zu hören. Er klimperte mit der Kette vor seiner Brust und nickte in rascher Folge öfters mit seinem schweren Haupt zu Tränks Erzählung. Tränk sprach knapp, einfach, überzeugend, denn in diesem Vortrag hatte er nachgerade Meisterschaft erlangt. Und das Ende war, dass Franz von Lothringen verhieß, er werde diese Umstände der Kaiserin vortragen und er hoffe das Beste. Und dann geschah das Überraschende, dass sich der Kaiser seines Zeremoniells plötzlich aufs Neue gedenkend unter den Thronhimmel zurückbegab, sich dort statuarisch postierte und abermals seine Hand zum Kusse hinbot. Und nach dreimal vollführter spanischer Kniebeuge stand Tränk wieder draußen im Vorsaal zwischen den Holzbänken. Voll freudiger Ungeduld eilte er ins Arsenal. Auf Befehl des Gouverneurs von Wien, durch Tränks Verdienst also, waren dem Panduren ein paar Tage zuvor die Fußfesseln abgenommen worden. Nun hinkte er mit seinem schlecht gehaltenen Knie durch die Haftstube, die aneinandergeschlossenen Hände vor sich hertragend. Als ihm Tränk noch atemlos den Verlauf seiner Audienz berichtete, zeigte er keine Spur von Freude. Er sagte, abwarten. Dem lothringischen Fuchs muss man wenig glauben. Und er sandte auf seinen jungen Vetter einen Blick, in dem eher Hass als eine lichtere Empfindung zu glimmen schien. Am anderen Morgen in aller Frühe kratzte es an Tränks Tür im Weißen Schwan. Und herein traten zwei Leute in kaiserlicher Livree. Sie machten ihr Kompliment, stellten sich als Lakaien des Oberhofmeisters und des Oberkammerherrn vor und erinnerten an das Trinkgeld, das ihnen am Tage nach einer Audienz von Rechts wegen gebühre. Als sich Tränk verwunderte, wurden sie beinahe frech und erklärten, das sei Sitte in Wien seit den Tagen des Kaiser Maximilian, in einem Ton, der seine Unkenntnis als einen groben Bildungsschnitzer brandmarkte. Aber Tränk hatte kein Geld mehr. In seiner Tasche fanden sich 20 Kreuzer. »Ihr müsst morgen wiederkommen«, sagte er, »heute habe ich nichts.« Er war jung. Er litt in dieser Minute unter den Blicken der betreßten Lümmel. Er bat im Gefängnis seinen Vetter um Geld. »Ich kann ja nicht in meinem Hosensack lang«, sagte der Pandur hässlich lachend und wies ihm seine gefesselten Hände. Tränk blieb höflich. »Es handele sich auch nicht«, erwiderte er, »um einen geringen Betrag, wie man ihn in der Tasche bei sich führe. Er ersuche vielmehr um 100 Dukaten, damit er anständig noch einige Wochen in Wien leben und seine Aktion bei den Behörden ungehindert vollends durchführen könne.« »Ich dachte mir's doch«, antwortete der Pandur. »Man will seinen Lohn einkassieren. Aber noch bin ich nicht frei. Und wenn ich erst frei bin, dann werde ich mir es auch noch gut überlegen. Sie kommen schon nicht um in Wien, mein Herr Vetter.« Tränk blickte ihn an. Nicht Geiz allein malte sich in diesem Gesicht. Er sah mehr. Er sah höhnische Sicherheit, die das günstige Ende schon zu halten glaubt und keine Rücksicht mehr notwendig findet. Er sah bösartigen Hochmut, den es wurmt und giftet, dankschuldig zu sein. Er sah Tücke. Ein Schauer des Widerwillens schüttelte ihm das Herz. Er ging ohne Gruß. Das Nötige gewährte ihm am nächsten Abend Lopresti. Von ihm erfuhr er auch, dass seine Audienz bereits Frucht getragen habe. Maria Theresia hatte dem Panduren nahelegen lassen, er solle um Gnade bitten. Sein ganzer Prozess sollte dann niedergeschlagen sein. Er würde sofort seine Freiheit wiederhaben und keinen Gulden verlieren. »Und jetzt will er nicht. Stellen Sie sich das vor«, rief Lopresti mit Empörung. »Er will nicht bitten. Er trotzt auf sein Recht. Er spielt den gewaltigen Mann.« »Dann ist er verloren«, sagte Trenk. »Weiter gehen Sie nicht.« »Reden doch Sie ihm verständig zu, Baron. Auf Sie wird er hören.« »Mich sieht er nicht mehr.« Er ging, und aus Vergesslichkeit nahm er einen dicken Stoß Prozessakten wieder mit, die er eigentlich bei Lopresti hatte abliefern wollen. Das Haus lag an der Freiung. Es war schon Nacht, als er es verließ. Er wandte sich gegen den weiten Platz, der am Hof genannt wird. Das Wetter war regnerisch. Stille Karzeit herrschte. Und so bewegte sich zu der vorgerückten Stunde kaum ein Mensch mehr durch Wien. Er aber wurde verfolgt. Zwei Leute in hochgeschlossenen Röcken gingen hinter ihm her und überholten ihn jetzt. Sie sprachen laut. Es war von hergelaufenen Protestanten die Rede, von preußischem Hungergesindel. Und schließlich fiel auch Trenks Name. Einer von den beiden blieb stehen, wartete und rempelte ihn an. Er stieß kräftig zurück und jener flog seitwärts. Aber im gleichen Augenblick empfing Trenk einen Degenstoß auf die linke Seite der Brust. Durch eine Fügung blieb er unverletzt. An dieser Stelle trug er die Prozessakten seines Vetters. Nicht einmal die Haut war ihm durchstoßen. Das Ganze spielte sich mitten auf dem Platz ab, unmittelbar vor der Mariensäule mit ihrem ewigen Licht. Trenk sprang zurück und er zog. Der erste der Meuchler hatte bereits den Mut verloren. In großen Sätzen sah Trenk ihn davonlaufen, nach dem Judenplatz zu. Auch der andere verteidigte sich schlecht. Fast augenblicklich war er an der rechten Schulter verwundet. Das Eisen entfiel ihm und er sank nieder an der Einfassung des Monuments. Trenk setzte ihm die Spitze seines Degens aufs Herz. »Antworte mir«, sagte er. »Wo nicht?« Und er lehnte sich ein wenig auf seine Waffe. »Seid ihr Straßenräuber?« »Nein.« »Was denn?« »Offiziere. Wer hat euch gedungen?« »Keine Antwort.« Ein Druck auf den Degenkorb. Ein Schrei. »Wer hat euch gedungen?« »Der Oberst Trenk.« Er verlor das Bewusstsein. Trenk wollte gehen. Nach einigen Schritten kehrte er um, beugte sich zu dem Hingesunkenen und zog ihm Rock und Hemd von der Wunde. Sie war nur im Fleisch. Trenk sah es beim roten Schein der ewigen Lampe. Er ließ ihn liegen und ging. Er reiste mit dem frühesten Morgen. Er wandte sich nach Russland. »Ich sehe Ihr Haus nun zum dritten Mal, lieber Bruder. Und jedes Mal muss ich denken, dass dies nun wirklich ein Ort sorglosen Friedens ist. Ich glaube, Sie haben seinen Namen gut gewählt.« »Der Name, Amelie, ist keine Behauptung. Der Name ist ein Traum und ein Seufzer.« »Warum, Friedrich? Sie dürfen sich glücklich nennen. Gesichert stehen Sie da in der Welt. Sie sind noch jung, Sie haben Sie für Ihre Person ganz allein, unserem Hause mehr Geltung verschafft als alle unsere Vorfahren zusammengenommen. Sie beherbergen, mein Bruder, in dieser Villa den Gast, nach dessen Umgang es Sie immer am meisten verlangt hat. Ja«, sagte er mit einem unbestimmten Lächeln, »den beherberge ich.« Sie blickte ihn an. »Er kann Sie nicht enttäuscht haben, Friedrich. Auch ich habe in Berlin das Glück gehabt, seine Unterhaltung mehrmals zu genießen, und er ist der geistreichste aller Menschen, Amelie, gleich groß als Dichter wie als Philosoph. Es hat seit Cicero keinen Mann gegeben, dem so wie ihm das Ohr der Völker gelauscht hat. Aber du, meine Schwester, hast freilich noch besonderen Grund, ihn zu lieben.« Oh, ich glaube, ganz kühl zu urteilen. So kühl eine Dame urteilen kann, die vom ersten Geist ihrer Zeit als Venus besungen worden ist. Eine etwas gebrechliche Venus, Frederik, geben Sie es zu. Die griechische besaß robusteren Reiz. Hierauf ging er nicht ein, und sie beeilte sich abzulenken. Übrigens haben Sie auch selbst schon strahlender ausgesehen, sagte sie, und nahm ihr Lorgnon vor die kurzsichtigen Augen. Sie sprach die Wahrheit. Schmalzügig und gelb saß er da, nachlässiger in der Haltung, als man es von einem Kriegsmann in der Blüte des Lebens hätte erwarten sollen. Er zuckte die Achseln. Mein Gott, Amelie, man tut am besten, jedes neue Jahr als ein Geschenk freudig zu begrüßen. Als Kronprinz habe ich nie recht geglaubt, dass ich unseren Vater überleben würde. Nun, wer so denkt, erreicht bekanntlich das biblische Alter. Es soll Ausnahmen geben. Seit diesem Schlaganfall im vorigen Jahr. Aber, Frederik, verzeihen Sie, ein Schlaganfall in der Mitte der 30. Oh, es war ein ganz unzweifelhafter Schlaganfall. Die ganze rechte Seite war gelähmt. Ich hielt an der letzten Station vor dem Styx und ich hörte den Cerberus bellen. Seit 18 Monaten war die Prinzessin nicht hier bei dem Bruder gewesen. Keine andere Dame kam sonst je hierher. Auf offiziellem, auf förmlichem Wege hatte die Königin mehrmals um diese Gunst ersuchen lassen. Ihr war mit Schweigen geantwortet worden. Sanssouci war ein Junggesellenheim, einstöckig mit 8, 9 Zimmern und kargen gelassen für den Dienst. Mit vollem Bedacht war die Villa so angelegt worden. Man befand sich im letzten Gemach der kleinen Wohnung, in der runden, mit Zedernholz getäfelten Bibliothek, wo von hohen Konsolen die Brustbilder der Weisen grüßten und aus den Schränken die Klassiker der Geschichte und der Dichtung. Es waren genau dieselben Bände, die auch unten im Stadtschloss und drüben in Charlottenburg bereitstanden, denn Friedrichs literarischer Geschmack war aufs Strengste fixiert. Kein deutsches Wort fand sich zwischen all den roten Marokkandeckeln. Das Deutsche galt dem König als eine kaum erst geformte Sprache, geistigen Aufgaben noch durchaus nicht gewachsen. Trenk in Wien, wir hörten es zuletzt, erhält einen wildzärtlichen, wilddesperaten Brief von Amalie. Dass er sich jetzt nach eben geschlossenem Frieden sofort in die Residenz der kaiserlichen Feindin begeben habe, um, wie man vermute, dem Panduren lumpenbrüderlich beizustehen, das verzeihe man ihm in Berlin nicht. Er entnimmt dem Brief auch zum ersten Mal, dass Amalie seine Begnadigung erwirkt hatte, bevor er geflohen war. Und was ihn am stärksten trifft, sie verzweifle, ihn jemals wiederzusehen. Ihr Leben sei zu Ende. Ihn zu entbehren sei mehr, als sie ertragen könne. Um seine wilde Trauer zu betäuben, stürzt sich Trenk erneut in Rettungsaktionen für seinen Vetter, den Panduren. Aber es geschieht etwas Merkwürdiges. Als er von einer Audienz beim Kaiser zurückkommt, wird er überfallen. Es gelingt ihm, einen der Meuchler in die Enge zu treiben. Seid ihr Straßenräuber? Nein, die Antwort. Was denn? Offiziere. Wer hat euch gedungen? Keine Antwort. Und als er dem Meuchler den Degen aufs Herz setzt, der Oberst Trenk. Der Pandur also verfolgt ihn. Trenk versteht die Welt nicht mehr, verlässt Wien und begibt sich nach Russland. Unterdessen wechselt die Szene nach Berlin. Amalie weilt zu Besuch bei ihrem Bruder in Sanssouci. Seit 18 Monaten war die Prinzessin nicht hier bei dem Bruder gewesen. Keine andere Dame kam sonst je hierher. Auf offiziellem, auf förmlichem Wege hatte die Königin mehrmals um diese Gunst ersuchen lassen. Ihr war mit Schweigen geantwortet worden. Sanssouci war ein Junggesellenheim, einstöckig mit 8, 9 Zimmern und kargen gelassen für den Dienst. Mit vollem Bedacht war die Villa so angelegt worden. Man befand sich im letzten Gemach der kleinen Wohnung, in der runden, mit Zedernholz getäfelten Bibliothek, wo von hohen Konsolen die Brustbilder der Weisen grüßten und aus den Schränken die Klassiker der Geschichte und der Dichtung. Es waren genau dieselben Bände, die auch unten im Stadtschloss und drüben in Charlottenburg bereitstanden, denn Friedrichs literarischer Geschmack war aufs Strengste fixiert. Kein deutsches Wort fand sich zwischen all den roten Marokkan-Deckeln. Das Deutsche galt dem König als eine kaum erst geformte Sprache, geistigen Aufgaben noch durchaus nicht gewachsen. Friedrich saß auf einem der niedrigen Taburetts, vorgebeugt, die verschränkten Arme bequem auf den Knien. Er trug seinen gewöhnlichen blauen Uniformrock, an dem kaum mehr ein wenig Stickerei zu sehen war. Und keine Schuhe, sondern hohe, grobe Stiefel. Amalie war in apfelgrünem Samt und schwarzem, dreieckigem Hütchen. Neben ihr lehnte ein Stock mit einer Jaspisbrücke. Sie hatte den Ehrenplatz des kleinen Raumes inne, jene in die Nische eingelassene Seidenbank, von der aus der Blick durch das östliche Fenster hinausgeht auf die Figur der ruhenden Flora, die von Amor liebkost wird. Die Terrasse draußen lag in wohligem Licht. Es war ein Septembernachmittag. Ganz leise wurde an der Tür gekratzt, und es erschien, Schriftstücke in der Hand, ein ältlicher Herr mit stiller Eleganz gekleidet, weniger ein Sekretär dem Äußeren nach, als ein sehr ausgelöschter Hofmann. Es war Eichel. Die russische Post, Euer Majestät, dechiffriert. Friedrich streckte die Hand aus, nahm die Papiere und ließ den Kabinettsrat wieder gehen, ohne ein Wort. Freundlichkeit gegen Untergebene war nicht die Regel bei ihm. In diesen russischen Briefen, sagte er zu Amalie, steht immer irgendetwas Sonderbares. Golz ist zwar ein miserabler Beobachter, er ist überhaupt ein Esel. Und der Himmel weiß, wie lange ich mit so einem Gesandten dort noch auskomme. Aber sogar er weiß, unglaubliche Geschichten vom dortigen Hof zu berichten. Der junge Peter vermutlich. Er nickte. Ich beglückwünsche mich, dass ich keine von meinen Schwestern diesem Besessenen zur Frau gegeben habe. Ja, die kleine Sophie ist nicht zu beneiden. Sophie? Die heißt schon lange nicht mehr Sophie, meine Liebe. Katharina Alexejewna heißt sie. Und sie ist eine perfekte griechisch-orthodoxe geworden und spricht wunderbar Russisch. So viel wenigstens Golz behauptet. Aber ihr Peter führt sich auf wie ein alberner Schuljunge. So sieht er auch aus. Sein Bild erinnert mich ganz an jenen Adolf. Und so etwas steigt auf den Thron. Eine angenehme Rasse wird sich bald auf diesen Polsterstühlen breit machen. Man kann neugierig sein, wie lange sich die Menschen das noch gefallen lassen. Nichts ist ganz schlecht, Friedrich. Einen Vorzug wenigstens scheint auch dieser Peter zu besitzen. Er betet sie an. Auf seine Weise. In seinen Stuben hat er lange Tische mit Spielsoldaten stehen, die alle preußische Uniform tragen. Und wenn er bei Nacht nicht schlafen kann, dann muss die arme kleine Katharina aufstehen und mit ihm spielen. Reizend. Einmal, bei solch einer Gelegenheit, hängte da am Plafond seines Zimmers eine tote Ratte. Und der Herr Thronfolger erklärt, die sei standrechtlich erschossen worden, weil sie zwei Pappsoldaten aufgefressen hat. Die Prinzessin lachte. Aber beim Lachen, so gebrechlich war sie jetzt, zitterte sie mit dem Kopf wie eine alte Frau. Immer betrunken ist er auch, laut und unanständig, dazu ein unerträglicher Schwätzer. Mein Mann ist diskret wie ein Kanonenschuss, soll die junge Frau gesagt haben. Er ist von so gemeiner Gemütsart, dass er sogar seine Hunde blutig schlägt. Amalie lächelte nur noch, als sie diese letzte und höchste Formel der Verachtung vernahm. Sie kannte ihres Bruders fanatische Vorliebe für diese Geschöpfe. Er verhielt sich weit milder und nachsichtiger gegen seine Windspiele als gegen die Wesen seiner eigenen Gattung. Mit einem Wort, Friedrich, sagte sie in etwas hinterhältigem Ton, es ist immer noch ein verhältnismäßig angenehmes Geschick, Äbtissin von Quedlinburg zu sein. Bist du nicht zufrieden? Dir fehlt etwas? Reicht wieder das Geld nicht? Sie schüttelte den Kopf, sie schwieg. Und er fragte nicht weiter. Du erlaubst, sagte er nun, es stehen in diesen Berichten doch manchmal auch wesentlichere Dinge als über tote Ratten. und er begann zu lesen. Amalie saß und betrachtete ihn aus ihren allzu großen gewölbten Augen. Es war totenstill in dem kleinen Raum. Nur hie und da, beim Umblättern, raschelten die Kanzleibogen. Plötzlich sah sie etwas Erschreckendes. In einer Sekunde nämlich hatte sich das gelbe Gesicht des Königs über und über purpurn gefärbt. Krampfhaft fuhr er sich mit der linken Hand nach dem Hals. Der Schlaganfall, musste sie denken, und wollte schon auf ihn zu. Aber er gebot ihr mit einer zornigen Geste Einhalt und zwang sich weiterzulesen, wobei seine Lippen sich in verächtlicher und böser Weise bewegten. »Das ist entzückend«, sagte er endlich, stand auf und warf die Blätter achtlos auf den Schemel, so dass sie auseinanderfielen und mehrere von ihnen weithin über den Fußboden glitten. »Es trifft sich gut, dass ich gerade heute die Ehre deines Besuchs habe. Denn gewiss wird es dich unterhalten zu hören, wie deine Freunde sich in auswärtigen Staaten benehmen.« »Meine Freunde?« sagte Amalie leise, und schon standen ihre Augen voll Tränen. Ihr war wohl bekannt, dass Tränk sich in Moskau aufhielt. »Dein Freund. Im Bett politischer Megären scheint er sich besonders wohl zu fühlen. Seine Züge waren entstellt von Hass.« »Sie meinen die Kaiserin?« fragte sie ohne Ton. »Ach nein, nicht die Kaiserin«, rief er mit einem unschönen Lachen. »So weit hat es noch nicht gebracht. Verwundern dürfte einen ja auch das nicht bei den liederlichen Gewohnheiten dieser fetten Peterstochter und bei seiner eigenen Vergangenheit. Er weicht bekanntlich vor fürstlichem Blut nicht schüchtern zurück.« »Sie wünschen gewiss, mein Bruder, dass ich mich entferne.« »Ah, du willst die Brüde spielen? Lass das. Die Jahre der jungfräulichen Scham liegen nachgerade hinter dir. Übrigens ist auch von deiner Person die Rede in diesem Bericht des törichten Golds.« »Von mir?« »Dein Herr Geliebter scheint die Gewohnheit angenommen zu haben, dein Medaillon in der moskowitischen Gesellschaft herumzuzeigen. Das ist nicht wahr.« »Hat er kein Medaillon von dir?« »Er ist ein Edelmann.« »Ein Edelmann?« »Er ist der Liebhaber der Kanzlerin Bestuschew, meiner ärgsten Feindin dort, der Seele aller russischen Intrigen gegen Preußen.« »Er ist jung und anziehend«, sagte sie mit zuckendem Mund. »Dafür ist sie alt und schauderhaft, aber reich, reich und hat die besten Stellen in Russland zu vergeben.« »Es ist nicht edel von Ihnen, Friedrich, einen Abwesenden, der sich nicht entlassen kann, so zu beschimpfen. Oh, ich erhebe in diesem Fall durchaus keinen Anspruch darauf, edel zu sein. Ich ersehne die Gelegenheit, meine liebe Schwester, mich an diesem Tränk außerordentlich unedel zu erweisen.« »Aber mein Gott, Friedrich, bedenken Sie doch. Wer sind Sie und wer ist er?« »Oh, immerhin mein Schwager, gewissermaßen.« Sie rang die Hände. Er sah, dass sie am ganzen Leibe zitterte. Aber sein Zorn, aus gefährlichen Tiefen stammend, war durch kein Mitgefühl einzudämmen. Er nahm aufs Geratewohl einige von den Kanzleiblättern auf. Schlagartig warf er ihr die Sätze ins Gesicht. »Zum Krönungstag der Zarin hat er eine Ode gemacht. Er schämt sich nicht, diese stumpfsinnige, fette Hure anzudichten. Schöne Verse werden das gewesen sein, aber er hat einen goldenen Degen von ihr gekriegt. Friedrich, in Preußen darf er nicht mehr sein. Warum sollte er nicht an fremden Höfen sein Glück suchen? Überall tritt er auf als der Millionenerbe seines Cousins, des Panduren, des Mordbrenners. Das kann Verleumdung sein, natürlich. Und übrigens setzt man sich in so barbarischen Verhältnissen nur mit einem großartigen Auftreten durch. Oh, keine Allgemeinheiten, wenn ich bitten darf, keine Völkerkunde. In der Kanzlei meines Feindes Bestuschew geht er ein und aus. Ein Posten dort steht ihm in Aussicht. Friedrich, es ehrt ihn, wenn er erster Beamte eines großen Reiches. Weißt du, wer dieser Bestuschew ist? Ein käufliches, bösartiges Stück Vieh, zu schwachköpfig dabei, um auch nur eine Poststation zu leiten. Sie können daraus ihm keinen Vorwurf machen. Du findest das wohl reinlich. Dem Kanzler dienen und der Kanzlerin. Er wird sie lieben, sagte sie sanft, ohne Ton in der Stimme. Ja, lieben wird er sie, mit ihren 40 Jahren und ihrer Pockenhaut. Er wird auf ihren Kissen mehr daran denken, mich zu verraten, als... Die fremden Gesandten sind sein täglicher Umgang. Und eben die, die es so außerordentlich redlich mit Preußen meinen. Bei Bernes, der die Wiener Betschwester vertritt, speist er alle paar Tage zu Abend. Mit dem Sachsen Funk hat er die Schweine gehütet. Er wird, weiß Gott, wie hoch steigen in diesem asiatischen Narrenstaat. So lassen Sie ihn doch, Friedrich. Lassen Sie ihn doch steigen. Er ist fern. Jeder Mann hat resigniert. Sie sagte, jeder Mann, nicht ich. Und das war rührend. Aber Friedrich war nicht in der Laune, sich rühren zu lassen. Und schließlich, was hat er Ihnen denn zugefügt? Ich werde ihm etwas zufügen, meine teure Schwester. Ich gestehe dir offen, es liegt nicht an mir, es liegt an meinem untauglichen Werkzeug, wenn das bis heute nicht geschehen ist. Ich verstehe Sie nicht. Golz ist zu dumm, versetzte er laut und scharf. Er hat ausdrücklichen Befehl zu verhindern, dass dieser Mensch in Russland sein Glück macht. Friedrich, sagte sie flehend, Sie, der Sie königlich die Gerechtigkeit erstreben, Sie sollten nicht einen Geschlagenen und Vertriebenen auf solche Art verfolgen. Ich soll wohl noch Elegien dichten auf ihn. Amelie, ich sage dir, er als der Erste hat mich bedauern lehren, dass die souveräne Gewalt eines Fürsten an den Grenzen deines Landes endet. Eine winzige Standuhr schlug vom Kamin her fünfmal. Im gleichen Augenblick erschien der Kammerhusar und meldete, dass Herr von Voltaire sich für den Gang im Garten zur Verfügung halte. Ich dachte, Amelie, du werdest ihn gerne sehen, sagte der König im Tone einer Liebenswürdigkeit, zu der er sich nicht ganz leicht zurückfand. Draußen ist es noch schön um diese Stunde, aber nimm jedenfalls deine Grandtouche um. Sie blickte ihn an. Genau dieselben Worte hat er zu ihr gesprochen, als er sie an jenem Nachmittag in Montbijou zum Spaziergang im Park befahl. Da sie eine Frau war, erinnerte sie sich sogleich mit ungemeiner Deutlichkeit an Schnitt und Farbe des Kleidungsstücks, das sie damals getragen hatte. Der Husar brachte die Contouche. Auf einen Wink legte er sie über ein Taburett. Die Prinzessin sah ihren Mantel an. Er war weniger elegant als der von damals. Er war gleichgültiger ausgewählt. »Müssen wir nicht gehen?«, sagte sie und griff nach ihrem Stock, um sich in die Höhe zu stützen. »Er soll nur ein wenig warten. Erziehung kann ihm nicht schaden.« »Erziehung, Friedrich, für Voltaire? Sie denken nicht mehr so über ihn wie ehedem?« »Ich vergesse nicht, wer er ist, liebe Schwester. Ein unvergleichlicher Kopf. Niemals vor ihm hat ein Autor diesen feinen Takt gehabt, diesen sicheren, erlesenen Geschmack. Er wäre vollkommen, Amelie, wenn er kein Mensch wäre. Er hat sie enttäuscht. Er ist ein Unruhestifter, ein Mann der Konflikte. Nun, das kommt vom lebendigeren Umlauf seines Blutes. Es sei ihm verziehen, aber er ist von so schmählicher Habsucht. Du erinnerst dich an die Aufführung von Cäsars Tod, Amelie, die wir im vorigen Jahr gehabt haben? Es war wundervoll. Er selber hinreißend der Rolle des Cicero. Nur ein wenig zu viel Brillanten trug er auf seinem Rock. Nun, die gehörten ihm nicht. Er hatte sie sich von einem Wechsler namens Herschel entliehen. Und mit diesem Herschel hat er in der Folge dann Geldgeschäfte gemacht, die ihn abscheulich kompromittieren. Ich erinnere mich, sogar in der Zeitung ist davon die Rede gewesen. Es ist, um melancholisch zu werden, der schönste Geist, den das Jahrhundert hervorgebracht hat, und ein so unsauberes Gefäß. Ich glaube, mein Bruder, Sie sehen da eine Ausnahme, wo eine Regel ist. Wie meinst du das? Könnte man die großen Männer nachprüfen, so würde man überall solche Widersprüche entdecken. Cicero, den Sie stets mit Auszeichnung nennen, soll krankhaft eitel gewesen sein. Aus der Jugendzeit des Prinzen Eugen habe ich Dinge gelesen, die ich nicht wiederholen kann, und sie stockte. Und? Sagte Friedrich, der wohl fühlte, dies sei eine unbeträchtliche Einleitung gewesen. Ich darf Sie an den Lauf unseres Gesprächs erinnern. Wieso? Ach, Friedrich, Gerechtigkeit ist der Polarstern aller Ihrer Gedanken. Und haben Sie nicht dennoch die Absicht geäußert? Er unterbrach sie mit einer Geste. Doch zornig war er nicht. Er lächelte sogar. Komm nun, du kluge Schwester, sagte er. Länger wollen wir ihn doch nicht warten lassen. Er ist ein geiziger Skandalmacher, aber er hat Werke geschaffen, die länger stehen bleiben werden als die Pyramiden und als St. Peter in Rom. Und sagen Sie solche Dinge auch ihm selbst? Ich sage ihm dies und sage ihm das andere. Ein Vorrecht will man doch von seiner königlichen Geburt haben. Freimut. Sie verließen den Raum durch die Galerie, die hinter der Wohnung des Königs entlang lief. Sie betraten die Zimmerflucht erst wieder im mittleren, gekuppelten Saal. Und hier fanden sie den Schriftsteller, wie er unter der Gartentür sich wartend bereithielt zum Spaziergang. Klein, schmächtig und zart, gegen die Männersitte der Zeit in einen Mantel gehüllt, stand er dort, in der Hand einen Muff, eine schwarze Samtmütze über der kunstvoll gelegten Perücke. Das Gesicht war bedeutend. Die schöne Stirn schien vom Geist, die heftig gebuckelte Nase vom Willen geformt. Die nachtdunklen Augen strahlten und herrschten, vieldeutig, anziehend zugleich und beunruhigend krümmten sich die Lippen des großen Mundes. Er nahm seine Kopfbedeckung ab und verneigte sich. Es war nur Höflichkeit und Freundlichkeit in seiner Haltung. Keinerlei Devotion. Er kannte seinen Rang. »Mein Gott, Voltaire«, sagte Friedrich. Er hatte die gerade bei ihm verwunderliche Gewohnheit, den höchsten Namen sehr häufig als Redensart im Munde zu führen. »Mein Gott, Voltaire, Sie sind ausgerüstet wie zu einer Expedition nach Sibirien. Und die Sonne scheint doch so prächtig in unseren Garten.« »Majestät, Hoheit, ich bin mein Leben lang schrecklich verfroren gewesen. Als ich ein Knabe war, mussten wir in der Freistunde stets auf den Schulhof hinunter, außer wenn in der Kapelle das Weihwasser gefroren war. Nun, ich versäumte niemals, heimlich Eis in den Kessel zu legen.« »Sie scheinen schon damals nicht den wahren Respekt vor den göttlichen Dingen gehabt zu haben«, sagte Friedrich. »Warum haben Sie übrigens heute nicht mit mir gegessen? Sie waren gebeten.« »Seien Sie mir nicht böse, Majestät. Mittags sind mir immer zu viel Prinzen und Generale bei Tisch. Da fühlt sich der Zivilist und der Bürger nicht wohl.« Friedrich lachte. »Nun, ich hoffe, es vertreibt Ihnen nicht den Schlaf, dass in Ihrem Zimmer vor Ihnen der Marschall von Sachsen gewohnt hat. Herr von Voltaire wird sich unter lauter Soldaten ganz einfach langweilen«, sagte Amalie. »Er kann Kriegstaten und Gespräche darüber unmöglich schätzen.« »Wenn es das ist, Amelie, so muss ich schweigen. Was sind Taten? Taten vergehen, Werke bleiben. Auch ich möchte lieber Cäsars Tod geschrieben haben, als wie Cäsar Gallien erobert.« »Was nicht ausschließt«, sagte Voltaire, »dass kein Vers davon hätte entstehen können, wenn nicht Cäsar zuvor Gallien römisch gemacht hätte. Aber Cäsars Tod und ihre anderen Werke werden noch geliebt, gelesen und aufgeführt werden, wenn es dereinst kein Frankreich und kein Preußen mehr gibt. Man wird nicht mehr Französisch sprechen und diese Dichtungen werden noch in die Sprache übersetzt werden, die der Französischen folgt.« Voltaire nahm das in guter Haltung auf. Er dankte nicht, er wehrte nicht ab. Er sagte auch nichts, was zu ferneren Lobreden hätte anreizen können. Ihm schien das Vernommene einfach die Wahrheit zu sein, die jedermann aussprechen, jedermann anhören darf. Langsam spazierten sie auf der Terrasse hin und wieder, die sich breit vor der gelben Villa erstreckte. Friedrich in der Mitte, die Prinzessin an ihrem Jaspisstock zu seiner Rechten. Es war ländlich still, rauschend und grün dehnte sich unter ihnen der Park bis gegen die Havel. Weithin war keine Seele zu spüren. Eines der Windspiele hatte sich zu der Gruppe gefunden, ein höchst zierliches, champagnerfarbenes Geschöpf. Manierlich und ruhig wandelte es mit den Dreien auf dem Sandweg auf und ab. »Einen Umstand jedenfalls weiß ich«, sagte Amalie, »den der Dichterruhm vor dem Kriegsruhm voraus hat. Um jenen zu erwerben, wird ein wenig Tinte verspritzt, aber für diesen Tonnen von Blut.« Friedrich sah seine Schwester von der Seite her an. »Da bist du weichherziger, als man es sonst von den Damen unseres Hauses gewohnt war. Wenn nur ihren Gatten und Brüdern nichts geschah, so war ihnen das Blutvergießen stets gleichgültig. Ich aber gebe dir recht. Sie geben der Prinzessin recht, Majestät, nachdem sie Schlesien endgültig gewonnen haben. Endgültig? Hoffen wir es. Jedenfalls, Voltaire, Gehen Sie hier mit einem Manne spazieren, der entschlossen ist, freiwillig keine Katze mehr anzugreifen. Der Ruhm des Soldaten macht sich aus der Ferne recht schön. Aber durch wie viel Jammer und Elend wird er erworben? In Not und Mühsal, in Hitze und Kälte, in Hunger, Schmutz und zerrissenen Stiefeln. Ein empfindender Mensch, der das einmal mitgemacht hat, urteilt ein wenig anders darüber. Und das Seltsame bleibt, mein König, dass die Völker immer nur ihre Kriegshelden im Gedächtnis behalten, nie aber die milden Fürsten, die ihnen in Frieden Gutes erwiesen haben. Die Kriegshelden, Voltaire. Warum nicht auch die Straßenräuber? Wo ist der Unterschied? Mut und List bewähren sie beide. Nur ist der Eroberer ein vornehmer Räuber mit einem tönenden Namen und der andere ist ein unbekannter Räuber und arm. Lorbeerzweige für den einen, der Strick für den anderen. Ist es eigentlich gerecht? Dergleichen, lieber Bruder, hätte Ihnen gewiss niemand sagen dürfen, als Sie gleich nach Ihrem Regierungsantritt auszogen, um die neue Provinz zu erobern. Er lächelte und er antwortete nicht. Nun, es war immerhin nicht die erste Tat des Königs, erwiderte Voltaire an seiner Statt. Es war vielleicht doch meine erste. Wie denn, Majestät? Und die Aufhebung der Tortur? Das Gesetz, das ihre Bauern von der Jagdplage erlöste? Das Edikt über die Freiheit der Presse? Die Heimrufung vertriebener Denker? Das alles sind Taten aus ihren ersten Stunden als König. Ja, aber waren es meine Taten? Sie sind in diesem Lande der absolute Fürst. Amalie, hörten wir zuletzt, erfährt anlässlich eines Besuches in Sanssouci von dem König, wie es mit Trenk in Russland steht. Das ist entzückend, sagte er endlich, stand auf und warf die Blätter achtlos auf den Schemel, so dass sie auseinanderfielen und mehrere von ihnen weithin über den Fußboden glitten. Es trifft sich gut, dass ich gerade heute die Ehre deines Besuchs habe. Denn gewiss wird es dich unterhalten zu hören, wie deine Freunde sich in auswärtigen Staaten benehmen. Meine Freunde? Sagte Amalie leise, und schon standen ihre Augen voll Tränen. Ihr war wohl bekannt, dass Trenk sich in Moskau aufhielt. Dein Freund. Im Bett politischer Megären scheint er sich besonders wohl zu fühlen. Seine Züge waren entstellt von Hass. Sie meinen die Kaiserin? Fragte sie ohne Ton. »Ach nein, nicht die Kaiserin«, rief er mit einem unschönen Lachen. »So weit hat es noch nicht gebracht. Verwundern dürfte einen ja auch das nicht bei den liederlichen Gewohnheiten dieser fetten Peterstochter und bei seiner eigenen Vergangenheit. Er weicht bekanntlich vor fürstlichem Blut nicht schüchtern zurück.« »Sie wünschen gewiss, mein Bruder, dass ich mich entferne.« »Ah, du willst die Prüde spielen? Lass das.« Die Jahre der jungfräulichen Scham liegen nachgerade hinter dir. Übrigens ist auch von deiner Person die Rede in diesem Bericht des törichten Golds. Von mir? Dein Herr Geliebter scheint die Gewohnheit angenommen zu haben, dein Medaillon in der moskowitischen Gesellschaft herumzuzeigen. Das ist nicht wahr. Hat er kein Medaillon von dir? Er ist ein Edelmann. Ein Edelmann? Er ist der Liebhaber der Kanzlerin Bestuschew. Meiner ärgsten Feindin dort, der Seele aller russischen Intrigen gegen Preußen. Wie zu hören, Friedrich beharrt selbst Amalie gegenüber steif und fest darauf, Trenk, wo und wie es nur angeht, zu schaden. Bei einem Gespräch mit Voltaire hinwiederum gibt er sich ganz anders, zurückhaltender alles in allem. Er sei wohl der absolute Fürst, aber nicht alles sei sein Verdienst, endete die letzte Folge. Amalie sagte still, ich glaube zu verstehen, was der König andeutet. Ihnen weist er das Verdienst zu, Herr von Voltaire. Im Geiste des Mannes, den er ehrt, hat mein Bruder jene großen Schritte getan. Das wollte ich vielleicht andeuten, Amelie, obschon es mir ungewohnt ist, dass ein anderer für mich eintritt und spricht. Ich bin nicht Moses, der einen Aaron nötig hat. Voltaire erhob rasch seine Stimme. Eines ist gewiss, der Federstrich, der die Folter in Preußen verbot, wiegt an Wert das Werk von 100 Dichtern und Philosophen auf. Das Leiden in der Welt zu vermindern, darauf kommt es an. Die Folter ist ein schändlicher Brauch, sagte Friedrich. Schändlich und dumm. Ich liebe das langweilige England nicht, aber wenn ich bedenke, dass dort schon seit 100 Jahren kein Mensch mehr unter Qualen inquiriert wird, dann wünschte ich es zu lieben. Aus Körperqual wird das Recht nicht geboren. Oh, das Recht, das Recht. Unabsehbares Feld. Unendliche Aufgabe. Eure Majestät sind noch jung, sagte Voltaire mit echter Wärme in seiner Stimme. Es wird viel getan werden in Ihrer Regierungszeit. Es soll viel getan werden, das ist mein Wille. Ich danke meinem Schicksal, dass es mir Kurt Zege gegeben hat. Er ist ein höchst redlicher und reiner Mann, klug, gelehrt und ein Menschenfreund. Ein zweiter Tribunian. Aber er ist nahe an 70. Man müsste Mittel finden, um die Tage eines solchen Mannes über das gemeine Maß zu verlängern, damit Gerechtigkeit werde. Sie waren alle bewegt. Amalia erinnerte sich jetzt nicht mehr an das Gespräch in der Bibliothek. Sie vergaß auch die Rüge, auf die hin sie verstummt war. Sie sagte, »Ich muss an einen Einfall unseres verstorbenen Vaters denken, Friedrich. Du weißt, seine Einfälle waren manchmal höchst seltsam. Ulrike und ich, wir waren beide noch kleine Mädchen. Da nahm er uns eines Tages mit in das Kammergericht. Es wurde gerade keine Sitzung gehalten. Der Saal war leer, aber der Vater wollte uns auch nur ein Gemälde zeigen, das dort hing. Ein Holländer hatte es gemalt. Es war ein furchtbares Bild. Es zeigte den König Kambyses, wie er eben einen ungerechten Richter gestraft hat. Er hat ihn nämlich lebendig schinden lassen. Und nun wird die abgezogene Haut über den Richterstuhl gespannt. Und der Sohn des Bösen muss darauf niedersitzen und hier nun recht sprechen. Wir wussten damals wenig daraus zu machen, wir kleinen Mädchen, aber dann habe ich lange davon geträumt und es nie vergessen. Doch verzeihen Sie, Friedrich, sagte sie plötzlich und schien zu wanken. Sie wissen, meine Gesundheit ist nicht recht fest. Ich kann nicht so lange gehen. Es tut mir leid. Man befand sich in der Nähe jener Gruppe der ruhenden Flora. Eine Marmorbank stand dahinter. Zwischen cäsarischen Büsten, hier nahm man Platz. In zierlicher Pose legte sich das Windspiel auf einen der flachen Steine, die neben dem Sockel in den Boden eingelassen waren, und auf die warm die Sonne schien. »Wo liegst du denn, Phyllis, mein Liebling? Was für einen Platz hast du dir ausgesucht?« Aber Phyllis wandte nur ihren schmalen Kopf ein wenig nach dem Frager um, blinzelte wie im Einverständnis und blieb liegen. »Du solltest eine Badekur machen, Amelie«, sagte er nun. »Es ist doch nicht in Ordnung, dass eine so junge Dame von einigen Spazierschritten derartig angegriffen wird.« »Ich glaube nicht, dass irgendeine Badekur helfen wird, lieber Bruder.« Sie hatte ganz leise gesprochen. Voltaire sagte, es fehlt der Prinzessin vielleicht weniger an Gesundheit als an Heiterkeit. Der Körper hält sich nur frisch und kräftig, wenn der Geist an jedem Morgen beim Erwachen eine freundliche Aussicht vorfindet. Das ist ein Rezept, Herr von Voltaire, mit dem man nicht in die Apotheke laufen kann. Hoert, es kommt darauf an. Lebensfreude, Glück führt man sich zu, indem man Ziele ins Auge fasst, die zu erreichen sind. So mag Voltaire sprechen, für den es 100 Ziele gibt in der Welt und der mit so einzigen Kräften begabt ist. Aber eine alternde Prinzessin, mein Herr, ist ein ziemlich unnützes Geschöpf. »Ah, nun ist es genug der Melancholie«, rief Friedrich mit einem deutlichen Klang von Gereiztheit. »Das dient zu gar nichts. Glück, Lebensfreude. Wer ist denn glücklich? Glück ist ein ganz imaginärer Begriff. Tapfer zu leben und das Mögliche zu tun, ist alles, was wir erstreben können. Ich bitte zu verzeihen«, sagte er mit einer halb scherzhaften Verneigung gegen Voltaire, »dass ich meiner kleinen Schwester hier Moralunterricht aus der Fibel erteile.« »Glück«, nahm Voltaire das Wort auf, »ich habe sehr wenig Glückliche gesehen. Wohl aber so Unglückliche, dass, an ihrem Dasein gemessen, fast jeder andere glücklich scheint. Seitdem ich im Mittelländischen Meer ein Kriegsschiff mit Galeerensträflingen sah, kann ich, so dünkt mir, kaum mehr ganz unglücklich werden. Das sind Verbrecher, sagte Amalie. Gemeine Räuber, Mörder. Sie geben keinen Maßstab ab. Vergebung, Hoheit. Ich kenne einen Mann, Espinasse heißt er. Der saß 23 Jahre hindurch auf der Galeere, weil er einem protestantischen Pfarrer ein Nachtessen und eine Unterkunft gewährt hatte. Er saß, sagen Sie, Herr von Voltaire? Man hat ihn also befreit. Wer hat ihn befreit? Fragte der König. Ich, sagte Voltaire flüchtig und wirkungsvoll, um sogleich in veränderter Stimmlage fortzufahren. Gewöhnlich ist diese Strafe lebenslänglich, weil die Regierung auf solche Art die Flotte umsonst bemannt. Festgeschmiedet, nackt bis zum Gürtel, hocken die Armen da beieinander, auf einem Schiff 300. Winter und Sommer, Tag und Nacht. In Ketten essen und schlafen sie. Der Aufseher geht mit der Peitsche umher. Greise mit weißem Bart sind darunter. Stirbt einer, wird er ins Wasser geworfen. Ja, dies existiert. Es ist also wohl ein rechtes Glück für ein Land, sagte Friedrich. Er hielt dabei die Augen geschlossen, wenn sein König keine Kriegsflotte hat. Es gibt Könige, Majestät, für die auch das keine Verführung wäre. Ah, glauben Sie? Ja, das glaube ich. Ich höre zum Beispiel, wie früher in Preußen die Kindsmörderinnen bestraft wurden. Man ließ sie mit eigenen Händen den ledernen Sack nähen, indem man sie dann ertränkte. Ich höre aber auch, dass König Friedrich diese Sitte abgeschafft hat. Oh, sagte Friedrich mit einem starren Lächeln und jetzt mehr zu Amalie als zu Voltaire gewendet. Das kann zutreffen, aber gegen solche arme Personen wird ja auch kein König ein Zorngefühl im Herzen nähren. Ein Schweigen trat ein. Voltaire blickte langsam vom einen zum anderen, wohlspürend, dass hier ein lebendiger, ihm nicht bekannter Umstand sich hinter den Worten verberge. Endlich sagte er in abstraktem Ton: Es bleibt so. Die absolute Monarchie ist die schlechteste oder die beste aller Regierungsformen, je nachdem sie gehandhabt wird. Häufiger wohl die schlechteste, sagte Friedrich. Er schien auf Zustimmung zu warten. Da sie nicht kam und auch wohl nicht kommen konnte, fuhr er fort. Das Allervernünftigste ist ganz gewiss die Republik. Man durchblättere die Geschichte. Republiken blühen schneller empor und behaupten sich länger auf der Höhe als monarchische Staaten. Warum? Die guten Könige sind sterblich, die weisen Gesetze aber unsterblich. Er besann sich einen Augenblick. Es muss sogar auffallen, sagte er dann, wie selten unter Königen der Nachfolger dem Vorgänger gleicht. Immer kommt da nach dem Ehrgeizigen der Faule, nach dem Krieger der Betbruder, nach dem Gelehrten der plumpe Verschwender. Es ist nicht so wie bei euch, mein Liebling, wandte er sich zu dem Windspiel, das auf seinem Stein sich den letzten schrägen Sonnenstrahlen zugebettet hatte. Dein Enkelchen wird gerade so aussehen wie du und auch die gleichen Windspielgedanken haben. Darum liegst du auch so seelenruhig auf diesem Stein und sonstig. Wie meinen Sie das, Friedrich? Oh, betrachte die drei Steine da nur genauer. Sehen sie nicht aus wie kleine Leichensteine? Es sind doch welche. Thisbe, Diana und Pax. Kannst du es nicht lesen? Sie begraben ihre Hunde hier? Fragte Amalie und sah den Bruder ein wenig furchtsam an. Warum sollte es der König nicht tun? Die Ägypter taten es auch mit ihren Tieren. Auch diese Wesen wurden geboren, gesäugt und liebten das Licht und die Freude wie wir. Wie wir, sagte Friedrich. Phyllis liegt auf dem Grabstein und freut sich an der Sonne. Und unser einer freut sich, dass er zur rechten Stunde lebt, um Voltaires Zeitgenosse zu sein. Voltaire neigte das Haupt. Des seltsamsten Menschen wahrscheinlich, der je auf der Erde war. Eines Genies, wie es dieser Ball nicht getragen hat. Und eines kleinen, kleinen Geschöpfs, das ewig schmäht und verleumdet und die Wahrheit verdreht. Eines Herzens übervoll von Mitleid und Menschenliebe, das sich in Rachsucht und kleiner Tücke verliert. Einer Seele, die in Jahrtausenden dichtet und lebt und die betrügt und geizt und schlechtes Papiergeld aufkaufen lässt, um ein paar elende Louisdor zu ergattern. Voltaire war rot geworden bis unter die Locken seiner Perücke. Er wollte aufstehen. »Es wird abendlich kühl, Majestät«, sagte er. »Ich ziehe mich zurück.« »Es wird gleich wieder wärmer werden, Voltaire. Hören Sie doch zu Ende. Was will ich sagen?« »Dies geschieht am ersten Mann des Jahrhunderts, will ich sagen. Was wird es mit uns anderen sein?« »Mein Bruder will andeuten, Herr von Voltaire, dass in keines Menschen Brust die Rechnung aufgeht. Widerspruch, will er sagen, ist das Element, aus dem der Mensch bereitet ist.« Friedrich warf ihr einen Blick zu. Dann bog er sein Haupt zurück und legte hinter sich die Arme ausgebreitet auf die Marmorlehne. So sah er zum Himmel auf, dessen Septemberblau langsam verblasste. Er sprach: »Es ist so. Wir kennen uns selbst nicht. Wir dürfen kaum wünschen, uns selbst zu kennen. Die Taten unseres Lebens steigen aus Tiefen in unserer Brust, in die wir selbst nicht hineinzuleuchten wagen. Wahrscheinlich muss ein Mensch zänkisch und rachsüchtig sein und hässliche Geldgeschäfte unternehmen, damit er das Gute wollen und zur Fackel seines Jahrhunderts werden kann. Wir wissen so wenig. Sie haben vorhin geäußert, Voltaire, ich hasse den Krieg und seine Schrecken erst, seitdem Schlesien mein ist. So ist es nicht. Ich habe das Blutvergießen immer gehasst und habe die frohe Muße geliebt, die Literatur, die Musik, die sanfte Gesittung. Und dann habe ich die Kaiserin angegriffen und habe jene Provinz geraubt, aus Begierden und Gedanken, die ich zuvor an mir selber gar nicht gekannt hatte. Auf einmal war mein Leben ein Kriegsleben und mir ahnt, dass es bei dem verspritzten Blut noch nicht bleiben wird. So aber, Voltaire, und du, liebe Schwester, ist es mit allem. Nicht euch allein wallt das Herz, wenn von Galeeren die Rede ist, wo Greise auf der Ruderbank keuchen. Ich hasse die Grausamkeit und das Unrecht. Es gibt in meinen Staaten keine Folter mehr. Es wird auch nicht mehr gevierteilt, gepfählt und verbrannt. Man darf bei mir kein armes Dienstmädchen hängen, weil es ein paar Servietten gestohlen hat, ein neues Gesetzbuch kommt, das meine Richter an Vernunft und Billigkeit bindet. Denn als das Niederträchtigste von der Welt ist mir immer die Willkür der Mächtigen erschienen, die sich nicht an das Recht hält, die ohne Verhandlung und Spruch aus dem Dunkel des Kabinetts heraus durch bloße Siegelkraft ein menschliches Dasein vernichtet. Und doch könnte ich mir denken, meine liebe Schwester, und Sie, Voltaire, dass ich eines Tages selber so die Gewalt missbrauchte, dass ich es täte mit Überlegung und Lust, dass mir keine Galeerenkette zu schwer erschiene für einen, den ich schlagen will, dass es mir leid täte, bitter leid, keinen solch vortrefflichen Ruderplatz für ihn zu wissen, dass ich nach diesem Menschen umhergriff auf der ganzen Welt und dass er einmal in meiner Gewalt mir nicht mehr entkäme. Das könnte ich mir denken, recht wohl. Recht wohl. Er schwieg. Er verharrte noch in der gleichen Stellung. Das Haupt zurückgelegt und hinter sich die Arme weit ausgebreitet auf der Marmorlehne. Nur die zuvor offenen Hände hat er jetzt geballt. Die Sonne war fort. Man ging ins Haus. Trenk, der Pandur, hatte sich auf dem Spielberg bei Brünn als Gefangener selber getötet. Durch seinen Starrsinn, seine böse Narrheit war endlich jede Aussicht auf Befreiung und Ehre zerstört. Und nun fasste er, höhnischer Freigeist, der er war, den Gedanken, ein Leben von wüstester Weltlichkeit mit einer heiligen Komödie auffällig abzuschließen. Der neapolitanische Gifttrank, der ganz ohne Schmerz, Entzündung und Fieber langsam den Tod gibt, Aqua Tofana genannt, war lange in seinem Gepäck. Er rief die Offiziere der Festung zusammen, ließ in ihrer Gegenwart sich als Mönch tonsurieren und kleiden, beichtete laut, umarmte die Nächsten, sprach lächelnd von der Nichtigkeit aller Güter auf Erden, nahm sodann seine Uhr in die Hand und sprach: Gott sei gelobt, die letzte Stunde naht. Gelächter antwortete ihm. Aber da sah man, dass sein Gesicht auf der linken Seite weiß geworden war. Er setzte sich an den Tisch, betete, schloss seine Augen und blieb still. Man redete ihn an. Er war tot. Im Leben hatten ihn alle gefürchtet. Er wünschte, im Grabe verehrt zu werden. In den abergläubisch frommen Erblanden Habsburgs gelang ihm das, ihm, dem Räuber, dem Mordbrenner, dem Besudler des Heiligsten. Der Lärm von der Sache ging durch Europa. Er erreichte auch Trenk in seinem Norden. Und bald folgte die Nachricht, er sei von dem so theatralisch Geschiedenen, der ihn einst hatte ermorden lassen wollen, nochmals und endgültig zum Erben eingesetzt worden. Zweierlei werde jedoch im Testament von dem Bedachten verlangt. Er müsse, hieß es, sogleich den katholischen Glauben annehmen und müsse sich ferner bindend verpflichten, keinem anderen Herrn mehr als dem Hause Österreich zu dienen. Trenk wollte nichts wissen davon. Erfüllte er die Bedingungen nicht, so konnte er schwerlich hoffen, viel zu erlangen. Kaum jene Güter, die der Pandur selber ererbt hatte und die Trenk nach Familiengesetz zukamen. Aber ein starker Rest von Treue gegen seinen einstigen Herrn war noch lebendig in ihm. Habsburgischer Dienst schien ihm mit solcher Empfindung nicht wohl zu vereinen. In Bestuschefs Kanzlei hatte er Einblick getan in die geheimen Gänge der europäischen Politik. Ihm war sicher, dass das letzte Wort zwischen Theresia und Friedrich noch nicht gesprochen sei. Er wollte nicht in den Fall kommen, eines Tages gegen den König das Schwert zu tragen. Ob ihm das in russischen Diensten erspart bleiben würde, schien freilich auch nicht gewiss. Aber noch war kein Bund gegen Preußen geschlossen, noch herrschte Einvernehmen zwischen den Höfen von Potsdam und Moskau. Zwar wusste man, dass Friedrich in seltsamer Verleugnung aller politischer Klugheit fortfuhr, seine satirischen Pfeile nach der Zarin abzuschießen. Ihr bloßes Dasein, träge und wollüstig, reizte ihn wohl. Vielleicht auch vertrug er es nicht, dass nun auf allen höchsten Sitzen Europas Weiber aufragten. Aber noch schienen jene Pfeile von fürsorgender Hand mitten im Fluge aufgefangen zu werden. Trenk selber wusste davon und jedenfalls war er noch kürzlich dabei gewesen, wie ein erlesener Zobelpelz, der mit silbernen Schnüren besetzt war, verpackt und als Geschenk Elisabeths nach Potsdam abgesandt wurde. Er konnte hoffen, in Russland verharren zu dürfen und hier ungehindert in Ehren zu steigen. Aber der König ließ nicht ab von ihm. Der törichte Goltz verlor fast den Schlaf, so hart setzte das Problem ihm zu, wie er Trenks Laufbahn abschneiden könne. Und eines Abends, der Hof befand sich in Petersburg, ließ er sich zu später Stunde noch bei Bestuschew melden, in der Hand einen Plan des Hafens von Kronstadt, mit dessen Hilfe er Trenk zu verderben gedachte. Diesen Plan, so erklärte er entrüstet, habe der Abenteurer offenbar im Kabinett des Kanzlers kopiert und ihm, dem preußischen Gesandten, habe er ihn für 200 Dukaten verkauft. Aus Klugheit sei er, der Gesandte, auf den schmählichen Handel eingegangen, da es ihm freundschaftlich darauf ankomme, der Exzellenz zu zeigen, wie sie bedient sei. Der Kanzler war ebenfalls dumpfen, langsamen Geistes, aber es fehlte ihm doch nicht ganz an einer derben und niedrigen Logik. »Mich nimmt das Wunder«, sagte er zu Goltz, »solche Pläne kann man ja in den Läden von Petersburg öffentlich für 50 Kopeken kaufen.« Und als hierauf der vor den Kopf geschlagene Herr, im wirren Bemühen, doch irgendetwas auszurichten, unzart von der vertrauten Stellung sprach, die der verdächtige Preuße bei der Gattin des Kanzlers genieße, da fehlte nicht viel und Bestuschew hätte ihn durch seine bärtigen Knechte zum Hause hinaus und in die vorbeiströmende Neva werfen lassen. Der Haken saß dennoch im Fleisch. Geschicktere Zwischenträger fanden Gelegenheit, dem Vaterlandslosen zu schaden. Es wäre kein Wunder gewesen, wenn in seinem Herzen ein wirklicher Hass Wurzel geschlagen hätte. Das Gefühl der Pflicht jedenfalls schwand und musste wohl schwinden, und als die Verlockungen aus Wien dringlicher wurden, als Maria Theresias Bevollmächtigter Bernes zur Hinreise riet, als endlich die Kanzlerin selbst, seine Freundin, ihn nicht mehr zu halten sich unterstand, gab er nach. In Wien geriet er in das wüste Getriebe der Prozesse, die um die Verlassenschaft des toten Kriegshäuptlings entbrannt waren. Aber da er von Anfang an sich beschied und nichts weiter anstrebte als jenes mäßige Großvatererbe, so gelangte er dennoch zum Ziel. Ihm wurde genug, um in der Welt ohne Sorge dazustehen, genug, um etwa ein Landgut zu kaufen und dort nach Enttäuschungen und empfangenen Wunden ruhig sein Leben hinzubringen. Der Wiener Hof verhielt sich freundlich zu ihm. Maria Theresia ernannte ihn zu ihrem Offizier. Er hätte nichts weiter nötig gehabt als jenen Übertritt zur alten Kirche, um auch hier wieder als ein glänzender Ruhmesanwärter zu gelten. Allein, er glaubte nicht mehr und wünschte nichts mehr. Im menschenwürdigen Dasein des Gutsherrn resigniert, aber frei sich selber zu leben, schien ihm das Rechte. Sein Gemüt war empfänglicher für alle Reize der Musen und ritterlichen Lebensgenusses. Eine angenehme Gefährtin, so dachte er, würde sich finden, da ihm die, die er liebte, unerreichlicher war als eine indische Schönheit. Er glaubte, seine Straße zu kennen. Tränk, der Pandur, hörten wir gegen Ende der letzten Folge, hat sich als Gefangener auf dem Spielberg bei Brünn unter merkwürdigen Umständen selbst getötet. Der Erzähler über die Folgen dieses Theaterkuhs. Der Lärm von der Sache ging durch Europa, er erreichte auch Tränk in seinem Norden und bald folgte die Nachricht, er sei von dem so theatralisch Geschiedenen, der ihn einst hatte ermorden lassen wollen, nochmals und endgültig zum Erben eingesetzt worden. Zweierlei werde jedoch im Testament von dem Bedachten verlangt, er müsse, hieß es, sogleich den katholischen Glauben annehmen und müsse sich ferner bindend verpflichten, keinem anderen Herrn mehr als dem Hause Österreich zu dienen. Tränk will von alledem nichts wissen, wird jedoch durch manchen Hinterhalt, hinter dem auch der preußische Gesandte in Petersburg steht, aus Russland hinaus intrigiert. Er geht wieder nach Wien. Dort gerät er in das wüste Getriebe der Prozesse, die um die Hinterlassenschaft des toten Panduren entbrannt sind. Da er aber von Anfang an sich bescheidet und nichts weiter anstrebt als das ihm zukommende großväterliche Erbe, gelangt er dennoch zum Ziel. Der Erzähler: Ihm wurde genug, um in der Welt ohne Sorge dazustehen, genug, um etwa ein Landgut zu kaufen und dort nach Enttäuschungen und empfangenen Wunden ruhig sein Leben hinzubringen. Da starb im Juni des Jahres 1754 in Preußen seine Mutter. Er reiste nach Danzig, um sich mit seinen Geschwistern zu bereden. Hier traf er auch, und der Augenblick war beklemmend, mit jener Schwester zusammen, vor deren Schlosstor er in eisiger Nacht als abgewiesener Bettler hatte umkehren müssen. Weinend umfing sie ihn, schwor, dass ihr Gatte und nicht ihr eigenes Herz sich vergangen habe. Er blickte sie an und verzieh. Danzig war eine freie Stadt. Es stand zudem unter dem Schutz des Königs von Polen. Tränk durfte sich doppelt sicher hier glauben. Aber in Danzig fiel Friedrichs Faust auf ihn nieder. 3 Wochen hatte man miteinander verbracht. Dann reisten Tränks Geschwister nach Hause. Seine eigene Abfahrt war auf den folgenden Morgen bestimmt. Der Wagen bestellt, das Gepäck schon gerichtet, der Bediente frühzeitig schlafen gegangen. Der Gasthof lag mitten in der Rechtsstadt, an der Brotbänkengasse. Das Fenster des geräumigen Zimmers war offen geblieben gegen die laue Sommernacht, Tränk im Bett ausgestreckt las. Geräusch drang herauf zu ihm, Räderrollen, dann Stimmen und Schritte, die sich plötzlich dämpften, wie auf Kommando. Er las weiter. Seine Tür wurde aufgerissen. Er pflegte sie niemals zu verschließen. Rasch war das Zimmer voll von Menschen. Er erkannte den Geschäftsträger des Königs von Preußen, Reimer. Mannschaften im Rock der Danziger Stadtmiliz waren in seiner Begleitung und ein Herr in Zivil. Der im Hemde Ruhende sah Pistolen und sah blankes Eisen auf sich gerichtet. Wie es dem Menschen an großen Wendepunkten zu gehen pflegt, blieb er gefasst. Dieser Fassung galt sogar sein erster Gedanke. Er verglich mit ihr die unangemessene Erregung, die ihn wenige Wochen zuvor überfallen hatte, als ihm auf einem Spazierritt im Wiener Augarten durch Schuld seines Reitknechts ein Sattelgurt gerissen war. Damals hatte er gerast. Der Mann in Zivil nahm das Wort. »Herr von der Tränk«, sagte er, »der Magistrat von Danzig sieht sich genötigt, Sie als einen Arrestanten dem König von Preußen auszuliefern.« »Ich habe geglaubt«, sagte Tränk, »Danzig sei eine freie Stadt.« »Nicht frei genug«, sagte der preußische Resident, »um überführte Verbrecher zu bewahren.« »Ich habe geglaubt«, sagte Tränk, immer zu dem Stadtbeamten gewendet, Über Danzig halte der König von Polen seine schützende Hand. Ihnen wird kaum Zeit bleiben, sagte Reimer, diesen Schutz anzurufen. Und kurz und gut, sie kleiden sich an und folgen. Tränk griff neben sich auf das Tischchen, darauf die Kerze stand. Die Soldaten umringten eilig sein Bett. Mach, dass ihr wegkommt, rief er. Gesindel, ich will nicht schießen. Ich will meinen Pass präsentieren. Unnütz, sagte Reimer. Halten Sie Ihr Maul, auf fremdem Gebiet, Herr. Ich präsentiere die Pässe des Hofkriegsrats und der Staatskanzlei in Wien. Ich bin Untertan der Königin von Ungarn und ihr Offizier. Die Königin von Ungarn, Herr Untertan, wird ihretwegen keinen neuen Krieg anfangen. Man schaffe den Vertreter des Wiener Hofes zur Stelle. An ihn appelliere ich. Der Vertreter des Wiener Hofs schläft bereits und wünscht nicht gestört zu werden. Ich appelliere an die Ehre der Stadt Danzig, mein Herr Kommissar. Der König von Preußen ist ein mächtiger Nachbar, sagte der Danziger leise. Herr Resident, ich übergebe Ihnen den Mann. Er verließ das Zimmer. Kaum hatte die Tür sich geschlossen, so warfen sich vier der Soldaten auf Tränk und hielten ihn fest. Die übrigen plünderten. Man riss ihm die Ringe vom Finger, man fand seine Uhr, seine Tabatiere, zuletzt auch das Medaillon, an dem die Lücken durch neue Smaragde ergänzt waren. Dies ließ der Bevollmächtigte sich einhändigen. »Ich bin unter Räuber gefallen«, rief Tränk. »Sie treiben ein sauberes Handwerk, Herr Reimer.« Man zwang ihn zu eiligem Ankleiden. Kein Mitnehmen seines Gepäcks war gestattet. Der Wunsch, seinen Bedienten zu verständigen, mit Höhnen verworfen. Man trieb ihn die Treppe hinunter, man setzte ihn in den Wagen. Am Platz bei der Marienkirche umringte ihn ein berittenes Kommando. Die nächste Stadtpforte, das hohe Tor, tat sich trotz der späten Stunde ganz ohne Anruf und Passwort lautlos vor ihnen auf, und fort ging es die Straße nach Preußen. Mondlicht schien. Im Morgengrauen wurde der Vorspann erneut. Die Danziger Grenze musste lange passiert sein. Sie fuhren, Tränk wusste es, durch polnisches Gebiet. Aber er war nicht der Knabe, an Völkerrecht noch zu denken. Der König von Preußen ist ein mächtiger Nachbar, wiederholte er bei sich und lehnte den Kopf gegen das harte Polster zurück, um in der holpernden, stoßenden Kutsche ein wenig vom versäumten Schlaf noch nachzuholen. Wenn er die Augen öffnete, sah er die Äcker und Weiden von Pommerellen in flirrender Sommerhitze. Am Abend ward vor einem Schlagbaum gehalten. Dies musste der erste preußische Ort sein, denn eine Husarenbedeckung übernahm ihn hier, deren Uniform er erkannte. Es waren Leute vom weiß-dunkelblauen Regiment Wartenburg. Die Fahrt ging fort in einiger Nähe der See. Er sah sie niemals, doch er spürte ihren Wind. Die Eskorten wechselten. Nie sprach jemand mit ihm. So gelangte er bis in das pommerische Landstädtchen, welches Treptow heißt. Hier riss noch einmal der dicht verhängte Himmel über Tränk. Ein letzter starker Strahl fiel voll auf ihn. Der Wagen hielt im weiten Hof eines Gutshauses, dem allein Sauberkeit und Pflege etwas Herrschaftliches gaben. Aus dem mittleren Gebäude trat fast augenblicklich ein junger, schlank gewachsener Herr in der Uniform eines Reiterobersten. Jedermann grüßte, der Eskortführer tat seine Meldung. Der Oberst dankte. »Sie sind heute mein Gast, Herr von der Tränk«, sagte er auf Französisch mit stark süddeutschem Tonfall. Und er geleitete den Gefangenen ins Haus. In einem Zimmer des oberen Stockwerkes stand alles bereit zur Erfrischung nach weiter Reise. Hier erfuhr Tränk von einem Lakaien, wer ihn beherberge. Der junge Friedrich Eugen von Württemberg, seit kurzem vermählt mit einer Dame aus dem Hause Brandenburg-Schwedt, einer Nichte des Königs, kommandierte in dieser Gegend ein preußisches Dragonerregiment. Tränk dachte zu träumen. Auf alles war er gefasst, nur nicht auf Freundlichkeit von solcher Seite. Im Augenblick schlugen in seinem Herzen alle Illusionen und Hoffnungen hoch. Sie entflammten sich heller bei der Abendtafel, die bald begann. Wenige Intime nur waren zugelassen. Man speiste zu ebener Erde in einem bäuerlich niedrigen Saal, aber von köstlichem Porzellan aus Ludwigsburg, Gesinde in württembergischer Livree bediente. Die Herzogin, ganz jung noch, von mildester Anmut, saß Tränk gegenüber. Sie behandelte ihn mit einer besonderen Art von zarter Achtung. Mehrmals schaute sie ihn bedeutungsvoll an, so als habe sie vieles zu sagen. Es war noch nicht lange her, zur Zeit ihrer Verlobungsfeierlichkeiten in Berlin. Da hatte sie mit der Prinzessin Amalie, die ihr zugetan war wie eine ältere Schwester, ein Brautgespräch über Frauenschicksal und Frauenglück gehabt, ein langes Gespräch mit Stockungen, scheuen Allgemeinheiten und raschem Geflüster, das in einer Umarmung geendet hatte. Trenk wusste nichts davon, aber er musste an Amalie denken, wenn die Prinzessin ihn anblickte. Sie sah ja auch ähnlich, ihr, wie sie vor dem gewesen war. Mit keiner Silbe wurde daran erinnert, dass Trenk als ein Gefangener hier saß. Auch seines vergangenen Schicksals gedachte niemand. Und gerade hieraus konnte er schließen, dass es von jedermann gekannt sei. Man ging so weit, den Namen des Königs nicht zu erwähnen. Im Übrigen war viel von militärischen Dingen die Rede. Von den Reitvorschriften für die Kavallerie zum Beispiel, jenen, die Trenk vor Zeiten, als ein 18-jähriger Garde du Corps den schlesischen Regimentern beigebracht hatte und die nun alle wieder ergänzt und abgeändert werden sollten. Auch politische Fragen wurden vorsichtig und nicht ohne Geist gestreift. Und dazu war Anlass, denn elektrische Spannung lag über dem Erdteil. Feinere Nerven recht wohl schon verspürbar. Aus seiner Kenntnis russischer und österreichischer Korrespondenzen hätte hier Trenk manches Wissenswerte beibringen können. Aber er war lange ein Mann. Wenig lag ihm mehr am Staunen einer noch so erlesenen Tafelrunde. Und er schwieg. Bald glitt auch das Gespräch zu unverfänglichen Gegenständen. Der süddeutsch freie und heitere Herzog sprach mit freundlicher Ironie über seine prächtige Residenz hier in Hinterpommern, über dies Bauernstädtchen am gewaltigen Strome Rega, wobei ihm seine Gattin ganz ernsthaft verweisend das Wort abnahm und zu hören gab, wie dies Treptow, heute so verschollen und armselig, einst als Handelsstadt geblüht habe im wahren Verkehr mit Dänemark, Schweden und Russland und wie damals große Seeschiffe die Rega heraufgefahren seien, um hier ihre Ladung zu löschen. Jetzt freilich sickere der Fluss traurig versandet einher, aber eine gesunkene Königin, die das Schicksal von Brügge und Ravenna teile, dürfe man darum nicht mit Spott beleidigen. Schicksal sei ein Ding, das Ehrfurcht und Neigung erwecken müsse, auch wenn es sich bloß um ein armes pommersches Landstädtchen handle. Bei solchem Gespräch war man zum Nachtisch gelangt. Und so leise, dass der Übergang nicht zu merken war, begann eine Musik zu spielen, nur Flöte und Geige und ein Klavicembalo. Und alles lauschte, während man mit behutsamen Fingern, um nicht zu klirren, eine Birne oder einen Pfirsich schälte. Trenk schlief dann in einem weichen, breiten Bett. Beim Einschlummern dachte er nur Gutes und Tröstliches. Und er träumte auch so. Ihn mahnte kein Gesicht. Als er am Morgen hinunterstieg, fand er sein Frühstück bereit in einem Raum, der nach rückwärts auf einen Grasgarten hinausging. Es zeigte sich, außer einiger Dienerschaft, keine Seele. Die Herrschaften seien, hieß es, zu einer Jagd ausgeritten. Alle Hofleute in ihrer Begleitung. Vor mehreren Stunden sei Rückkunft nicht zu erwarten. Trenk setzte sich nieder zu speisen. Alles war ganz still. Die Fenster standen offen gegen die saftige Fläche. Es war ein strahlender Tag, mäßig warm. Draußen ging ein Pferd hin und wieder. Ganz frei spazierte es vor Trenks Fenstern anher und blieb manchmal stehen, um sich ein wenig Gras auszuraufen. Trenk schaute hin. Es war ein dunkelbraunes Tier von guter Rasse, fein und doch zur Ausdauer gebaut. Es trug Sattel und Zügel, und die Satteltaschen waren gebläht, als seien sie voll Proviant. Trenk aß und trank, und er verstand nicht. Wohl sah er, wie man ihn beinahe mit Nachdruck allein ließ, und seine Hoffnungen wurden Gewissheit. »So behandelt man keinen Gefangenen«, sagte er sich und war fröhlich. Der Herzog muss seine Weisungen haben. Er ist nicht umsonst ein Verwandter. Um seine Augen lag eine Binde. Nach beendetem Frühstück trat er hinaus auf die kleine Wiese, ging hin zu dem Pferd, gab ihm Zucker und klopfte ihm den Hals. Dem Pferd schien das zu gefallen. Sanft stoßend legte es den Kopf an seine Schulter, wie zur Aufmunterung. Aber er ließ seine Hand sinken und stand in Gedanken. »Bald nun werde ich endlich den König sprechen«, sagte er zu sich. und spreche ich ihn erst, so ist alles auch gut. Was im Grunde habe ich denn begangen? Er wird mich aufnehmen, er wird Soldaten brauchen können, bald, bald. Aber er wird mehr von mir wollen. Ich kann es mir denken, er weiß ja, wo ich gewesen bin. Trotz russischem Staatsdienst, trotz österreichischem Rittmeisterpatent betrachtet er mich heute noch als seinen Offizier. Und bin ich's denn nicht? In Danzig hat er mich einfangen lassen, brutal und gegen das Völkerrecht. Das hat er getan, damit jedermann sehe, ich handle unter Zwang. Für mich hat er gedacht, zu meinem Nutzen. Wer weiß, viel Zeit ist vergangen. Er wird milder gesinnt sein in vielen Stücken. Amalie, er verlor sich weit. Er stand am höchsten, entscheidenden Punkt. Er hielt, so mochte es scheinen, sein Schicksal frei in der Hand. Alles sprach zu ihm, sprach auf ihn ein. Das Pferd stand immer dicht vor ihm, er streichelte die glänzende braune Mähne. Er hätte nur müssen eine der Satteltaschen öffnen und hineinsehen, und er hätte alles gewusst. Aber schon war er so sicher, der Getriebene, der heimlich nach seinem Schicksal Verlangende, dass er mit Ungeduld auf die Heimkunft des Herzogs wartete, um nur ja ohne Verzug nach Potsdam weiterreisen zu können. Dort wartete der König auf ihn und die Freundin. Die württembergischen Herrschaften kamen zurück vom Jagdritt, aber er sah sie nicht mehr. Sie verbargen sich vor dem verblendeten Mann. Soldaten holten ihn ein. Am vorderen Tor stand die Kutsche. Schweigsam hielt ein starker Beritt um sie her. Ihm ward nicht mehr geantwortet, eilig ging es davon. Als man die Reger passierte, den kleinen Fluss, von dem gestern bei Tafel so melancholisch liebreich die Rede gewesen, fuhr wie ein Blitzstrahl die Wahrheit in Trenks Gehirn. Noch nicht die ganze. Man führte ihn weit durch Preußen, aber Potsdam blieb liegen. Und als er, das Feld von Fehrbellin überquerend, zum 20. Mal fragte, was nun das Ziel sei, wurde ihm der raue Bescheid: Magdeburg. In Magdeburg stand sein Kerker bereit. In der Sternschanze zwischen den Wällen war er eigens aufgemauert. Ein Käfig, ein Steinwürfel, nur von der Kasematte her betretbar. Kaum war Trenk zur Stelle, so traten Handwerker herein mit Ketten einer Glutpfanne und Hämmern und schmiedeten ihn fest. Dann blieb er allein. Es war zu drei Vierteln dunkel im nasskühlen Raum. Aber genau zu seinen Füßen sah Trenk eine viereckige Platte. Er bückte sich nieder. Sein Name war eingemeißelt, mit Totenkopf und Totengebein. Aus den Ketten, der Wille des Königs war deutlich, sollte Trenk, ohne je mehr zu leben, hier in sein Grab fallen. Die Schlacht stand. In Ermattung, wie auf ein gemeinsames Kommandowort, ließen beide Heere die Waffen sinken. Ein Schweigen trat ein, ungeheuer und schrecklich, nach viel stundenlangem Getöse. Plötzlich keine Feldmusik mehr, kein Rattern der Trommeln, kein Rufen der Kommandeurs, kein Brüllen der Korporale. Ein letzter Donnerkrach aus russischem Geschütz durchschlug noch die Luft. Dann begann der dicke, stinkende Kartätschenrauch über Flächen und Höhen sich langsam zu heben und zu zerteilen. Und im Fieberlicht des glühenden Augustnachmittags wurde dem Auge des Königs das Gelände sichtbar. Er hielt zu Pferd auf dem Rande des Mühlbergs. Er brauchte kein Glas. Ganz nah und deutlich lag alles beisammen. Die Schlacht stand. Sie stand genau da, wo sie vor zwei Stunden gestanden hatte. Als er bei Rossbach siegte und bei Leuthen, war in zwei Stunden alles entschieden gewesen. Dies heute war anders. Er drehte langsam spähend den Kopf hin und her. Zur Linken, ein paar hundert Schritte weit entfernt, rauchten noch immer die Trümmer von Kunnersdorf, das die Russen in der Vornacht verbrannt hatten. Die Kirche allein stand noch aufrecht, geschwärzt mit leeren Fenstern. Mitten durchs Dorf hin zog sich ein breites und langes Wasser, ein riesiger Tümpel, darin Tierleichen herumtrieben, Monturstücke und verkohlte Balken. Jenseits des Dorfes stand spärlich preußische Infanterie. Nach rechts hin, im Westen, war Sumpf und Moor. Eine wässrige Ebene mit Busch und Gehölz nur mager bestanden. Die Oder schimmerte bleiern am Rande, lang hingewischt, farbenlos erschienen jenseits des Stromes die Mauern und Häuser von Frankfurt. Geradeaus jedoch, dem Mühlberg genau gegenüber, in starker Stellung, vorzüglich verschanzt, standen die Russen. Der Judenberg hieß dieser Höhenzug. Nur eine kleine Schlucht trennte die Heere, der Kuhgrund. Er war vielleicht 50 Schritt breit, ein Nichts von einem Einschnitt, kaum mehr als ein Hohlweg. Um diesen Erdriss, eine Furche wie 10.000 gleiche Land auf Land ab, ging seit Stunden die Schlacht. Diese Rinne konnte die Gewalt hier, die gefürchtete preußische Armee, unter dem Kommando ihres schon legendären Führers nicht nehmen. Aber diese 50 Schritt mussten genommen werden. War dieser Kuhgrund und der jenseitige Hügelhang sein, dann führte er endlich den großen vernichtenden Schlag. Dann rang er Soltikow und Laudon auf einmal zu Boden. Dann zerschlug und zersprengte er dies aus zwei Nationen vereinigte Heer. Dann hielt er Daun an der Kehle, der südlich bei Guben stand. Dann befreite er den Kern seiner Staaten von Invasion. Dann beschützte er das bedrohte Berlin. Dann jagte er solchen Schrecken nach Moskau und Wien, dass endlich, endlich im vierten Jahr dieser höllischen Qual ein leidlicher Friede in Seeweite kam. Nur diese 50 Schritt musste er nehmen. Aber sie waren nicht zu nehmen. Nächstens, dachte er, außer sich, werden wir ja so hinüber können auf diesen Judenberg. Nächstens muss ja die ganze Schlucht aufgefüllt sein mit Toten. Tote lagen auch um ihn und vor ihm. Von seinen Stabsoffizieren und Adjutanten waren viele gefallen, denn der Ort war dem feindlichen Feuer höchst exponiert. Man hatte ihn fortgebeten von hier, vielmals und flehend, und er hätte folgen dürfen, denn natürlich war es vollkommen gleichgültig, ob er hier stand oder um ein weniges weiter rückwärts. Aber ein primitives, ziemlich verkehrtes Anstandsgefühl ließ ihn ausharren. Die Schlacht stand und schwieg. Er blickte geradeaus. Von den Österreichern sah er nichts. Die Russen aber waren so nah, dass er mit bloßem Auge ihre Regimenter an der Uniform unterscheiden konnte. Er hatte ja in diesen Jahren Gelegenheit gehabt, die Kleiderordnungen verschiedener Armeen gründlich kennenzulernen. Musketiere von Uglitsch, Narva, Sko und Wologda standen da drüben. Ein Schwindel fasste ihn. Uglitsch, Narva, Wologda. Er wusste nicht genau, wo diese Garnisonen eigentlich lagen. Am Weißen Meer vielleicht, an der Wolga, im Uralgebirge, in Asien. 5000 Meilen weit war dieses Heer durch Wüsten zusammengekommen. Asien hatte man zusammengerufen gegen ihn, Menschen, die gar nicht wussten, wer König Friedrich war und wo sein Land lag. Und nun sollten sie 50 Schritt weit zurück und alles wäre gut. Nichts war geschehen. Und doch konnte er siegreich heißen bis jetzt. Und er hatte Taten von den Seinen verlangt und erlangt, vor deren grässlicher Größe es ihn schauderte. Er war krank. In seiner linken Hand meldete sich reißend und zwackend die Gicht. Aber auch sein Magen, seine Eingeweide waren in Unordnung. Seit Wochen auf diesen eiligen Märschen hatte er unregelmäßig und kaum gegessen. Fieber musste er auch haben. Sein Mund und sein Schlund waren ganz ausgedörrt. Freilich wütete ja die Sonne wie nie. Es war der heißeste Augusttag seines Gedenkens, brütend windstill. Die Luft kam ihm vor wie kochendes Blei, meilenweit Sümpfe und Lachen, aber kein Tropfen trinkbares Wasser. Ja, kein Soldat dieser beiden Armeen hatte seit dem frühesten Morgen einen Tropfen Wasser gekostet. Im Juni des Jahres 1754, hörten wir zu Beginn der letzten Folge, stirbt in Preußen Trenks Mutter. Er reist daraufhin nach Danzig. Danzig war eine freie Stadt, es stand zudem unter dem Schutz des Königs von Polen. Trenk durfte sich doppelt sicher hier glauben. Aber Friedrich bringt ihn trotzdem in seine Gewalt und lässt ihn nach Magdeburg schaffen. Dort stand sein Kerker bereit. In der Sternschanze, zwischen den Wellen, war er eigens aufgemauert, ein Käfig, ein Steinwürfel, nur von der Kasematte her betretbar. Kaum war Trenk zur Stelle, so traten Handwerker herein, mit Ketten, einer Glutpfanne und Hämmern, und schmiedeten ihn fest. Genau zu seinen Füßen befand sich eine viereckige Platte. Sein Name war eingemeißelt, mit Totenkopf und Totengebein. Der Erzähler? Aus den Ketten, der Wille des Königs war deutlich, sollte Trenk ohne je mehr zu leben, hier in sein Grab fallen. Die Folge endete mit einem Bericht von erneuten Kämpfen Friedrichs gegen die Vereinigten Russen und Österreicher an der Oder. Die Schlacht stand. In Ermattung, wie auf ein gemeinsames Kommandowort, ließen beide Heere die Waffen sinken. Friedrich war krank, die Gicht zwackte, seine Eingeweide waren in Unordnung, Fieber musste er auch haben, Mund und Schlund waren ausgedörrt. Es war der heißeste Augusttag seines Gedenkens, brütend windstill, die Luft kam ihm vor wie kochendes Blei. Meilenweit Sümpfe und Lachen, aber kein Tropfen trinkbares Wasser. Kein Soldat der beiden Armeen, Freund wie Feind, hatte seit dem frühesten Morgen einen Tropfen Wasser gekostet. 13 Stunden nun währte das Elend. Sein Heer hatte kaum recht geschlafen. Um 2 Uhr war man aufgebrochen und war im Dunkel lautlos vorgerückt. Er hatte gleich bemerkt, dass seine Erkundung nicht zureichte. Seine Gewehrsleute hatten ihn schlecht unterrichtet. Das Gelände war viel schwieriger, als er wusste. Es war heillos kompliziert. Die Wege im Wald vielfach verschlungen, schmal und verwahrlost. Das ganze Gebiet durchzogen von Bächen und Gräben, voller sumpfiger Flächen und Lachen. Die faule Lake, der faule See, die Schweinebucht, sagten die führenden Bauern. Es waren Namen, die trostlos schon aufs Gemüt fielen, wie Vorahnung kommenden Unheils. Von dem Hauptübel aber hatte er gar nichts gewusst. Ein breiter, flacher, schmutziger Strom, nämlich, sickerte mitten durch die bewachsene Gegend daher, das Hühnervlies, ein brackiges Wasser, das beinahe ohne Gefälle in faulen Windungen der Oder zurann. Auf dieses Hühnervlies stieß er im ersten Dämmer mit seinen schweren Kanonen. Es ging nicht weiter. Das dichte Unterholz trat bis an den Fluss heran. Die schwerfälligen Geschütze, mit 12 Gäulen jedes bespannt, konnten nicht wenden. Im unsicheren Licht gab es Gedränge, Verwirrung und Streit. Als der König die Lage erkannte und sah, dass man ausschirren, jede Kanone auf dem wurzeldurchwachsenen Boden mit Händen umdrehen und einen weiten Umweg einschlagen müsse, entsank ihm beinahe der Mut. Er war im Begriff, auf die Schlacht zu verzichten. Er zögerte. Dann gab er doch den Befehl. So war es später Morgen geworden, ehe der Kampf begann. 8 Bataillone hatten den Mühlberg erstürmt, eben jene Erhöhung, auf deren Rand Friedrich jetzt stand. Mit einer Präzision und einem Zusammenhalten wie auf dem Exerzierfeld waren diese Grenadiere die Hänge hinaufgeeilt, mit einem mechanisch klappenden Heldenmut, der Grauen und Übelkeit erregen konnte. Ströme von Kartätschen und Flintenkugeln empfingen die Stürmer, nahezu sicherer Tod. Aber sie kamen ans Ziel. Mehr als 100 Geschütze und eine wichtige Stellung waren genommen. Eine ungeheure Tat. Sie blieb ohne Folgen. Denn noch immer war die Artillerie erst teilweise zur Stelle. Die eroberten Kanonen aber, von fremder Konstruktion, dienten den Preußen zu nichts. Auch das Fußvolk ihres linken Flügels hatte sich in dem höllischen Gelände verirrt und traf langsam erst ein. So mussten wieder und wieder die Truppen des Zentrums und des rechten Flügels eingesetzt werden. Immer die gleichen, schwächer an Kopfzahl bei jedem Ansturm und im glühenden Tage matter und matter. Es geht um den Kuhgrund. Es geht um den Abhang. Mit Klingenhieben und Stockschlägen werden die Alarmenden von den eigenen Führern vorwärts und dann in die Höhe getrieben. Immer vergeblich. Der Totenwirbel von 100 Trommeln rollt und rumpelt zwischen den Hängen. Die gellende Feldmusik zerreißt das Herz und berauscht es dabei. Fluchen, Wutgeschrei und Jammergeheul der Zerstoßenen, Zerschossenen, Zerstampften rast und klagt ohne Ende. Friedrich wartet. Die drüben sind an Zahl doppelt so stark, und noch hat er sein Heer nicht beisammen. Offizier auf Offizier schickt er aus. Ihm scheint, dass die kostbarste Zeit seines Lebens ungenützt verrinnt. Die Luft stinkt von Pulver. Es lärmt und tobt in den Lüften. Denn ziemlich dicht hinter ihm, etwas erhöht, stehen preußische Geschütze. 24 Pfünder, die unablässig feuern. Und mit dem Donnergekrach einer fliegenden Schmiede sausen die schweren Geschosse über ihn weg. Und plötzlich, ohne rechte Ursache, mit einmal trat jene Stille ein. Die Schlacht stand. In diesem Augenblick ritt ohne Eile auf einem Grauschimmel ein noch jüngerer Herr auf den König zu, parierte, nahm seinen Hut ab und wartete. Der König sagte mit dumpfer, verquollener Stimme: »Was wollen Sie hier, Seidlitz? Ich denke doch, Sie stehen drüben am Stadtforst.« »Euer Majestät, jawohl.« Er sagte nicht mehr, und Friedrich verstand. Er lenkte sein Pferd nach einer Stelle, wo niemand war. Seidlitz folgte. Er war in untadeligem Anzug, die Seitenlocken schneeig gepudert, mit Kunst rasiert, elegant wie nur je ein Kürassier auf dem Paradeplatz. Quer über seinen dunkel blinkenden Brustpanzer lief das orange Band des Ordens vom Schwarzen Adler. »Nun was?« fragte Friedrich. »Majestät, wir müssen aufhören.« Eine Pause. Dann sagte der König: »Das wundert mich aus Ihrem Munde.« »Eben darum, Majestät, haben mich die anderen vorgeschickt.« Das sollte heißen: Ich, Seidlitz, habe bekanntlich die Attacken von Rossbach und von Zorndorf geritten. Ich bin, nicht wahr, ein wüster, verrückter Draufgänger. Zu meinem bloßen Vergnügen reite ich zwischen sausenden Windmühlenflügeln durch. Wenn einer wie ich gegen deinen Befehl hier herüberkommt und sagt, es geht nicht weiter, dann wirst du dir's gefälligst überlegen.« »Aufhören?« wiederholte Friedrich. »Unser linker Flügel ist noch gar nicht im Feuer gewesen.« »Aber er ist viele Stunden umhermarschiert. Es ist zu heiß.« »Bei den Russen ist es nicht kühler.« »Drei Viertel von denen haben den ganzen Tag auf der Erde gelegen. Jetzt stehen sie auf, rufen Guten Morgen und fangen erst an. Und kein Österreicher war noch im Gefecht.« »Wo stehen die überhaupt?« »Man sieht sie nicht.« »Und Sie glauben, Seidlitz, die drüben werden uns ruhig abziehen lassen, wenn noch solche Reserven da sind?« »Wir denken es alle, Euer Majestät.« Und leiser setzte er hinzu: »Die haben es ja nicht so nötig, zu kämpfen wie wir.« »Das ist wahr«, sagte Friedrich und sank ein wenig zusammen. Stille. Schweres Besinnen. Die Waage schwankte. Aber er konnte nicht abbrechen. Die Generale hatten gut reden. Nicht auf ihnen lag die Verantwortung, lag diese grässliche Last. Er hatte es heute hier gewagt. Er konnte nicht aufhören und es morgen oder in zwei Wochen noch einmal wagen. Sein Hirn schwelte, ihm war ganz schwindelig. »Dies war ja nicht eine Schlacht unter Schlachten, ihr Generale. Dies war die Entscheidung. Dies musste sie sein. Endete hier nun der Kampf, so stand er da mit dem dezimierten Heer und nichts, gar nichts war erreicht. Ihn trennte eine Straßenbreite vom Sieg und vom Frieden. Ganz sicher. War die erst erobert, die und der Abhang, dann machten sie Frieden. Ihr Heer lief davon und aus Wien und aus Moskau kamen Kuriere und baten um Frieden. Und wurde es anders und zwang er es nicht, so gab es doch wohl eine Kugel für ihn. Eine gute russische Kugel, die riss ihn um und er lag da und wusste in Ewigkeit nichts. Ein Ende, ein Ende.« Wie ein Schlafender hockte er auf seinem Pferd, die Augen geschlossen. Nun schlug er sie auf, blickte groß in die dunstige Helle, die plötzlich wehtat und fremd war, und sagte mit leidender, sanfter Stimme: »Nein, nein, Seidlitz, was Sie da sagen, das geht nicht. Reiten Sie nur wieder zu den Schwadronen? Vielleicht brauche ich Sie bald.« Und von da an ging alles schlecht. In der Kampfpause hatten die Russen ihre Batterien auf dem großen Spitzberg verstärkt. Das war ein Ausläufer des Judenbergs, eine mäßige Kuppe, doch beherrschend gefährlich. Der linke Flügel, vollzählig nun, wurde vom König zum Angriff auf diese Stelle angesetzt. Zu gleicher Zeit wollte er selbst, während die russische Artillerie so beschäftigt war, mit den Seinen nochmals den Sturm versuchen. Alles geht schlecht. Die vom ewigen Marsch erschöpften Truppen sind gezwungen, sich in Kunnersdorf zwischen Trümmern und Wasser zu formieren. In Unordnung brechen sie hervor. In Unordnung, matt schon von Anbeginn, stürmen sie. Sie werden niederkartätscht. Und das Geschützfeuer wütet von Neuem nach der Seite des Königs. Schon bleibt ihm an unvernutzten Kräften nur noch die Reiterei. Mit 16 Schwadronen wird Seidlitz herbeigerufen. Am nordwestlichen Hang des Mühlbergs eilen sie vor. Am Kuhgrund schwenken sie ein und stürzen sich auf den Feind. In Auflösung weicht er. Da bricht in den Rücken der Seydlitzschen Reiter österreichische Kavallerie. Es ist Laudon, der bisher ganz still und verdeckt in einem Einschnitt des Judenbergs gehalten hat. Laudon mit riesigen frischen Massen von Dragonern, Husaren und Schwolegers. Sie reiten und feuern und hauen ein wie die Teufel. Auf engem Grund können die Preußen nicht wenden. Seydlitz selbst wird verwundet. Aus nächster Nähe fährt ihm ein Pistolenschuss schief durch die linke Hand. Die Knochen sind zermalmt. Die Hand hängt herunter als ein blutender Fetzen. Vom tobenden Schmerz und vom Blutverlust wird er ohnmächtig. Man bringt ihn fort. Die Preußen des Führers beraubt fluten zurück. Schreck und Verzweiflung. Der junge Friedrich Eugen von Württemberg umreitet mit seinen Dragonern aus Treptow auf schwierigem Waldgelände die Flanke der Russen. Sein Wagnis gelingt. Schon hält er an günstigem Ort, erhöht hinter dem feindlichen Fußvolk. Gewaltige Minute, Moment zu entscheidender Tat. Er mit seinen paar hundert Reitern kann vielleicht den Tag noch retten. Er hebt seinen Degen, er blickt sich um, da sieht er, dass er völlig allein ist. Sein Regiment ist ihm nicht gefolgt. Er empfängt eine Wunde am Fuß, blutend, ein Gehetzter, entkommt er. Inzwischen hat sich die Lage um den König vollends zum Bösen gewendet. Der Kuhgrund ist voll von Russen. Schon dringen sie zu ihm empor. Vom Spitzberg kartätschen, von jenseits vernichtende Salven. Ihm sind zwei Pferde erschossen. Eben will er das dritte besteigen, einen Schimmel. Da trifft ihm mit ganzer Gewalt eine Flintenkugel die Hüfte. Die Hüfte muss zerschmettert sein, aber er fühlt keinen Schmerz. Er greift hin mit seiner gesunden Hand. Ein goldenes Etui in der Westentasche hat ihn bewahrt. Ihm ist mit einem Mal fast heiter zumute. So kommen sie doch endlich zu ihm, die runden Freunde. Mitten im Donnerlärm hört er, was Dion ihm einst in der Knabenzeit beigebracht hat. Ganz deutlich sieht er den Guten im Potsdamer Lehrzimmer, sieht seinen erhobenen Finger, sein mildes Gesicht. Exitus patet. Cato hat das gesagt, tröstlich und schön. Versagen die Flinten, so hat er ja noch seinen Tubus mit Gift. Er tastet danach. Aber das gläserne Röhrchen ist vom Anprall zerrieben. Die Westentasche ist nass. Auch die Kugel ist nass. Er zieht sie hervor. Er wirft sie weg. Die Russen erscheinen über dem Rand. Es sind Leute aus Kasan und aus Kiew. Willkommen, ihr Herr. Nein, ich brauche kein Pferd mehr, sagt er zu seinem Adjutanten von Wendesen. Da sieht er erst, dass Wendesen tot ist. Und stapfend den rechten Arm erhoben ohne Degen, denn das erschiene ihm lächerlich, geht er inmitten der Seinen vor gegen den Grund, anfeuernd rufend. Aber da merkt er, dass er statt vorwärts nach rückwärts kommt. Er wird gedrängt, geschoben, über die Hügelhöhe geht es zurück, den Abhang hinunter gegen Kunersdorf. Es ist das Ende. Es soll nicht das Ende sein. Neben ihm ringt ein Fahnenträger gegen die rückflutende Bewegung. Er erkennt das Tuch. Es ist die Fahne vom Regiment Prinz Heinrich. Er fasst den Schaft, er macht sich Raum, er dringt wieder vor. Er ruft, Kinder, Kinder, kommt, verlasst euren König nicht, euren Vater nicht, seid brave Soldaten. Aber was er ruft, hat keinen rechten Klang. Brave Soldaten, denkt er mitten im Chaos. Was sind's für Soldaten? Das ist ja kein preußisches Heer mehr. Brave Soldaten? Ich habe ja nicht mehr gewusst, woher sie noch nehmen. Brave Soldaten, zum Dienst gepresst, brave Soldaten, Überläufer von drüben, brave Soldaten, Sträflinge aus meinen Zuchthäusern, brave Soldaten, arme, elende Opfer. Oh, dass ich hier laufen und lügen muss. Ein inbrünstiges, zehrendes Verlangen nach dem Tode füllt ihm die Brust. Ringsum sinken aufbrüllend die Seinen. Gibt's denn keine Hundskugel für mich? Sagt er starren Gesichts zum Oberst von Steinwehr, der dicht neben ihm läuft. Da fällt Steinwehr durchschossen aufs Antlitz. Geschlagene preußische Kavallerie, die sich um Kunersdorf herum in Sicherheit bringt, kommt aus dem Staub und Pulverdampf der Ebene heraus. Im Nu ist die eigene Infanterie überritten. Alles ist aus. Da sieht der König ganz nahe beim Dorf fünf leichte Geschütze. Verlassen stehen sie da zwischen ihren Schanzkörben, schussbereit, mit voller Munition. Und mit Winken und Rufen und Bitten und Drohen bringt er es fertig, ein paar hundert Leute noch um sich zusammen. Artilleristen sind auch darunter. Ihm selber ist jeder Handgriff bekannt. Und so deckt er den Rückzug der Seinen. lässt vorgehen, lässt feuern, lässt die Rohre hierhin, dorthin richten. Die Verfolgenden stutzen, sie halten. Die flüchtigen Preußen erreichen das Hühnervlies. Wer erst hinüber ist, ist auch gerettet. Dann schickt er langsam in kleinen Trupps seine Leute fort. Nun hat er noch 100, noch 50. Bald wird er allein sein. Aber wie unversehens seitlich ein Kosakentrupp auf ihn losbricht, helfen ihm zwei seiner Offiziere fast gewaltsam aufs Pferd und greifen in seine Zügel. Es geht nach Norden durch die flüchtenden Trümmer seiner Armee. Dumpf und stickig der Abend. Leiterwagen mit Wunden und Sterbenden werden passiert, die umgeworfen haben im Wald. Beim Dorfe Ötscher liegt hart am Strom eine Hütte. Man hat sie geplündert, sie ist ganz leer. Nur ein wenig Stroh ist noch da. Er geht hinein. Er legt sich hin auf das Stroh. Die beiden Fenster sahen auf die Schiffsbrücke hinaus. Eines davon war zerbrochen. Noch immer war es schwül, aber Windstöße kündigten ein nächtliches Gewitter an. Über den vollen Mond trieben Wolkenfetzen. Es wurde abwechselnd hell und ganz dunkel. In diesem zuckenden Licht sah Friedrich den Zug der Verwundeten sich über die Brücke nach Reitwein schleppen, wo die Lazarette waren. Über das breite Wasser trug ihm der Wind das Jammergeschrei der Opfer zu, die dort vom Eisen der Feldschere zersägt und zerschnitten wurden. Meldungen kamen. Hier im Winkel zwischen dem Wartebruch und der Oder stauten sich die Reste der geschlagenen Armee. Nur wer verwundet war, durfte über den Fluss. Alle die anderen todmüden Menschen wurden von den todmüden Adjutanten in Klumpen gesammelt und auf die kleinen Anhöhen bei Ötscher geführt. So formte man in der Nacht noch neue Bataillone, ein Viertel so stark, ein Zehntel so stark wie die alten. Friedrich hörte die Meldenden an und entließ sie. Es war nicht einmal sicher, ob er sie anhörte. Beim Schein einer Stalllaterne schrieb er: »Mein lieber Minister von Finkenstein, ich bin gezwungen worden, das Schlachtfeld zu räumen. Von einem Heere von 48.000 Mann habe ich noch 3.000. Ich glaube, dass alles verloren ist. Retten Sie die königliche Familie nach Magdeburg.« Dies wurde expediert. Ein Musketier kam als Wache vor die Tür. Nun blieb er allein. Entsetzliche Wahrheit. Die Armee war vernichtet. Von Sachsen und Schlesien war er abgeschnitten. Der Kern seiner Staaten lag dem Feinde offen. Der Weg nach Berlin war frei. Und er selber war krank. Die Gicht hatte nun alle seine Glieder ergriffen. Es waren Schmerzen, wie er sie niemals gekannt hatte, reißend und zuhackt, mit satanischer Kraft, unüberbietbar. Diese Schmerzen waren eine Wohltat für ihn. Solange sie wüteten, verschlangen sie jeden Gedanken, machten sie taub, rissen sie die Wirklichkeit in ihren höllischen Strudel. Und alles, die Hölle selbst, war besser als diese Wirklichkeit. Aber setzten sie aus und gaben ihn frei, dann trug ihm der Sturm von jenseits die Rufe der Gemarterten ins Ohr. Und dies war nicht zu ertragen. Auch nach seinen Siegen hatte er sie ja schreien und stöhnen hören. Aber da war wenigstens etwas erkauft mit so viel Leiden. Da konnte er sich sagen, zu ändern ist es nicht, sie bluten und klagen. Doch ich habe zum Frieden einen Schritt vorwärts getan. Ihre Kinder werden dafür in ruhigem Wohlstand ihren Acker bauen. Aber jetzt? Aber heute? Ja, nun war es soweit. Ein Staat von 3 Millionen widerstand nicht den 100 Millionen Europas. Es war aus. Er fieberte schon wieder hoch. Mit der Gicht hatte das nichts zu schaffen. Es mussten in seinem Leibe geheime Entzündungen sein. Umsonst schlug nicht immer wieder die Flamme in seinem Blute auf und verzehrte ihn fast, um dann rasch niederzubrennen und ihn fröstelnd, kraftlos zurückzulassen. Sein Kopf glühte. Wie noch Widerstand leisten gegen zerstörende Gedanken. Qual über Menschenmaß. Er sah sich in dieser Nachtstunde selber so, wie der Hass seiner erbittertsten Feinde ihn malte. War er es selbst denn noch? Wo war der Mensch seiner Jugendjahre hingeraten? Wo waren die einst geliebten Begriffe Gerechtigkeit, Milde, Gesittung? War er es nicht, der seine Laufbahn mit dem Anti-Machiavell begonnen hatte, der geharnischten Streitschrift gegen alles, was Treubuch hieß, Willkür, ungerechter Krieg? Welche Gewalt denn hatte ihn getrieben, so gegen das eigene Bekenntnis die Habsburgerin anzugreifen und einen Krieg zu beginnen, der alles war, was er selber verwarf? Ungerecht, willkürlich, treulos? Er war Garant ihres Reiches gewesen, wie alle Fürsten. Und alle blieben ruhig, als der römische Kaiser starb. Alle hielten seiner Tochter den Vertrag. Er ganz allein, hatte am Janustempel das Tor aufgestoßen, das sich nun nicht wieder schloss. Er vergaß im Fieber, was er doch wusste. Er vergaß, dass Ansprüche auf Schlesien da waren, halb vergessen zwar, doch gültig verbrieft. Er vergaß die schlecht gezügelten Begierden der anderen, uralte Rivalitäten, stets sprungbereiten Neid. Nein, sein Beispiel allein, das eines ruhmbegierigen, für sein Land gewalttätigen jungen Fürsten, hatte die Gewissen beschwichtigt. Und nun standen alle auf gegen alle, Frankreich, Spanien, Neapel gegen England, Russland und Holland. Nicht in Deutschland und Böhmen allein strömte Blut, auch in Italien, den Niederlanden, in Finnland. Durch seine Schuld. Auf sein Haupt das Blut von Dettingen, Fontenoy und Roucoux. Auf sein Haupt das Blut der Bergschotten, die bei Culloden hingeschlachtet wurden. Auf sein Haupt. Er delirierte in seiner Qual, er verlor sich. Ja, damit Preußen groß werden könne. Darum verspürten Länder das Blut hier Elend, die den Namen Preußen nicht kannten. Über die Meere hinüber leckte der Brand. Damit Preußen groß werden könne, darum kämpften braune Männer an der Küste Bengalens. Darum skalpierten einander rote Männer an den großen Seen in Nordamerika. Aber Preußen konnte nicht groß werden. Er wusste es jetzt. Preußen, dies Land mit der spröden Erde, in der nichts wuchs, mit seinen wenigen Menschen ohne Hilfsmittel, fast ohne Küste. Preußen neben Frankreich, neben Österreich? Er hatte das arme Sandland vergewaltigt. Ein Siebentel der Bevölkerung hatte er ständig beim Heere gehalten, mit unerbittlicher Disziplin. Preußen war nur der Schaft gewesen für seine Waffe. Diese Waffe war heute zerbrochen. Erinnern wir uns, mein lieber Minister von Finkenstein, wurde in der letzten Folge ein Brief Friedrichs zitiert. Ich bin gezwungen worden, das Schlachtfeld zu räumen. Von einem Heere von 48.000 Mann habe ich noch 3.000. Ich glaube, dass alles verloren ist. Retten Sie die königliche Familie nach Magdeburg. Im vierten Jahre war er nun völlig umstellt. All die zerreibende Mühsal, die unendliche Kunst, sie waren vergebens gewesen. Und sein Hirn rollte die furchtbar vertraute Bilderreihe dieses Krieges ab. Die Tatenliste, das Blut hier auf und nieder, zu jäh, zu unerträglich für irgendein menschliches Herz. Den schweren, unerwartet zähen Beginn in Sachsen, den zu teuer erkauften Sieg vor Prag, den zerschmetternden Strahl von Kolin. Dann trug ihn die Welle hinauf, hoch bei Rossbach, höher bei Leuthen und Zorndorf. Finsternis wieder und Unheil, der dumpfe Nachtschlag von Hochkirch, die Wunde von Kai, der Stich von Bergen und nun hier, ganz nahe der Hauptstadt, in Sumpf und Dreck, das Ende. Das Ende. Ein wütender Schmerz zerriss ihm die Hand. Seidlitz fiel ihm ein, dem die seine als ein triefender Lappen heruntergehangen war, durch seine Schuld Friedrichs. Hätte er doch gehört auf den Tollkühnen, der zum Abbrechen riet. Aber nein, nein, die Fahne genommen und gerufen, Kinder, verlasst euren Vater nicht. Er krümmte sich bei der Erinnerung. Ja, da jammerten sie über den Strom, die Kinder, die zerfetzten Kinder, die verstümmelten Kinder, unter den Messern der Fuscher. Und Seidlitz selber hatte er vielleicht umgebracht. Alle hatte er ja umgebracht, die mit ihm ausgezogen waren. Die Besten sah man nicht mehr. Was war Schwerin für ein Mann gewesen? Er lag bei Prag. Sterbehol hieß der Ort. Und Winterfeld hingesunken bei Mois. Und Kai durch den Mund geschossen bei Hochkirch. Und bei Kai Robersnau. und Puttkammer heut und Itzenblitz heut. Er sah sich als Sämann allen Unheils, fiebernd wütete er gegen die eigene Brust. Schläge, die ihn selbst am grausamsten getroffen hatten. Sich gab er an ihnen die Schuld. Bis in die eigene Familie hinein hatte er getötet. Seinen Bruder, den Thronfolger, hatte er heimschicken müssen vom Kriegsfeld. Und nach einem Jahr war er gestorben vor Kummer. Heinrich, der nächste Bruder, hasste ihn. Amaliens Leben war vernichtet. Wen hatte er noch? Die Mutter tot. Gestorben sogleich nach Kolin. Die Schwester in Bayreuth tot. Qualvoll geschieden genau in der Schreckensstunde von Hochkirch. Allein. Allein. Er war allein. Und oh, welche Erlösung, welch unausdenkliche Seligkeit, nun auch zu sterben, keinen Morgen mehr zu erleben, nach dieser Nacht. Er stand auf, rasch. Die Gichtschmerzen hinderten nicht. Schmutzig, mit Stroh in der Kleidung, ganz klein und zusammengefallen, stand er da in der Hütte, in der nichts war als ein paar Glasscherben von dem zerschlagenen Fenster und an einem Nagel die Laterne. Ja, er ging. Die Welt kümmerte ihn nicht. Sie würde seinem Lande bessere Bedingungen gewähren, wenn der Gehasste nicht lebte. Jetzt ging er hinaus und ergriff das nächste Gewehr, das am Boden lag. Und lag keines da, so floss doch die Oder. Nur ein Ende, ein Ende. Ein Offizier trat ein, von der Wache nicht aufgehalten. Es schlug ihm die Tür aus der Hand, denn draußen brach krachend das Unwetter los. Der Offizier war jung. Friedrich kannte ihn nicht. »Majestät«, rief er freudig, »jetzt sind auch noch 3 Kanonen gekommen.« »So«, sagte Friedrich, »3 Kanonen sind gekommen.« Er hörte sich selber laut lachen, und dabei merkte er, dass ihm die Tränen stromweise aus den Augen liefen. Ein Krampf war gelöst. Das Fieber war fort. Er konnte nicht fliehen. Aus seinen Ketten, der Wille des Schicksals war deutlich, würde er einst, ohne je mehr zu leben, ausgedient in sein Grab fallen. An der Wand ist aus Ziegelsteinen eine Art Schemel in die Höhe gemauert. Das ist der Sitz bei Tage und das Bett bei Nacht. Das Fenster ist ganz oben nahe der Decke angebracht. Eigentlich ist es nur ein vergittertes Luftloch. Und da der Kerker tief zwischen den Wellen steht, so hat er auch im Sommer nur ein bleiches Tageslicht. Winters aber scheint die Sonne gar nicht in diesen Graben. Und es ist ewige Nacht. Niemand kann glauben, dass der Gefangene hier lange leben wird. Sein Käfig ist zu feucht. Ein kleiner Ofen ist zwar da, aber im ersten Jahr sitzt Tränk doch förmlich im Wasser. Vom ungeheuer dicken neuen Gewölbe tropft es beständig auf ihn herab. 60 Pfund schwere Fesseln lasten auf ihm. Er trägt Handschellen, zwischen denen eine lange geschmiedete Stange läuft. Nie kann eine Hand die andere berühren. Die Stange wieder ist mit dem eisernen Reif verbunden, der um seinen nackten Leib liegt. Den linken Fuß schließt eine massige Kette aus Holz an die Mauer. 2 Schritte lässt sie ihn tun nach jeder Seite. Niemand spricht zu ihm. Niemand gibt ihm Antwort. Keine Regung, kein Vorgang, kein Laut. Ablösungsrufe ganz selten. Kaum Schritte der Wachen draußen auf dem lehmigen Grund. Toteneinsamkeit. Ein Grab. Was er zu tun hat, ist einfach. Immer 24 Stunden hat er auf den Augenblick zu warten, da von der Zitadelle her der Mittagsschuss vernehmbar wird. In diesem Augenblick beginnt es an den Schlössern zu rasseln. Erst schwach, dies ist die Tür vom Graben zur Kasematte, dann lauter und klirrend, dies sind die 2 inneren Türen. Sie bleiben offen, bis der erstickende Mauerdampf sich verzogen hat, der sonst die Laterne auslöscht. Dann sieht er erst einen Sträfling mit geschorenem Kopf hereinkommen, der nimmt das bedeckte Gefäß und trägt es davon. Dann sieht er den alten Korporal hereinkommen. Der setzt ihm einen Krug mit Wasser hin und zerschneidet auf einem Holzteller das schwarze Kommissbrot. Endlich sieht er den Major hereinkommen, ernst, mit einem galligen Ledergesicht, stumm besieht er den Raum, in dem nichts zu sehen ist, hebt und befühlt die Ketten und geht. Mit ihm geht die Laterne. Verhallender Lärm. Ein neuer Kerkertag. Bald, zu Anfang, hat man ihm seine Kleider vom Leibe geschnitten. Er trägt ein grobes Hemd mit offenen Nähten, das ihm alle 4 Wochen unter den Ketten zusammengebunden wird. Kommisshosen, auf beiden Seiten zum Knöpfen eingerichtet, einen blauen Kittel, dicke Socken, Bastpantoffel. Sein Bart wächst lang. Das ist ihm ein Gräuel. Von allem abgetrennt, was atmet in feuchter Nacht, hat er nichts Menschliches nahe als das eigene Gesicht. Keine lebendige Form als die Einbettung seiner Augen, die Rundung seines Kinns, die Linie seines Mundes. Ihnen tastet er nach. Und nun ekles Gestrüpp, hartes, stechendes. Es wird ihm zur Qual. Es wird ihm zum Wahn. Und eines Abends geht er daran, sich den Bart auszureißen. Es tut weh, um den Mund besonders, wo die Nerven so zahlreich enden. Aber kaum ist die Arbeit ein wenig vorgeschritten, so fängt er an, den Schmerz zu genießen. Es ist ja ein freiwilliger Schmerz, Grund genug, ihn gelinde und sogar unterhaltend zu finden. Die Nacht verfliegt. Am Morgen ist er glatt. Er blutet aus 1000 Poren. Das Verfahren wird ihm zum Segen. Er misst nach ihm seine Zeit, denn ein Monat vergeht, ehe die ausgewurzelten Haare neu wieder hervorkeimen. In diesem Monat genießt er die Glätte seines Gesichts. Und ein zweiter Monat vergeht, ehe seine Finger wieder neu zufassen können. Diesen zweiten Monat verwartet er. So teilt er die Ewigkeit ab. Es plagt ihn, dass er nicht reinlich sein kann. Sich waschen in Ketten ist schwer. Auch erhält er nur 3-mal im Monat Waschwasser und ein Tuch. Er gewöhnt sich daran, lieber jeden 5. Tag seinen Trunk zu entbehren. Im Sommer ist das ein grausamer Verzicht. Oft wird er schwach und trinkt, statt sich zu reinigen. So führt er mehr und mehr ein Dasein nur im Leiblichen. Die geistigen Bremsen in seiner Natur werden locker und geben nach. Wenn zu Beginn die Augenblicke der Verzweiflung kamen, so überwand er sie durch angespannte Besonnenheit. Er wollte nicht toben, er wusste, dies Gewölbe blieb stumm, und ein Ausbruch von Wut und Empörung ließ ihn für Tage zerbrochen zurück. Jetzt gibt er sich hin. Er hat Stunden der Raserei, von ungeheurem tierischem Wüten, in denen er Füße, Hände und Leib sich wundreißt. Einmal, mitten in solch einem Anfall, spürt er, wie in seinem Kopf etwas springt. Er will reden, will sich in menschenverlassener Angst noch selber vernehmen, aber er hört sich nur stammeln und murren wie einen Blöden. Er spürt es. Der Wahnsinn bedroht ihn. Ihm wird ganz elend und schwach, er taumelt. Er sinkt hin auf den Steinschemel, rasselnd. 3 Sommermonate dauert die Krisis. 3 Monate ist er ein kranker Gefangener, in schweren Banden, ohne Bett, ohne Erquickung, ohne Menschenhilfe und Trost. Schwarzes Brot bleibt seine Nahrung. Vergebens bittet er um einen Schluck Suppe. Kein Arzt, kein Freund, kein gütiges Wort. Nur tobender Kopfschmerz, Übelkeit, Fieberglut. Er verliert fast die Hälfte seines Gewichts. Fesseln und Kleidung schlottern an seinem Gerippe. Er bleibt am Leben. So schwach ist er geworden, dass er sich eine Stunde lang besinnt, ehe er einmal von seinem Sitz sich aufhebt. Die Hauptqual aber ist ein zehrender, brennender Durst. Kaum hat er getrunken, sind ihm Mund und Schlund schon wieder wie Leder. Sein erschöpftes Gehirn gerät auf die Vorstellung, dass er, Tränk, gewiss schlimmer Durst leide als andere Menschen. Von der Tränke schreibe sich nicht umsonst schon sein Name. Eines Tages ist die Visitation eben da gewesen. Er wartet mit sicher Ungeduld, bis die Schritte verhallt, die Türen abgeschlossen sind. Denn mit einem Rest seiner Würde will er nicht sehen lassen, wie haltlos gierig er trinkt. Auch ist es ja schön, nun die Erquickung zur Stelle ist, sie sich auf Minuten noch zu versagen. Jetzt ist er allein mit dem Labsal. Jetzt umfasst er den Henkel. Aber der geglättete Ton ist feucht, ihm zittert die Hand. Sie gleitet ab, der Krug stürzt auf jene steinerne Platte und bricht. Er wirft sich auf die Knie, das verströmende Nass aufzuhalten, aufzusaugen. Die Ketten reißen ihn zurück. Das Wasser ist verronnen. Es ist ein glühend heißer Augusttag, ein Tag, an dem auch draußen in der Welt, auf Blachfeld und Hügel, mancher verdurstet. Und er, gebunden, verlassen, kann niemand rufen und leidet die Wüstenqual, bis er endlich in Schlaf fällt. Da träumt er Entsetzliches. Er träumt, dass er einen Mann erschlägt und ihm die Adern aufreißt, um sein Blut zu lecken. Und er weiß auch, wer der Mann ist. Er wird gesund. Er kommt zu Kräften. Er muss vom Geschlecht der Vorweltriesen sein. Aber ein tiefer Schauder ist ihm geblieben. Oh, Leben draußen als ein Taglöhner, ein Kerner, Leben in Sumpf und Moor, in einem der Brüche, die der König urbar machen lässt. Nur atmen unterm Himmel, in freier Luft, nur sich ausstrecken können, wenn man müde ist, nur trinken können, wenn Durst kommt, nur nie wieder so einsam verschmachten müssen und Träume erleiden wie der Kannibale. Da traten im unterirdischen Gleichmaß seines Daseins zwei Ereignisse ein. Erst erfuhr er, dass Krieg sei. Er erfuhr es aus ein paar kurzen Worten, die der inspizierende Major dem Korporal hinwarf. Der Offizier verstummte sogleich. Ärgerlich über sich selber warf er den Kopf zurück. Aber Trenk hatte verstanden. Krieg, also doch. So war eingetroffen, was er in der Moskauer Kanzlei deutlich hatte heranrücken sehen. Aber Krieg gegen wen? Nur gegen die Kaiserin? Oder war Russland dabei? Wie lange schon? Wie wehrte sich Friedrich? Wieder also war die Welt in unbändiger Bewegung. Wieder war Raum für den Mann, sich zu wagen und Großes zu tun. Und er, angeschmiedet, hockte im Geviert von 8 Fuß auf seinem Ziegelschemel. Aber wo war Amalie inmitten solcher Entscheidung? Geflüchtet an eine Grenze? Ruhig im Schloss zu Berlin? Als regierende Äbtissin auf ihrem Stift? Gewiss, sie plante für ihn, arbeitete für ihn. Im Chaos des Krieges war Hilfe, Befreiung weit eher möglich als in ruhiger Zeit. Abenteuerliche, in Halbgestalt wogende Gedanken füllten sein Hirn. Der Abenteuerlichste aber war nicht darunter, er, der Wirklichkeit war. Dass die Freundin 10 Minuten Weges von ihm entfernt lebte, drüben am Domplatz, inmitten des geflüchteten preußischen Hofes, und dort nichts wusste von ihm. Wenige Tage später trat das zweite Ereignis ein. Der Korporal ließ nach dem Brotschneiden sein Messer liegen. Ein kurzes Messer, stark und scharf. Mit der Schnelle des Lichtstrahls ist in Trenk schon der Plan fertig. Die Türen des Kerkers bestehen aus Holz. Er muss die Schlösser ausschneiden und so entkommen. Aber er ist ja gefesselt. Er wird frei sein. Mit seiner rechten Hand umfasst er die Stange und zieht und reißt aus der Schelle die linke heraus. Das Blut gerinnt ihm unter den Nägeln. Das Gelenk ist zerschunden. Er spürt keinen Schmerz. Die rechte befreit und nun die Fußkette fest um sich selber gewickelt und mit ganzer Gewalt weggesprengt von der Mauer. Die Kette hält. Beim 4. Mal reißt sie. Vom Fußgelenk sickert es rot durch den Strumpf. Er spürt keinen Schmerz. Die erste Tür ist aus weichem Holz. Nach ein paar Stunden Arbeit ist das Schloss herausgeschnitten. Er gelangt vor die zweite. Die zweite Tür ist aus hartem Holz. Es muss Eiche sein oder Esche. Er müht sich in völligem Dunkel hier, langsam, behutsam. Endlich steht er in der Kasematte. Er tappt umher. Zu seiner Linken ist die Tür nach dem Graben, vor der die Wachen gehen. Aber rechts, o gütiges Schicksal, rechts ist ein anderer Ausgang. Und der muss hinaufführen zum Wall. Das ist die Freiheit. Er kennt die Festung. Er kennt ungefähr die Lage der Schanze. 2-mal ist er mit dem König in Magdeburg gewesen. Dieses Tor geöffnet, zum Wall hinauf, die Elbe entlang, die Elbe überquert. Und in 1 Stunde ist er in Sachsen. Gummern heißt doch der 1. Ort. Aber leise nur jetzt. Und ausgesetzt, wenn die Schildwache näher kommt. Ihm werden die Hände unsicher vor Glück. Eben steckt wieder die Klinge im Spalt. Sie sitzt fest, er zieht. Da zerbricht sie und fällt hinaus. Er hält den Griff in der Hand. Ein wenig Eisen ist noch dran, ein scharfes, zackiges Stückchen, nicht mehr als ein Fingernagel breit ist. Er geht zurück auf seinen Platz. Es ist Nacht geworden über der Arbeit. Ein Mondstrahl fällt durch das Luftloch schräg herein und beleuchtet seine zerbrochenen Ketten. Er sitzt ganz still. Er rast nicht. Aber was niemals geschehen ist in den 5 Jahren dieser furchtbaren Haft, er weint. Die Tränen tropfen auf seine zerschundenen Hände und brennen. Da geschieht ihm das seltsamste Wunder. Es erbarmt sich seiner der Geist. Diese letzten Jahre hat er im Tierischen gelebt, ganz den Notwendigkeiten des ewigen Augenblicks hingegeben. Nun bricht mit einem Strahl jene andere Welt in ihn ein. Er weint und klagt wie ein Kind und blickt auf die Kerkertür, die dort aufgebrochen, klaffend ins Dunkle führt. Da hört er Worte in sich, eine Strophe. Lebe dein Leben mit Todesmut. Tod ist die Kerkertür dieser Welt. Sein Weinen versiegt. Er steht auf. Nein, er ist nicht genötigt, das ganz Unerträgliche zu ertragen. Der Rest Eisen an seinem Messergriff ist genug, ihm die Adern zu zerschneiden. Der Ausweg ist offen. Er ist frei. Und mit seinen verwundeten Händen gräbt er die Kostbarkeit ein neben dem Stein, dort, wo er sie auch in Ketten wird erreichen können. Er gräbt sie tief ein. Er verwischt mit Sorgfalt die Stelle. Er setzt sich nieder und wartet gefasst. Lebe dein Leben mit Todesmut. Tod ist die Kerkertür dieser Welt. Und sie führt in ein Nachtgezelt, drin es sich tief und herrlich ruht. Es sind die Verse aus der Prüfungsnacht im Potsdamer Schloss. Die Verse aus der Sekunde, die über sein Schicksal entschieden hat. Denn in jener Sekunde ging eine Tür auf und er sah zum ersten Mal die Prinzessin, erscheinend aus einem elysischen Abgrund von Silber und seligen Farben. Und es war Morgen, ohne dass er es merkte. Und es war Mittag, ohne dass er es merkte. Und die Visitation war da, ohne dass er es merkte. Und die Entdeckung. Aufruhr in der Schanze, Nachricht zum Kommandanten, Entrüstung, Beratung, strengere Maßnahmen. Die Türen wurden geflickt und ganz mit Eisen beschlagen. 3 Tage lang sitzt er bei offenem Kerker, von Musketieren mit schussbereiter Waffe bewacht. Seine Bande werden erneuert und ein breites Halseisen kommt hinzu, das ihm entsetzlich den Nacken presst, sodass er es noch im Schlaf mit der Hand stützen muss. Aber es scheint, als wolle man ihn überhaupt nicht mehr schlafen lassen. Jede Viertelstunde ruft ihn jetzt die Schildwache an. Tränk, tränk! Und er hat zu antworten. Nach einigen Wochen hilft sich seine Natur und er antwortet im Schlaf seinen Hier. Eines Tages liegt auf dem Stein vor ihm ein Brettnagel. Vielleicht hat ihn der bediente Sträfling verloren. Tränk nimmt ihn auf. Er schärft ihn und beginnt, ins weiche Zinn seines Trinkbechers eine Zeichnung zu ritzen. Er illustriert einen Vers, jenen ersten, vertrautesten. Die Todespforte zeichnet er ein, Flammen und Schwerter vor ihr. Hinter ihr ein breites Ruhelager mit Bäumen darüber, die Schatten spenden. Leicht fällt es nicht. Er kann dir den Becher nicht halten mit seiner Hand. Er muss ihn festklemmen zwischen den Knien. Gebückt arbeitet er. Schließlich, bei einer Visitation, nimmt man den Becher fort und ersetzt ihn. Er graviert aufs Neue, in unbeholfenen Figuren stellt er sein Schicksal dar. Er selber kniet da in Ketten, sein Herz in der erhobenen Hand, und vor ihm, mit der Fackel der Hoffnung, steht sie, so lebendig und schön, als nur ein Ungeübter mit einem Nagel auf Zinn sie umreißen und lobpreisen kann. Auch dieser Becher verschwindet. Und eines Tages, wortlos, wird ihm eine große Vergünstigung gewährt. Er darf Licht brennen. Gefahr für die Augen, denn der Kerzenschein bricht sich und blendet auf dem weißen Metall. Gefahr schon längst für die Denkkraft. Denn seit so vielen Jahren hat Tränk keine andere Wirklichkeit vor sich gesehen als die Mauer. Und mit Vergewaltigung seiner Fantasie muss er jeden Gegenstand aus sich selber hervorpressen. Aber sein Eifer wächst nur. Kaum schläft er mehr. Was er treibt, wird zur Kunst. Und als eines Mittags ein neuer Wachoffizier ihm zusieht und den Mund auftut und sagt, Ihre Becher sind wahrhaftig berühmt in der Welt, da genießt er den seltsamsten Sieg. Oh, er ahnt, was das heißt. Er ist verborgen hier und verschacht, und harte Strafe trifft sicherlich jeden, der draußen auch nur seinen Kerker nennt. Die Welt soll meinen, ihn habe irgendwo die Flut dieses Krieges verschlungen. Und jetzt redet er doch und tut sich doch kund. Eines Tages beginnt er, ein altes Bild nachzuzeichnen, das er oftmals in der Jugendzeit in einem Kalender gesehen hat. Ein Bild ganz und gar nicht nach modischem Geschmack. Den Ritter, der gelassen seines ernsten Weges zieht, vom treuen Hunde begleitet, unbekümmert um die grässlichen Fratzen von Teufel und Tod. Tränk arbeitet lang an dem Becher, er liebt ihn. Und wie das Bild fertig ist, ritzt er oben an den Rand, dort, wo die Burg aufragt, sein tränkisches Wappen ein, mit der tränkischen Devise »Toujours le même«. Er ist zufrieden. Nur mit dem Antlitz des Ritters ist er nicht zufrieden. Sich selber hat er darstellen wollen, aber er kennt ja sein eigenes Gesicht nicht mehr. Und wie er den Becher betrachtet, blickt unter der Eisenhaube ein ganz anderes Männergesicht fest vor sich hin. Eines mit eigentümlich gerader Linie von der Nase zur Stirn, mit weit geschnittenen Augen und hohen brandenburgischen Brauen. Tränk im Kerker von Magdeburg. Und seit so viel Jahren keine andere Wirklichkeit vor sich als die Mauer. Davon vor allem hörten wir in der letzten Folge. Aber Tränk resigniert nicht ganz. Er setzt sich mit seinem Schicksal auseinander, indem er unbeholfen Figuren auf Trinkbecher graviert. Er selber kniet da in Ketten, sein Herz in der erhobenen Hand, und vor ihm mit der Fackel der Hoffnung steht sie, so lebendig und schön, als nur ein Ungeübter mit einem Nagel auf Zinn sie umreißen und lobpreisen kann. Der Becher verschwindet. Und eines Tages wird Tränk eine große Vergünstigung gewährt. Er darf Licht brennen. Überdies sagt ein Wachoffizier zu ihm, »Ihre Becher sind wahrhaftig berühmt in der Welt.« Und Tränk ahnt, was das heißt. Er ist nicht ganz verloren und vergessen. Man weiß um ihn draußen. Tränk! Tränk! Hier! Tränk! Tränk! Tränk! Hier, sage ich zum Teufel. Du hörst es doch, elender Kerl. Ich bin da. Sie zitterte. Sie hielt sich kaum auf den Füßen. Die ungeheure Aufregung dieses nächtlichen Unternehmens hatte sie fast schon zerstört. Das heimliche Verlassen des Hauses am Domplatz, der Weg in der Sänfte, das Verhandeln mit den bestochenen Soldaten, der Gang durch den nassen Wallgraben im Dunkel der Märznacht. Und nun stand sie hier, getrennt von ihm nur durch die Mauer, und sandte nach so vielen Jahren zum ersten Mal ihre Stimme zu ihm. Und da hielt er den Ruf für den Anruf der Wache. »Tränk«, rief sie noch einmal, »hör mich, ich bin's, Amalie.« Ein Aufschrei, laut und wild, und ein Klirren, wie wenn ein geschirrter Kriegsgaul sich schüttelt. Dann aber, dann innig, inbrünstig, beseligt, verzückt, voll aller Kraft der Sehnsucht und des Leidens, ihr Name. Amalie, Amalie, immer wieder und wieder. Geliebter, rief sie heiser empor, mein Freund, meine Seele, mein Armer. Amalie, du sprichst verändert, was fehlt dir? Du bist erkältet. Dies aber, diese erste Frage aus solchem Kerker, aus solcher Not, erschütterte sie über ihre Kraft. Ja, sagte sie noch, ich bin erkältet. Das nasse Frühjahr. Dann lehnte sie die Stirn gegen die Mauer und ließ ihren Tränen den Lauf. Es war so. Er hatte es gleich gehört. Ihre Stimme, so wohllautend einst, so betörend, im Gesange so süß berühmt in der Welt, sie war dahin. Sie war das Erste gewesen, was ganz verloren ging in der Krankheit, im unaufhaltsamen Verdorren. Die Stimme ein heiserer Misslaut und die Augen halb blind und der dürftige Körper mit Mühsal noch aufrecht, so glich sie ganz einer alten Frau, einer Erloschenen. »Amalie«, rief Tränk, »bist du noch da? Ich höre dich nicht mehr. Öffnet dir keiner die Kasematte?« »Ach, Tränk, das wagen sie nicht. Aber reichst du nicht auf bis zum Fenster? Kannst du dich nicht zeigen?« »Ich? Hör zu, wie ich kann!« Und er vollführte mit seinen Eisen eine wilde Musik. Aber da geschah ihr das Schrecklichste. Sie freute sich. Der Mann ihres Lebens rief ihr mit seinen Ketten sein erbarmungswürdiges Schicksal zu. Und sie musste dankbar und froh sein, dass diese Ketten ihn hielten. Denn so sah er nicht, wie hässlich und alt sie geworden war. »Tränk«, rief sie, »um aller Gnade willen, wie lange quält man dich so?« 7 Jahre. 7 Jahre in diesem Loch. Und wie lebst du? Wie trägst du's?« Eine Stille. »Ich bin zufrieden«, sagte er dann. »Und bist noch gesund?« »Ich war krank. Jetzt ist es besser. Ich lebe im Vergangenen, bei dir. Sprich von dir. Nicht von mir. Tränk! Hoffe!« »Das tue ich. Dich hoffe ich wiederzusehen. Ich arbeite für dich. Ich mache dich frei. Deinen Mund werde ich wiedersehen. Dein Haar, deinen Hals. Seit 5 Monaten erst weiß ich dein Schicksal. Ich habe gleich alles getan. Glaub es nur, Tränk. Deine Brust halte ich wieder in meiner Hand. Deinen Rücken fühle ich wieder mit meinen Armen.« Sie gab es auf, den Strom von Verlangen einzudämmen, der aus dieser Gefängnisluke zu ihr herabrauschte. Sie stand da in der zugigen Nacht, die Kapuze der dicken braunen Cantouche übers Haar gezogen, ein verkrümmtes Weiblein, gestützt auf die Hornkrücke ihres Stockes. »Man hat uns auseinandergerissen«, rief Tränk, »aber was gewesen ist, kann niemand fortnehmen. Dich habe ich ja besessen. Die beglückendste Geliebte, die höchste Verlockung des Geschlechts. So weich, so klammernd, so herzverzehrend. Geliebte, deinen Atem werde ich wieder haben und die Feuchtigkeit deines Mundes.« »Tränk«, rief sie hinauf, so stark sie nur konnte, und es klang wie der Schrei eines Habichts über der Öde. »Sie haben mir nur eine 1/2 Stunde gegeben. Gleich muss ich wieder in meine Sänfte.« »Woher denn bist du gekommen?« »Von drüben.« »Von Berlin?« »Nein, von drüben.« »Aus deinem Stift? Aus Quedlinburg?« »Aber von hier drüben, Tränk. Wir wohnen am Domplatz. Wir sind ja alle seit 2 Jahren in Magdeburg.« »Unmöglich!« »Dort auf dem Wall bin ich spazieren getragen worden. 10 Schritte von dir, ganz unwissend. Und dann eines Tages bei Tafel haben sie deinen Becher herumgezeigt.« »Welchen?« »Den du gezeichnet hast. Ein Ritter war darauf und dein Wappen. O, Tränk, Tränk, der Gedanke könnte wahnsinnig machen. Du so ganz nahe bei mir, und ich habe es nicht gewusst. Jetzt bist du bei mir und wirst wiederkommen. Hoffe es nicht. Die Soldaten fürchten sich sehr. Sie fürchten die Spießruten. Man muss sie bezahlen. Das habe ich getan. Aber auch drüben im Palais ist es schwer. Wir wohnen alle so nahe beieinander, und alle passen sie auf, die Königin, die Heinrich, die Voss. So erzähle mir rasch. Ich weiß nichts. Wie steht der Krieg?« »Besser. Die Zarin von Russland ist tot.« »Also ist nur noch Krieg gegen Österreich?« »Und gegen Frankreich, Tränk. Und gegen Sachsen. Und gegen Schweden. Und gegen das Reich. Aber Preußen steht noch und hofft. Nur arm ist es und ganze Provinzen verwüstet und alles, alles ist tot.« Hier kam ein Gedanke. »Wärst du in Freiheit gewesen, Tränk, auch du lebtest heute nicht mehr.« Er lachte. Und es klang herzbeklemmend. »Nun, man hat mich gründlich gerettet. Eisen am Hals, Eisen an der Hand, Eisen um den Leib. Man hat an alles gedacht.« Den Namen des Königs nannte er nicht. »Hör zu, Tränk. Der Friede wird kommen. Beim Frieden wirst du frei. Die Kaiserin muss es verlangen. Die hat mich vergessen. Sie wird erinnert. Du Durch dich, Amalie? Von mir weiß sie nichts, aber ich habe in Wien gearbeitet. Bei wem? Beim Hofkriegsrat? Ach, Trink, der Hofkriegsrat. Die haben nicht ihr Ohr. Ihr Ohr hat nur einer. Kaunitz. Ach, Kaunitz, Geliebter. Nein, ein Mensch ohne Namen, ein Bedienter, der am Morgen ihr Schlafzimmer heizt. Ein Märchen, Amalie. Meine Gewährsleute sind ernste Männer. Vertraue nur. Es sind Staatsverträge begründet worden durch den Menschen. Ein geheimes Genie. Ein Diener mit Mutterwitz einfach. Ein drolliger Savoyarde. Wenn sie ausgeschlafen in ihrem großen Bett liegt, in guter Laune und zusieht, wie im Kamin die Funken aufspringen, dann darf er sprechen. Und da spricht er von mir? Nicht immer, Geliebter. Er ist schlau. Manchmal spricht er von dir. Öfters, zu günstiger Stunde. Da erzählt er von dem Rittmeister Trenk, von seinem Verdienst, seinen Leiden. Man belügt dich, Amalie. Man nützt dich aus. Man belügt mich nicht. Und mag man mich ausnützen? Der Savoyarde wird freilich reich. Die frommen Einkünfte aus meinem Stift fließen nach Wien. Meine Damen in Quedlinburg essen schon schlecht. Sie lachte misstönend. Harre nur aus, Trenk. Man gibt dich frei. Man kann der Kaiserin beim Friedensschluss ihre erste Bitte nicht abschlagen. Den Namen des Königs nannte sie nicht. Man gibt mich frei, sagte Trenk. Und dann sehe ich dich wieder. Wünsche es nicht. Das nicht wünschen? Wünsche es nicht. Ich bin dein Unglück. Mein Glück und mein Stern. Wenn alles noch einmal vor mir läge, ich liebte dich wieder. Es gibt vielleicht einen Himmel. Es gibt keinen Himmel, Amalie. Diese Erde, auf der wir leiden, ist unsere einzige Heimat. Wäre es anders, was wäre dann Tapferkeit? Ich liebe dich. Neben Amalie stand plötzlich ein Soldat. Sie schrickt auf vor Schreck. Im Lehm des Wallgrabens war er lautlos herangekommen. Fräulein, Sie müssen fort, sagte er. Die Zeit ist herum. Noch 10 Minuten. Die anderen warten. Geliebter, rief sie, Sie holen mich. Und ich habe dich nicht gesehen. Fräulein, voran. Hast du kein Licht, Trenk? Du kannst mich doch nicht sehen. Ich bin zu tief unten. Zünde es an. Eisengeräusch, Knistern, ein Lichtschein. Sie trat zurück. Und nun erschien er dort drinnen, verzerrt und verzogen, mit einer seltsam geraden Linie von der Nase zur Stirn, Trenks riesiger, zuckender Schatten. Es war nicht sein Gesicht, aber es kam doch von seinem Gesicht. Dies war die kurze Begegnung der Prinzessin Amalie von Preußen mit Trenk nach 16 Jahren der Trennung. In Hubertusburg war mit einem Friedensvertrag von äußerster Schlichtheit der Kampf der 7 Jahre abgeschlossen worden. Es blieb ganz einfach alles, wie es gewesen war. Friedrich fuhr nach Hause zurück. Ehrenpforten überall, Ansprachen, Gesang und Hochrufe. Was Gepränge sein sollte, war karg und kläglich im ausgebluteten Land. In Fürstenwalde, am Eingang zum Städtchen, erwarteten ihn die Schulknaben in römischer Tracht und sangen. Über ihre nackten Beine durch die dünnen, billigen Gewänder blies der Märzwind. Er dankte freundlich. Aber wie der Ort durchfahren war, standen die gleichen Knaben am Ausgang und sangen das Gleiche. »Kinder, seid ihr schon wieder da?« rief er und schüttelte den Kopf. Und dies war das erste Mal heute, dass er etwas empfand, nämlich ein wenig Rührung, Erbarmen und Langeweile. Ja, nun kehrte er also nach Widerstand und Sieg gegen einen Erdteil in seine Hauptstadt heim, die er 6 Jahre lang nicht mehr betreten hatte. Der Gedanke an jenen früheren Einzug kam ihm und er erschrak. Damals hatte er sich gewehrt gegen den Jubel, hatte ihn nicht mächtig werden lassen in sich, weil es ihm verächtlich schien, die Wonnen des Augenblicks auszukosten. Heute hätte er gerne im Augenblick gelebt. Gerne hätte er sich hingegeben. Aber nun war alles ausgebrannt und erstorben in ihm. Nichts regte sich mehr. Er saß da in seinem alten Kittel, auf dem Kopf den Hut mit der zerrissenen Generalsfeder, die Füße in fuchsigen Reiterstiefeln. Er saß da, die Hände auf den Knien, die Augen geschlossen, und ließ sich werfen von der schlecht gefederten Kutsche. In Tassdorf, nur 2 Stunden noch von Berlin, wurde neuer Vorspann genommen. Nachricht war hierher gelangt, dass die Hauptstadt sich aus allen Kräften zum Empfang gerüstet habe. Am Frankfurter Tor wartete auf den König ein von der Bürgermeisterschaft dargebotener Prunkwagen, mit goldbehängten Rossen bespannt. Wie er das hörte, meldete sich augenblicklich das Widerstreben, der Widerwille in ihm, freilich aus ganz anderen Ursachen als damals vor 16 Jahren. Besser wäre es, erst bei Nacht anzulangen. Herr Nüßler, Landrat des Kreises Niederbarnim, frei und klug von Gesicht, trat hervor und hielt seine Rede. Er beglückwünschte den König zu seinen herrlichen Siegen und zum endlich errungenen glorreichen Frieden. »Mögen Eure Majestät«, sagte er, »in Gesundheit und Glück zu unser aller Segen noch viele Jahre über uns regieren.« Friedrich nickte mechanisch mit dem Haupt. Es war ganz richtig. Er hatte viele Siege errungen und Friede war jetzt auch. Er wusste auch noch, was er gelitten hatte, aber er spürte es nicht mehr. Er wusste, dass er sich freuen müsste, aber er freute sich nicht. Er wusste, dass ewiger Ruhm ihm nun leuchtete, aber sein Gemüt erhellte sich nicht. Herr Nüßler war noch nicht fertig. Umgeben von seinen Bauern begann er, die Lage seines Kreises darzustellen, der von den Russen völlig ruiniert worden sei. Es fehle am nötigsten. »Das will ich des Näheren hören«, sagte Friedrich, und er stieg aus. Sie betraten das Posthaus, eine Stube doch zu ebener Erde, in der es nach Tabak und nassen Kleidern roch. Es brannte schon Licht. »Also«, sagte Friedrich, »was fehlt Ihnen alles für Ihren Kreis?« »Pferde zur Bestellung der Äcker, Roggen zu Brot und Sommersaat.« »Roggen für Brot und Sommersaat kann ich geben, aber mit Pferden kann ich nicht helfen.« »Vergebung für meine Freiheit, Majestät. Es hat Ihnen gefallen, der Neumark und der Provinz Pommern Artilleriepferde zuzusagen. Nur für das arme Niederbarnim will niemand sprechen. Wenn Eure Majestät uns nicht gnädigst beistehen, so ist Niederbarnim verloren.« Der Landrat schwieg. Von draußen schauten die Bauern durchs Fenster. Friedrich wanderte im Zimmer umher mit seinem von der Gicht steif gewordenen Gang. Vor einem Bild, das neben dem kalten Ofen hing, blieb er stehen. »Was ist das hier, Nüßler?« Es war ein billiger Farbendruck, schlecht gerahmt, und er stellte ihn selber dar, mit Hut, Ordensstern und Silberschnur, in der blauen Uniform, die er immer trug und auch jetzt. »Soll das mein Gesicht sein?« »Eure Majestät«, sagte Nüßler, »es gibt in Preußen kein Dorf und auch in den feindlichen Ländern sicher nicht viele, wo kein solches Bild hängt.« »Das habe ich nicht gefragt. Ist das mein Gesicht?« »Es ist gewiss schlecht getroffen«, sagte der Landrat. »Ein grobes Pfuschwerk.« Der König blickte ihn an. »Haben Sie Papier und Stift? Dann schreiben Sie einmal auf. Wie viel Roggen für Brot, wie viel Sommersaat, wie viel Pferde? Aber nur das bitter Nötige, Nüßler. Ich habe nichts mehr.« Er wanderte wieder durchs Zimmer. Zur anderen Seite des Ofens hing ein kleiner Spiegel, ein Stückchen Glas, wie es die Dienstmägde in ihren kalten Kammern hängen haben. Der König nahm vom Tisch das Licht und trat davor hin. Er betrachtete sich. Er sah die hohlen Wangen, die im zuckenden Strahl der Kerze 2 schwarzen Löchern glichen, und über denen die Augen größer und starrer erschienen. Er sah den tief und schief heruntergezogenen Mund, die Zahnlücken. Unter dem alten Filzhut kamen ungepudert 2 Locken hervor, die linke schon ganz ergraut, die andere noch dunkler. Er sah, und er hielt den blechernen Leuchter näher und höher vor schlechte Glas, das Altershaupt seiner Legende. Der Mittagsschuss dröhnte von der Zitadelle. Der Major trat ein, heute als Erster. Er nahm seinen Hut ab und sagte, »Herr von der Tränk, es ist Befehl von der höchsten Stelle gekommen, Ihre Fesseln zu lösen und Ihnen ein besseres Zimmer zu geben.« Tränks sagte leise, ich danke Ihnen, dass Sie mich vorbereiten wollen. Gewiss bin ich frei? Ja, sagte der Major, Sie sind frei. Und das war alles. Die Handwerker waren schon zur Stelle, um ihn loszuschmieden. Tränk saß ganz still, streckte erst seinen Fuß vor, dann seine Arme, das Halseisen ward aufgeschlossen, der Leibreif entfernt. Gleich werde ich die Sonne wiedersehen, versuchte er zu denken. Den hohen Himmel, das Gras. Es ist Sommer. Frei, frei, frei. Ich bin frei. Aber das alles klang nicht in ihm, lebte nicht. Trockenen Herzens vernahm er das Hämmern und Feilen der Schmiede. Es ist Amalie, die mich frei macht, sagte er sich vor. Amalie, Amalie. Da stand er schon unbeschwert da, und der Major lud ihn ein, ihm zu folgen. Er blickte sich um. Er hatte nichts mitzunehmen. 9 volle Jahre hatte er in dieser Höhle verbracht, und da war kein Ding, das ihm zugehörte. Dies war ein seltsamer Umstand. Er bückte sich ungelenk, hob ein Stückchen Kette auf, das auf der Steinplatte lag, und wollte es mitnehmen. Aber an der Tür warf er es fort. Der Major blickte ihn mitleidig an. Den Laternenträger voran gingen sie durch die Kasematte. Tränk war ziemlich fest auf den Füßen. Nur schleppte er sie ein wenig, um seine Pantoffel nicht zu verlieren. Der Weg kam ihm lang vor. Endlich stand er in einem Wachtlokal, einer Art Schreibstube. Am Tisch saß ein General. Der General stand höflich auf. »Herr von der Tränk«, sagte er, »erlauben Sie, dass ich meinen Glückwunsch ausspreche. Der König hat Befehl gesandt, Sie sogleich über die sächsische Grenze zu geleiten.« Tränk verneigte sich. »Ich bin angewiesen, Ihnen 300 Dukaten Reisegeld auszuzahlen. Wohl anständige Kleidung liegt bereit. Der Wagen wartet.« In diesem Augenblick wurde sich Tränk bewusst, dass er starken Hunger verspürte. Sein Magen war gewohnt, sich auf 24 Stunden mit dem einen Kommissbrot zu begnügen, aber länger durchaus nicht. Er sagte mit einem Lächeln, »Mein Herr, wundern Sie sich nicht über meine Bitte. Ich würde gerne etwas essen.« Der General sagte ernst, »Ihre gewöhnliche Kost steht auch heute zu Dienst. Für mehr habe ich keine Ermächtigung.« »So bitte ich um mein Brot«, sagte Tränk. Man brachte es ihm. Aber unzerteilt heute. Er setzte sich, schnitt und aß. Mehrere Offiziere der Garnison waren herzugetreten und betrachteten ihn schweigend. Als er fertig war, sagte der Kommandant, »Ich bin nun noch verpflichtet, Ihnen den Eid abzunehmen.« »Welchen Eid?« »Den gewöhnlichen.« »Sprechen Sie ihn mir vor, mein Herr. Alle Punkte, die ich zusagen kann, will ich beschwören.« »Sie schwören, sich an niemand zu rächen.« »Das schwöre ich.« »Sie schwören, die preußische Grenze niemals zu überschreiten.« »Das schwöre ich.« »Auf Lebenszeit des regierenden Königs.« »Den Vorbehalt kann ich nicht zulassen.« Ein Schweigen. Der General bedachte sich. »Ich will ihn doch zulassen«, sagte er dann. »Sie schwören, von nichts, was Ihnen geschehen ist, öffentlich zu sprechen oder zu schreiben.« »Ich schwöre es. Auf Lebenszeit des regierenden Königs.« »Sie schwören, keinem Herrn jemals mehr zu dienen, nicht als Soldat und nicht als Beamter. Sie schwören das auf Lebenszeit des regierenden Königs.« »Ich schwöre das«, sagte Tränk, »für ewig und immer.« »Sie sind frei«, sagte der General und setzte seinen Hut auf. Im Nebenraum lagen auf einem Tisch die Kleidungsstücke bereit, ein unauffälliger Reiseanzug aus gutem Tuch, seiner Körpergröße im Maß entsprechend. Mit ungeübten Bewegungen legte er alles an. Von draußen schauten Soldaten durchs Fenster. Das Hemd aus weicher Leinwand empfand er als Wohltat. Aber um den Leib verspürte er einen Druck, und der linke Fuß schmerzte im Schuh. Besonders aber tat ihm die Halsbinde weh. Er schlang sie ganz lose und kam nicht zurecht. Sein Blick fiel auf einen kleinen Spiegel neben dem Ofen. Er trat davor hin. Der Spiegel hing niedrig. Trenk musste sich bücken. Und da sah er, im unebenen, billigen Glas, das Gesicht eines alten Mannes mit weißem Haar. Erinnern wir uns. Nach 16 Jahren der Trennung sind sich Trenk und Amalie von Preußen wieder begegnet. Das heißt, sehen konnten sie sich nicht, Trenk war ja im Kerker, aber hören und miteinander sprechen, denn Amalie stand draußen im Wallgraben. Man hat uns auseinandergerissen, sagen sie sich in verzweifeltem Trost. Aber was gewesen ist, kann niemand fortnehmen. Es wird Friede, der siebenjährige Krieg ist zu Ende. Und Trenk, ein alter Mann mit weißem Haar, wird frei. Aber er muss das Land verlassen und also von der Geliebten wohl auf immer getrennt sein. Eine Szene vom Schluss der letzten Folge sei noch einmal ins Gedächtnis zurückgerufen. Als er fertig war, sagte der Kommandant, »Ich bin nun noch verpflichtet, Ihnen den Eid abzunehmen.« »Welchen Eid?« »Den gewöhnlichen.« »Sprechen Sie ihn mir vor, mein Herr. Alle Punkte, die ich zusagen kann, will ich beschwören.« »Sie schwören, sich an niemand zu rächen.« »Das schwöre ich.« »Sie schwören, die preußische Grenze niemals zu überschreiten.« »Das schwöre ich.« Auf Lebenszeit des regierenden Königs. Den Vorbehalt kann ich nicht zulassen. Ein Schweigen. Der General bedachte sich. Ich will ihn doch zulassen, sagte er dann. Sie schwören, von nichts, was Ihnen geschehen ist, öffentlich zu sprechen oder zu schreiben. Ich schwöre es. Auf Lebenszeit des regierenden Königs. Sie schwören, keinem Herrn jemals mehr zu dienen, nicht als Soldat und nicht als Beamter. Sie schwören das auf Lebenszeit des regierenden Königs. Ich schwöre das, sagte Trenk, für ewig und immer. Jahre vergehen. Das Tal der Erlauf entlang, die bei Pöchlan in die Donau fällt, ritten an einem Hochsommernachmittag zwei ungewöhnlich gekleidete Männer. Die Bauern auf den Feldern beschatteten die Augen mit der Hand und blieben minutenlang untätig. Der erste Reiter, ergraut schon, mit blühendem, vollem Gesicht, trug zum braunen Frack einen großen, runden Filzhut, unter dem offen und ungepudert sein Haar hervorhing. Außerdem aber, und dies war niemals erschaut worden, waren seine Hosen lang. Sie reichten als Röhren oder Walzen bis hinunter zum Knöchel und waren mit Stegen befestigt. Keine Spur von Seide oder Samt am ganzen Anzug, und doch war er offenkundig ein Herr, denn er ritt voran und ritt auch das bessere Pferd, einen kleinen, muskulösen Hengst von Isabellenfarbe. Wer sich aber von der ruhigen niederösterreichischen Landschaft weit erstaunlicher abhob, das war auf dem Schimmel hinter ihm sein Diener, ein ziemlich mageres, braunhäutiges Geschöpf, gekleidet in einen langen, farbig verschnürten Rock und umgürtet mit einem Seidenwulst, darin Pistolen steckten. Auf dem Kopf trug dieser Mensch einen bauschigen, grünen Turban. Sie waren von der Donau her 2 Stunden talaufwärts geritten. Nun fragte der vordere Reiter nach dem Weg. Mit einem Tonfall, in dem unter fremdem Geröll ein noch ziemlich frisch gebliebenes Schwäbisch hervorquoll. Sie bogen nach links hin ins Land ein und nahmen die Richtung auf Zwerbach. Bei sinkendem Dunkel kamen sie vor das Schloss. Es war unbewacht. Das Tor stand friedlich weit offen. Im geräumigen Innenhof, den gelb gestrichene, ziemlich niedrige Gebäude umschlossen, nahm ein Knecht ihre Pferde in Empfang. 4 Fenster zu ebener Erde waren erleuchtet. Von seinem Exoten gefolgt, stand der Mann im Frack mit 2 Schritten gleich bei der Tür, klinkte auf und sah sich unmittelbar vor dem Familientisch. Stumm fragend wie auf Kommando wandten sich alle Köpfe nach ihm hin. Aber vom oberen Tischende erhob sich riesengroß und weißhaarig Trenk, trat auf den Unerwarteten zu und bot ihm die Hand. »Willkommen, Schell«, sagte er gleichmütig, Und gar nicht so, als wären 30 Jahre der Trennung und des Schweigens vergangen. Das hier ist meine Frau und das sind meine zwei ältesten Kinder. Setz dich zu uns und iss. Die Hausfrau, eine ruhige, etwas zu volle Blondine, hatte sich gleichfalls erhoben und Schell küsste ihr umständlich beide Hände. Die Knaben aber, 9 und 11 Jahre alt, beachteten ihn gar nicht, sondern starrten verzückt auf den bunten Diener dort an der Tür. Tränk folgte dem Blick. »Du kommst aus Asien?« sagte er freundlich. »Aus Asien«, wiederholte ganz leise der älteste Sohn. »Das ist ein weiter Weg«, sagte lächelnd Frau von der Tränk. »Der Asiate wird hungrig sein.« Und auf ihren Wink führte der aufwartende Diener den Fremdling fort nach der Küche. Man hatte eben begonnen, die Suppe zu essen. Vor Schell wurde ein Teller hingesetzt und alles nahm ruhig seinen Fortgang. »Du weißt, Hendrikje«, sagte Tränk, »er ist jener Freund, der mich in Glatz aus der Festung befreit hat.« »Ich bin der Mann, Madame«, sagte Schell in seinem weitgereisten Schwäbisch, »der sich blödsinnigerweise beim Springen das Bein brach und den ihr Gemahl dann auf seinem Rücken davongeschleppt hat.« »Ich weiß beides«, antwortete sie freundlich, »die Absicht und den Hergang.« Ein Schweigen folgte, wie es sich einstellt, wenn zwar Unendliches zu erzählen wäre, aber keine Brücke täglichen Umgangs die Gemüter verbindet. Schell saß in seiner enthaltsamen Tracht und genoss das kräftige Abendbrot, das nach der Landesart zubereitet war. Es gab ein Krähenfleisch mit gutem Gemüse und zum Nachtisch böhmische Dalken, eine Speise aus gebackenem Hefeteig mit Pflaumenmus, süß und wohlschmeckend. »Ist das ein Ungarischer?« fragte er und hob sein Glas in die Höhe. »Ich weiß doch, mit dem hast du Handel getrieben.« »Nein, das ist ein Mannartsberger«, antwortete Trink. »Schmeckt er dir?« Er selbst trank mehr Wasser als Wein. »Und die gnädige Frau ist also eine Holländerin?« »Nicht ganz. Ich bin aus Aachen, Herr von Schell.« »Ah, ja, dass du in Aachen gewohnt hast, Trink, das weiß ich. Du bist sehr berühmt in der Welt.« Trink gab keine Antwort. Minuten schien es, als höre er gar nicht, was gesprochen wurde. Er hatte die Gewohnheit angenommen, schweigend vor sich hinzuschauen, so als suche er dort etwas am Boden. Auch stockte er häufig mitten in seiner Rede und schien zu warten, dass ihm die ferneren Worte von irgendwoher diktiert würden. Eine spürbare Scheu trennte die Seinen von ihm. Man entschloss sich nicht leicht, ihn anzureden. Die Gegenwart eines, der sehr viel gelitten hatte, schuf sich ihr eigenes Gesetz. Selbst in seiner Kleidung sprach sich sein Schicksal aus. Er saß aufrecht und stattlich an seinem Tisch, ein schöner alter Mann mit seinem dichten weißen Haar, aber in einer Tracht, wie sie an Landedelleuten sonst nicht gesehen wird. Er trug einen langen Schlafrock aus schwarzer Seide, der ganz lose saß. Nichts engte oder schnürte ihn ein. Äußerste Empfindlichkeit gegen jeden Druck an Leib, Hals und Gelenken war ihm geblieben. Äußerste Empfindlichkeit auch gegen jede Einengung an Gemüt und Gewohnheit. Sie bestimmte sein Dasein. Aus ihr erklärten sich alle Schritte, die er seit seiner Befreiung getan hatte. Schell, der behaglich mithielt am bürgerlichen Tisch, wusste manches davon und manches erfuhr er jetzt noch. Kein Zufall war es gewesen, dass sich der Befreite gerade Aachen zum Wohnsitz ausgesucht hatte, die unabhängige Stadt, das Heilbad, den Treffpunkt einer internationalen Welt. Inmitten solch fluktuierender Freiheit war ihm wohl. Und kein Zufall war es auch, wenn er sich, jeden Vorurteils ledig, den freiesten aller Berufe zugewandt hatte, der Literatur und dem Handel. Niemand wunderte sich, als er zu schreiben begann. Der Adel der Zeit war ja literarisch. In Erzählungen, Gedichten und Staatsschriften verströmte Trenk, was sich in stummen Jahren aufgestaut hatte. Man kaufte und las ihn. Dass aber ein stiftsfähiger Edelmann mit 300-jährigem Wappen sich zum Handel herbeiließ und begann, das westliche Europa mit seinen Ungarweinen zu versorgen, das befremdete anfangs doch heftig. Und mancher Standesgenosse schob es einfach auf eine Gemütsstörung, die in Tränk von seinen Leiden her zurückgeblieben sein müsse. Von einem Kaufmann hatte er jedenfalls wenig. Wenn er in seinen losen Gewändern alles überragend mit seinem Eishaupt in die Kontore von Amsterdam und London eintrat. Und es war nicht ganz leicht, über den Preis eines Erlauers oder Rusters mit einem Manne zu verhandeln, dessen geheimnisvolles Geschick schon überall zum Mythos wurde und dem es mitten in einem Abschluss vielleicht einfiel, stumm vor sich auf die Erde niederzuschauen, um erst nach Minuten ohne alle Verlegenheit in der Unterhandlung fortzufahren. Solche Eigentümlichkeiten hinderten nicht, dass sein Unternehmen blühte. Bald besaß er in Brüssel und Paris, in Hamburg und London eigene Magazine. Es wurde Sitte, sich allenthalben an gepflegter Tafel mit seinem Wein zu bedienen. Und lebhaft besprach man es, als bei einem Festmahl mit Pariser Freunden der große amerikanische Franklin aus einem tränkischen Zinnbecher, gefüllt mit tränkischem Wein, auf das Blühen der Völkerfreiheit trank. Einige Jahre nach seiner Niederlassung in Aachen hatte er sich mit Fräulein de Bru verheiratet, der Tochter des ehedem in dieser Reichsstadt regierenden Bürgermeisters. Er schloss die Verbindung ohne Leidenschaft, und er schloss sie erst, als ihm endgültig die Hoffnung genommen war, mit Amalie jemals ein Wiedersehen herbeizuführen. Niemals sprach er von diesen Dingen, und auch der heiter, mitschmausende Schell hörte davon kein Sterbenswort. Trenk hatte sich unablässig gemüht. Nach Preußen konnte er nicht, so entwarf er Reisepläne für die Geliebte. Da war kein für Amalie bequem gelegener Grenzort, den er nicht flehend, beschwörend für eine Zusammenkunft vorgeschlagen hätte. Als das nicht fruchtete, vergaß er die Vorsicht und verwarf die Gefahr. Sehenden Auges war er bereit, aufs Neue das Fürchterliche zu wagen. Der geschworene Eid galt ihm nichts. Er bot an, er wolle heimlich bei Nacht in Maske nach Berlin kommen. Einmal doch müsse er sie wiedersehen, müsse er ihr danken, ihre Knie umfassen. Ihm wurde liebreich geantwortet, aber immer ganz resigniert, immer abmahnend. Und endlich musste er erkennen, dass Amalie sich nicht wiedersehen lassen wolle. Augenzeugen berichteten ihm vom preußischen Hof. Er verstand. Er musste sich fügen. Fräulein de Bru wurde ihm eine vorzügliche Gefährtin. Sein Haus, sein Tisch waren berühmt. Wer immer Namen und Rang besaß unter den Aachener Fremden, stellte sich ein. Franklin war sein Gast. Der General Laudon nahm Wohnung bei ihm. Und Aufsehen rief es hervor, als auch der preußische Minister Herzberg, der Unterzeichner des Friedens von Hubertusburg, einen nahen Verkehr mit ihm aufnahm und täglich auf der Promenade mit dem Gefangenen seines Königs im Gespräch sich sehen ließ. Trenk duldete Gesellschaft mehr, als dass er sie suchte. Der Unterricht seiner Kinder beschäftigte ihn. Er führte in geachteter Sicherheit das Dasein eines vornehmen Handelsherrn. Da überraschte er eines Tages die Stadt Aachen und jene ganze niederrheinische Gegend mit dem ersten Heft einer Wochenschrift, darin mit scharfen Waffen Krieg begonnen wurde gegen alles, was Pfaffentum und Aberglaube hieß. Der Priester war dort zu Lande die herrschende, die unangreifbare Macht. Grund genug dafür, ihn anzugreifen für diesen seltsamen Kaufmann. Ein Sturm brach los gegen ihn. In Aachen selbst, in Lüttich, in Kleve, in Maastricht, in Köln wurde öffentlich von der Kanzel herunter gegen ihn gepredigt. Fanatisierte Landbewohner überfielen ihn auf offener Straße. Es focht den wenig an, der sich mit unbeschwerten Armen frei zur Wehr setzen konnte. Er drang durch. Sein Blatt, der Menschenfreund geheißen, ward selbst eine Macht. Aber in dem Augenblick, als der Widerstand überwunden war und die Zeitschrift begann, ein modisches Ziel der Neugier zu werden, verlor Trenk die Freude an ihr. Dies war nicht seine Sache. Der Zudrang von Fremden zu seiner beredeten Person wurde ihm lästig. Der kosmopolitische Kurplatz schien ihm für die Erziehung seiner vier Kinder nicht der beste Boden zu sein. So begann er auf seinen frühen Plan zurückzuschauen. Auf eigener Erde wollte er den Abend seines Daseins verbringen als ein Gutsherr. Rückgabe seiner preußischen Güter war bei Lebzeiten Friedrichs nicht zu erhoffen. So fuhr er denn eines Tages ostwärts, statt wie sonst häufig nach Westen, und kam mit der Nachricht zurück, Er habe in Niederösterreich Grundbesitz erworben. Die Herrschaften Zwerbach und Grabmeck nämlich, nahe der Donau. Dazu das Amt Knocking und den freien Zinzenhof. Alles zusammen für 60.000 Gulden. Das scheine ihr billig für so viel Land, sagte die völlig erstaunte, gefügige Frau von der Tränk. Billig sei es wohl, erwiderte Tränk. Dafür seien aber die Güter auch vollkommen ruiniert. Das Schloss in Verfall, die Meierhöfe verwahrlost, der Viehstand viel zu gering, das Wirtschaftsgerät unbrauchbar. Er rechne bei Heilung der Schäden auf tätige Mithilfe seiner Frau. Die werde er haben, aber verwunderlich bleibe es doch, dass er sich gerade Güter in solchem Zustand für sein Leben ausgesucht habe. Worin denn eigentlich ihr Vorzug bestehe? In der Freiheit, antwortete Tränk, und ein Zug von Trotz, Leiden und Ungeduld wurde sichtbar an ihm. Zwerbach liegt ganz allein. Keine große Straße führt durch die Gegend. Niemand kommt zu einem. Ja, dort wird man frei sein. Tränk traf in Zwerbach eine quer- und hartköpfige Bevölkerung an. Die hochfahrende Unfähigkeit des Furienherrn hatte die Bauern verdorben. Sie blieben nicht so. Diesem neuen Mann musste man gehorchen, der ohne Härte so gebietend verschlossen erschien. Dem riesenhaften Greis, dessen Bewegungen verrieten, dass er noch kein Greis sei, und von dessen fabelhaftem Lebensgang auch zu dem stumpfesten Taglöhner noch ein undeutliches Echo gedrungen war. Bei aller Arbeit tat er gewaltig mit. Die nützliche Mühe in freier Gegend schien seine Freude zu sein. Alle sahen gern, wie er gleich ihnen mit leidenschaftlichem Behagen den Wasserkrug an die Lippen setzte. Er hatte die Gerichtsbarkeit auf den Gütern. Und seine Art, so milde als unbetrügbar, sein stilles und zähes Bemühen um gerechte Schlichtung, gewannen ihm die letzten Widerstrebenden. Auch lebten sie besser, lebten behaglicher. Denn mit den Gemütern zugleich fügte sich auch der schlecht bestellte, unwillig gewordene Boden. Und bei seinem Herreiten hatte Schell eine volle Ernte um sich gesehen. Unabschreibbar, weithin dichtährigen Roggen, langgrannigen Hafer und gelbleuchtenden Mais. »Bloß Weizen habt ihr scheins keinen«, fragte er, in Erinnerung vermutlich an seine reiche württembergische Heimat. »Das ist der Kummer meines Mannes«, sagte Frau von der Tränk. »Der Boden gibt ihn nicht her. Er ist nicht bindig genug.« Sie stand auf und wünschte eine unterhaltsame Nacht. Die Kinder verneigten sich vor dem Vater. Aber an der Tür drehte der kleinere Knabe sich schnell noch einmal um, lief zurück und rot geworden, als sei er sich eines Übergriffs wohlbewusst, fragte er, »Vater, ist das auch wirklich der Herr, den Sie im Winter durch den Fluss getragen haben?« »Der bin ich schon«, sagte Schell und zog ihn am Haar. »Aber damals bin ich nicht so dick gewesen wie heute. Sonst hätte dein Vater es nicht gekonnt, wenn er auch stark ist.« Der Dr. Selle, alt, kahl und sehr mager, in einem langen, dunkelgrünen Rock, trat an den Lehnstuhl heran. »Wie haben Eure Majestät geruht?« »Geruht, Selle?« »Wenn man etwa einen Nachtwächter braucht in der Stadt, ich würde gut dazu passen.« Wochen hindurch ist er nicht mehr im Bett gewesen. Im Liegen wird seine Atemnot sofort untragbar. Seitdem der berühmte Zimmermann wieder hat heimreisen müssen, ohne ihm helfen zu können, weiß er Bescheid über sich. Es ist die Brustwassersucht, die ihn umbringt. »Erlauben Euer Majestät, dass ich untersuche?« »Ich kann alles selber sagen, Selle. Von unten her hat es die Hüften erreicht und oben drückt es am Zwerchfell. Jetzt steht schon Wasser im Herzbeutel. Der Neffe kann sich freuen.« Der Neffe ist sein Nachfolger, Friedrich Wilhelm, ein schwerer, dumpfer, plattgemütlicher Mensch. Der König hat ihn niemals um sich geduldet. »Ist er drüben in Potsdam?« »Um Vergebung, wer, Euer Majestät?« »Um Vergebung, wer? Wie mag man so seine Lügen verschwenden? Ich kann euch ja doch nichts mehr tun.« Selle weiß in der Tat sehr genau, dass der Kronprinz drüben im Stadtschloss wartet. Er weiß auch, dass 5 Schritte von diesem Sterbestuhl gleich an der rückwärtigen Rampe der Villa Tag und Nacht an Reitknecht hält, um auf den ersten Wink mit der willkommenen Nachricht dort hinüberzuspringen. Der König hatte die Augen geschlossen. Ganz unstofflich, schmal und klein, sah sein gelbes Gesicht aus den Kissen hervor. Auf einmal überfiel ihn wieder der Husten, der kurzbellende, krampfige Husten, dessen Zwischenpausen ein lautes Rasseln und Röcheln schauerlich füllte. Es war ein Geräusch wie von schleifenden Ketten. Schöning, der Kammerhusar, eilte aus seinem Winkel herzu, ein alter, dürftiger Mensch, der in die knapp anliegende, farbige Tracht gespenstisch stand. Fragend sah er den Arzt an. Auf einem Tischchen standen Arzneien beisammen, Riechsalze und Brechmedizin, auch Instrumente für den Aderlass und in Eis eine Flasche Champagner. Aber Selle schüttelte verstohlen den Kopf. »Heut oder morgen«, sagte er leise unter der Tür zum Konzertzimmer und ging. Unglaublich, wie nach einem solchen Dasein die Organe sich hielten. Seit Tagen nun schon, dieser Todeshusten. Der erfahrene Arzt sah das Lungengewebe vor sich deutlich, als wäre es auf die Wand gemalt. Er sah es durchsickert und geschwellt von glasigen Ergüssen, die von Stunde zu Stunde neue Zellen der Atmung entzogen. Mit einem Stickfluss würde es zu Ende gehen. Im Krankenzimmer ist es warm. Heftig strömt die Augustsonne durch die unverhangenen hohen Fenster. »Besser zudecken«, sagt Friedrich zum Diener. »Jetzt kannst du bald spazieren gehen. In mir ist es schon kalt wie im Grabe.« Und er lächelt schief mit seinen bläulichen Lippen. An der Gangtür wurde leise gekratzt. Es kam im Arbeitsrock der Kabinettsrat Lasperre. »Zwei Schreiben, Euer Majestät, durch spezielle Boten.« »Staatssachen? Private?« »Das ist nichts.« »Also?« »Von Ihrer Majestät der Königin aus Schönhausen. Mein geliebter Gemahl«, Friedrich unterbrach und diktierte, »gnädige Frau, ich bin Ihnen verbunden für Ihre Wünsche, aber mein Unwohlsein ist heftiger geworden und hindert mich, Ihnen zu antworten. Das Zweite. Von der Herrnhutischen Brüdergemeinde in Berlin. Ach Gott, Lasperre, die wollen mich retten. Mit Zittern und Ehrfurcht für den Allmächtigen können wir Eurer Königlichen Majestät nicht länger verhalten, das größte und notwendigste Kleinod, das alle Schätze übertrifft und allerhöchst dieselben allein vollkommen glücklich macht, aus tiefster Hochachtungsliebe vorzustellen. Es ist der Glaube, den Gott wirkt. Genug«, sagte Friedrich. Aber dann fügte er hinzu, »man muss den Leuten höflich antworten. Sie meinen es gut.« »Jawohl, Euer Majestät.« »Ist sonst gar nichts mehr da?« »Eure Majestät haben den ganzen Einlauf ja schon in der Morgenfrühe erledigt.« »Adieu.« »Es ist so. Er arbeitet noch. Ach, seine Staaten sind fast zu klein für die viele Zeit, die dem Schlaflosen bleibt. Und die Tage verschleichen. Niemand kommt zu ihm. Auch von den Geschwistern wagt sich keines hier herauf. Heinrich nicht, Amalie nicht, Ferdinand nicht. Der Gedanke, diesem Sterbenden einen Krankenbesuch abzustatten, wäre grotesk, ist unmöglich. Lesen kann er auch längst nicht mehr. Und die Stimme seines Lektors Dantal ist ihm unausstehlich geworden. Selbst die paar Herren, die in den Gastzimmern der Villa wohnen, werden nicht mehr gerufen. Sie haben vordem seine Tischgesellschaft gebildet, aber nun nimmt er nichts mehr zu sich. Und, hat er geäußert, ich kann sie nur beim Essen vertragen. Jahre, hörten wir in der letzten Folge, sind seit Trenks Entlassung ins Land gegangen. Er lebt nun in Österreich auf einem Schloss in einem Seitental der Donau. Er lebt nicht mehr allein, er hat inzwischen geheiratet, hat zwei Kinder. Und erzählt eines Abends, als Alexander von Schell, mit dem er damals aus der Festung Glatz geflohen war und den es bis nach Asien verschlagen hatte, ihn besucht, sine ira et studio, von seinem Schicksal. Nach Magdeburg hatte er sich zunächst in Aachen niedergelassen, dort die Tochter des Bürgermeisters geheiratet, aber er schloss, so der Erzähler, die Verbindung ohne Leidenschaft und er schloss sie erst, als ihm endgültig die Hoffnung genommen war, mit Amalie jemals ein Wiedersehen herbeizuführen. Amalie selbst, liebreich in ihren Briefen, hatte endgültig resigniert. Und er, als seines Bleibens in Aachen wegen einer Zeitschrift, der Menschenfreund, die viel Aufsehen erregte, auch nicht mehr länger war, hatte sich eben in Niederösterreich niedergelassen, auf eigenem Grund und Boden. Voilà. Und Friedrich, sein großer Gegenspieler, der König, ganz unstofflich, schmal und klein, sitzt er in Sanssouci im Sessel, im Sterbestuhl, und bei ihm ist nur Schöning, sein Kammerhusar. Schöning, Schöning, rief er mit Keuchen. Schöning kam. Wenn ich tot bin, sollt ihr aber nicht manchen mit mir. Manchen, Euer Majestät? Ja, gar nicht manchen, Schöning. Nicht mich aufschneiden, nicht sezieren, nicht einbalsamieren, einfach liegen lassen und mit dem Mantel zudecken. Jawohl, Euer Majestät. Ah, ihr tut dann doch, was ihr mögt. Gib mir zu trinken. Und während er ihn in die Höhe stützte und ihm das Glas mit trübem Fenchelwasser an die Lippen brachte, musste der Diener denken, wie ganz diese Weisung, nach dem Tode nur ja nicht an seinen Körper zu rühren, zu der seltsamen Schamhaftigkeit stimmte, mit welcher der König im Leben diesen Körper verborgen hatte. In vieljährigem, nahem Dienst hatte er Schöning den König niemals entkleidet gesehen. Er starb in der Nacht. Als im frühesten Lichte die Ersten kamen, um den Toten noch einmal zu sehen, da lag er im Konzertzimmer auf seinem Feldbett, auf dem Kopf einen kleinen Hut, der mit einer Serviette um das Kinn befestigt war, mit einem alten blauen Seidenmantel und darunter einem Pelzhemd angetan, den besten Stücken seiner Garderobe. Die Füße staken in großen Gichtstiefeln. Zwei Diener wehrten mit grünen Zweigen die Fliegen von dem Antlitz ab. Tränk kam die Treppe im König von Portugal herunter. Vor der Tür wartete der bestellte Mietwagen. Und der Sohn des Wirts, der junge Ziesen, stand bereit, um dem Herrn beim Einsteigen behilflich zu sein. Tränk hatte auch schon seinen Fuß auf dem Tritt. Da besann er sich, schloss wieder den Schlag, entlohnte den Kutscher, grüßte und ging zaudernden Schrittes davon. Die beiden schauten verblüfft dem riesigen alten Mann nach, wie er da in seiner sonderbar losen schwarzen Kleidung, ein kleines Paket unterm Arm, die Burgstraße hinunterging, und der Kutscher deutete mit einem ordinären Grinsen sogar nach der Stirn. Am Abend zuvor war Tränk in Berlin angekommen. König Friedrich war im August gestorben, aber bis jetzt, bis in den Januar hinein, hatte es gedauert, ehe Tränk aus dem Kabinett des Nachfolgers die Erlaubnis erhielt, wieder preußischen Boden zu betreten. Und dabei war kein feindlicher Wille im Spiel. Man wusste vielmehr, dass Friedrich Wilhelm es liebte, seinen Vorgänger möglichst laut ins Unrecht zu setzen. Und nach Briefen, die Tränk zugekommen waren, eröffneten sich sogar gute Aussichten auf Freigabe seiner preußischen Güter. Aber alles nahm hier jetzt Zeit, viel Zeit in Anspruch. Niemand wachte mehr. Und jedes Gesuch wanderte durch 20 nicht immer ganz reine Hände. Er war ungeduldig gewesen. Am späten Abend noch hatte er ihr, zu der er kam, einen Boten geschickt. Und nun befiel ihn dieses Zagen. Einen Aufschub noch, einen Weg zu Fuß, eine Viertelstunde. Eben fuhr der Kutscher an ihm vorüber, unverschämt pfeifend und peitschenknallend. Dies war die Burgstraße, ja. Hier war er vor bald einem halben Jahrhundert einmal mit dem König geritten. Sie kamen von Montbijou, aus dem Garten von Montbijou. Und dort drüben im großen Schloss, dessen unregelmäßige Mauern jenseits des Flusses emporragten, war Empfang bei der regierenden Königin gewesen. Da kam auch die Brücke. Sie war jetzt aus Stein. Er machte Halt auf ihr, legte sein viereckiges Paket auf das Geländer und blickte in das ziehende, ziemlich schmutzige Wasser. Ein Äpfelkahn kam unter dem Bogen hervor. Der Schiffer hantierte mit seiner Stange. Und ein kleines Kind, in rote Wolle verpackt, gegen die Januarkälte, lag zwischen den Äpfeln und schrie. Obstgeruch wehte herauf. Tränk war es taumelig zumut. Er ging auf die Linden zu. Gleich zur Rechten stand eine Kirche, die vordem nicht hier gewesen war. Ja, unter Friedrichs Regierung waren sogar Kirchen gebaut worden. Öde Plätze, Baulücken sah Tränk gar keine mehr. Sie schlotterte jetzt nicht mehr die Stadt wie ein zu weit geschnittener Mantel. Unter den Linden bewegte sich munteres Leben. Viele Wagen fuhren. Aber es waren nicht mehr die Wagen von ehedem. Elegante Gefährte erschienen fast keine darunter. Es hatte keines mehr als zwei Pferde, und alle waren von nüchternem, sachlichem Bau. Es kam Tränk auch vor, als ob auf dem Bürgersteig alle Menschen rascher gingen als vormals. Es trug sich auch niemand mehr farbig. Braun und grau und schwärzlich herrschten vor in der Kleidung, und Stoff war keiner verschwendet. Dagegen sah Tränk schöne Kaufläden. Wo früher einfach ein Warenbrett auf die Straße herausgeklappt wurde, so dass die Käufer im Freien verblieben, da sah er jetzt breite Glasscheiben mit Lampen dahinter, um das Schaufenster am Abend noch zu erleuchten. Immer häufiger blieb er stehen und blickte sich um, wie ein neugieriger Fremder, sehr bemüht, sich zu betrügen über die wilde Bangigkeit seines Herzens. Als er die neustädtische Kirchstraße überschritten hatte und schon nahe vor sich das alte niedrige Brandenburger Tor sah und dahinter die Wipfel des Tiergartens, hielt er einen Passanten an, berührte den Hut und wollte fragen. Er brachte aber kein Wort hervor, und viele ließ er vorbeigehen, ehe er sich von neuem entschloss. Diesmal war der Angeredete ein besonders schlicht und töricht aussehender junger Mensch. Offenen Mundes wies er schräg über den Damm auf ein massives, zweistöckiges Gebäude, das dort in breiter Front an der Straße gelagert war. Tränk dankte, wobei ihm wiederum die Sprache versagte, und ging mit starken Schritten, blass wie ein Toter, auf das Palais zu. Im Torgang erwartete ihn ein Diener. Er trug eine höchst elegante, sonderbar neue Livree. Durch das leere, hallende, prunkvolle Treppenhaus geleitete er Tränk zum zweiten Stockwerk hinauf und öffnete ein kleines Zimmer ganz am Ende des Ganges. Tränk glaubte zuerst, es sei leer. Er legte sein Paket auf ein Möbelstück nieder und verharrte nahe der Tür. Er fror und er zitterte. Es war ein Gefühl, das ihm wenig vertraut war. Er fürchtete sich entsetzlich. Ein tiefer Seufzer machte ihm die gepresste Brust frei. Da bewegte sich etwas am Fenster. Er trat hinzu. Schwarz gekleidet und ganz zusammengesunken, saß da in der Nische vor einem kleinen Tisch ein uraltes Wesen. Auf gebrechlichem, dem Grabe zugeneigtem Leib, ein beinernes, schmales Köpfchen, von einer schwarzen Haube bedeckt. Eine Hand streckte sich Tränk ein wenig entgegen, die in ihrer elfenbeinernen Abgezehrtheit mehr einer Kralle glich. Ungeheuer groß, hilflos stand er neben dem winzigen Geschöpf. Eine Art raues Raunen drang zu ihm herauf. Er beugte sich tief hinunter, um zu verstehen. »Es ist gut«, sagte sie, »dass du endlich kommst. Es dauert nicht lang mehr.« »Sie haben mich nicht früher hergelassen«, flüsterte er und fühlte die Tränen kommen. Und während er das sagte, sank er schon auf die Knie, fasste ihren Rocksaum, raues, hartes Tuch und drückte seinen Mund darauf. Ein fader Geruch stieg aus dem schwarzen Gewebe. Er neigte sich immer tiefer, so dass er fast ganz schon auf der Erde lag. Und nun fing er an zu weinen, wie er niemals geweint hatte. Nicht einmal als Kind, in vollen, schwer und endlos hervordrängenden Tränen. Einmal fühlte er über sich einen leichten Hauch. Er wusste nicht, was es war, und blickte nicht auf. Aber es war ihre Hand, die nicht herunterreichte zu ihm, und die sich schwach, liebkosend über seinem Haupt bewegte. »Komm jetzt«, sagte sie endlich, mit heiserer Mühe, »lass dich ansehen, Trink. Komm ganz nahe zu mir. Ich bin fast blind.« Er hob seinen Kopf in die Höhe und näherte die Augen ihrem Gesicht. Er erschrak bis ins Innerste. Denn was er da vor sich sah unter der schwarzen Haube, das war bis zum Spuk, bis zum Grausigen ähnlich das Antlitz des alten Königs, wie er es aus 100 Bildern kannte, das hohle, kleine, entkörperte. Schief eingesunken der Mund, lang hervorstechend die spitze Nase, in den Wangen tiefe Löcher, starr, hart und blau, glasig vorgewölbt die riesigen Augen. Nichts von einem Weib war mehr an dieser Maske, als das Gebilde aus schwarzer Spitze und schwarzen Bändern, das sie hässlich bekrönte. Dies war die Frau seines Lebens. »Trink«, sagte sie, »Trink, ich hätte dich nicht dürfen kommen lassen. Nein, aber 40 Jahre. Einmal doch noch.« Und auch aus ihren Augen liefen langsam zwei Tränen. Er stammelte »Geliebte« und fror vor der gespenstischen Lüge. Sie sprach »Sei nur nicht traurig, das dort nimm.« Und mit dem beinernen Kinn deutete sie auf das Tischchen vor ihr. Da lag das Medaillon. Er griff danach, gierig wie hilfesuchend. Unwandelbar blühend schimmerten in seiner Hand die weichen, lockenden, schönen Züge. »Behalte es«, sagte sie. »Es gehört immer dir. Ich bin sonst nicht reich. Abt in Quedlinburg kannst du nicht werden.« Und dieser Scherz, dieser Nachhall einer heiteren Seele, die er einst an ihr gekannt hatte, war so schauerlich aus diesem Mund, dass er von Neuem in lautes Weinen ausbrach. Dann war eine lange Stille. Sie hielten beide die Augen geschlossen. Sie die ihren, die nicht mehr sahen, er die seinen, die nicht mehr sehen sollten. Sie sprachen nicht. Was konnte gesprochen werden? Es war ganz einerlei, wie lange man schwieg. Die gleiche Ewigkeit zog ihr und ihm durch die Brust. Trenk hatte sein Haupt auf ihr Knie gelegt, ganz sacht erst, denn unter dem schwarzen Stoff fühlten ihre Glieder sich so unirdisch an, als könnten sie das Gewicht seines Hauptes nicht tragen. Aber endlich ruhte er doch. Es war so still wie bei zwei Schlummernden. Später dann, viel später erst, sprachen sie wieder. Er hatte sich einen Stuhl dicht neben den ihren gerückt und sie flüsterten. »Und deine Frau«, sagte sie, »deine Söhne? Sie sind froh? Sind gesund?« »Ja«, sagte er. »Sie sind zufrieden.« »Große Mädchen hast du auch schon?« »Ja, Erwachsene. Die Älteste ist 19.« »19? Ich hätte sie um mich haben können.« »Um dich?« »Hofdame bei mir, warum nicht? Aber ich brauche jetzt niemand mehr. Es dauert noch Tage, weißt du.« Er widersprach nicht. Das alles hatte hier keinen Sinn. Er richtete sich auf, er machte seine Stimme frei und sagte fest, »Amalie, alles ist lange vorbei. Er ist tot. Aber unser Leben ist vernichtet worden von ihm. Warum nur? Warum? Weißt du es? Warum, Tränk? Ein menschlicher Geist sollte nicht über Menschenmaß sein.« Eine Stille. Dann sagte sie wieder, »Es ist so. Die Natur nimmt ihre Rache. Wen sie zu groß macht, dem nimmt sie auch zu viel. Mein Bruder, der König, war ohne Glück. Er hat das Glück gehasst. Ja, Tränk, Und wie musst du sein Andenken hassen? Er antwortete nicht, er stand auf. Er trug den Gegenstand herbei, den er mitgebracht hatte, und entfernte die Hülle. Es war ein Buch. Was ist dies, Trenk? Mein Leben, Amalie. Ich habe es aufgezeichnet. Möge es Unglückliche trösten, Unkluge leiten. Ich werde es nicht mehr lesen können. Gib, ich will es wenigstens anrühren. Aber als Trenk gegangen war, gegangen nur, um am Abend wiederzukommen, ließ sie sich doch ihr Augenglas reichen, die seltsame Brille mit den längs geteilten, gewölbten Gläsern, und der Diener musste ihr das Buch ganz dicht vors Gesicht halten. Mit unirdisch dünnem Finger schlug sie es auf. Und sie las die Widmung. Die Widmung lautete: An den Geist Friedrichs des Einzigen, Königs von Preußen, in den Elyseischen Feldern. Allerdurchlauchtigster, großmächtigster König, allergnädigster Herr, Eure Majestät haben huldreich erwogen, die Familie des verstorbenen Freiherrn Friedrich von der Trenk in den Grafenstand Preußens zu erheben, um so in den Gemütern der Nachkommen die Erinnerung an ein hartes Geschick zu mildern, das den Verstorbenen unter Euer Majestät hochseligem Vorgänger einstmals getroffen hat. Da jedoch über das Ende des Freiherrn Darstellungen im Umlaufe sind, die eine solche, wenn auch den Söhnen zugedachte Erhöhung bedenklich erscheinen lassen könnten, so ist der unterfertigte Staatsminister mit der Einziehung zuverlässiger Nachrichten und der Aberstattung eines Gutachtens gnädigst beauftragt worden. Der Freiherr von der Trenk hat sich, allerdurchlauchtigster Herr, in der Tat im Jahre 1793 nach Paris begeben, angelockt von dem trügerischen Blendfeuer der französischen Staatsumwälzung und von den Heilsversprechungen, die von dorther über die ganze Welt ausgingen. Der nahezu 70-Jährige verließ Familie und Besitz, überzeugt vermutlich dort in Frankreich als ein sogenanntes Opfer des Despotismus mit offenen Armen empfangen zu werden. Nicht Sucht nach Beifall allein darf aber als Beweggrund dieses Schrittes angenommen werden. Der verstorbene Freiherr war ja durch sein erlittenes Schicksal und zumal seit Veröffentlichung seiner Lebensgeschichte in ganz Europa ohne dies eine bekannte und vielbesprochene Figur. Vielmehr lebte er offenbar der Überzeugung, es sei seines Amtes, die Franzosen über das, was wahrhaft freiheitliche Tugend und Zucht sei, durch Rede und lebendige Gegenwart eindringlich zu belehren. Leicht ist dabei zu ermessen, wie bereit man in Paris sein mochte, solche Belehrung entgegenzunehmen von Seiten eines Mannes, der ein Preuße und ein Adeliger war. Der alte Mann geriet denn auch, wie Wohlmeinende ihm das vorausgesagt, als verdächtig in die Hände des hassenswerten Robespierre. Er wurde gefangen gesetzt und musste am 25. Juli 1794 vor dem revolutionären Gerichtshof erscheinen. Die Anklage, die gegen ihn vorgebracht wurde, war doppelt. Er sollte, hieß es, der preußischen Regierung als geheimer Agent gedient und sollte zweitens seine Mitgefangenen zu einem gemeinsamen Fluchtversuch aufgestachelt haben. Den ersten Vorwurf, unentschuldbar in den Augen jener blutgierigen Radikalen, wusste er zu entkräften. Es brachte einen Eindruck hervor, als er an seinen Handgelenken die Narben der Fesseln vorwies, die ihm von Eurer Majestät hochseligem Vorgänger auferlegt waren. Aber weit entfernt, sich um seiner Rettung willen zu Schmähworten hinreißen zu lassen, sprach Trenk in seiner Verteidigungsrede gemäßigt und mit Ehrerbietung von jenem Fürsten. Dennoch wagte das Gericht, diesen ersten Vorwurf nicht aufrechtzuerhalten. Und hätte der Freier den Entschluss aufgebracht, auch den zweiten Anklagepunkt zu bestreiten, so wäre er sicherlich gerettet gewesen. Mehrere Richter waren ihm günstig gesinnt, und schon ein Aufschub des Urteils hätte zu seiner Bewahrung genügt. Denn nur 3 Tage später fiel auf dem Blocke das Haupt des Robespierre selber. Und jener ganze blutige Spuk war zu Ende. Aber Trenk verschmähte es, zu lügen. Ein höchst seltsamer Trotz, wie er ihm sein Leben lang eigen gewesen, ein ungestümer, unkluger Drang, dem Schicksal die Stirn zu bieten, legte ihm verderbliche Worte in den Mund. Sich zu befreien, erklärte er, sei jedes Eingekerkerten natürliches Recht. Er wurde zum Tode verurteilt. Was nun, allergnädigster Herr, das huldreich angeforderte Gutachten betrifft, so vermag der unterzeichnete Minister bedeutende Bedenken gegen eine Erhebung, der von der Trenkschen Familie in den Grafenstand nicht zu ersehen. Wie immer die Herzensempfindungen des Freiherrn Friedrich gewesen sein mögen, so ist er jedenfalls vor den Augen der Welt gestorben als ein Opfer der fluchwürdigen Revolution, die den gerechten Abscheu eurer königlichen Majestät und aller Gutdenkenden bildet. Und er ist, was anzumerken gnädigst gestattet werde, durchaus gestorben als ein Held. Um 2 Uhr am Mittag wurde der Spruch des Gerichts gefällt. Um 4 Uhr wurde Trenk mit 29 anderen Verurteilten bereits zum Richtplatz gefahren. Zuvor übergab er noch mit Empfehlungen der höchsten, rührendsten Sorgfalt seinem Freunde, dem Grafen Belouis, jenes smaragdenbesetzte Medaillon, das in großer Jugendschönheit eine verstorbene hohe Dame des königlichen Hauses darstellt und das vor einiger Zeit auf gewissen Umwegen in den Besitz Eurer Majestät gelangt ist. Aufrecht, so berichten die Augenzeugen, stand Trenk neben seinem Henker auf dem Karren und sang. Unter deutlichen Zeichen des Mitgefühls blickte das Volk am Wege auf den mutigen Greis. Am Fuß des Blutgerüstes angelangt, zeigte er erst recht die Kraft seiner Seele, seinen unbeugsamen, mächtigen Willen. Denn obwohl ihm als dem Ältesten das Recht zuerkannt wurde, im Tode voranzugehen, so lehnte er dies doch ab, um, wie er sich ausdrückte, jedem seiner Mitopfer wenigstens einen Moment der Wartensqual zu ersparen. Ein Haupt nach dem anderen fiel. Die Arme gekreuzt, die Augen fest auf das blutige Schauspiel gerichtet, sah Trenk unbewegt zu, wie es sich 29 Mal wiederholte. Hoch über alle ragte, mit flatterndem Haar, seine riesige Gestalt. Als er allein noch übrig war, ging er unaufgefordert die Stufen hinauf. Das ganze Gerüst dröhnte unter seinen wuchtigen Schritten. Oben angelangt, überblickte er ruhig die Menge. »Franzosen«, rief er noch aus, ehe er sich niederlegte unter das Beil. »Wir sterben unschuldig. Unser Tod wird gerecht werden durch euch. Stellt die Freiheit her, indem er die Ungeheuer opfert, die sie schänden.« »Ich ersterbe in tiefster Ehrfurcht. Eure königliche Majestät, aller untertänigster Knecht von Alvensleben, Staats- und Kabinettsminister.«